Schwarzer Tag, stürmische Nacht, keine Liebe, keine Hoffnung in Sicht. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Ja, ja, da. Da sind wir wieder. Schönen guten Abend, hallo, ich begrüße euch zum Welttag des Brettspiels. Jeder hat doch sein Lieblingsbrettspiel, für die einen ist es Monopoly, für die anderen die Siedler von Catan, andere lieber irgendwelche Trinkspielchen, da gibt es ja auch viele verschiedene Brettspiele, aber man, ja, ladet aber euch den Tabletop-Simulator runter und habt alle Spiele nicht zur Verfügung. Bei der Erinnerung sind da vor allem an so Anfang 30 Pärchenabende, als Siedler gerade so in war, und mein unglaublicher Hass auf die Leute, die dann als Pärchen sich verbündet haben und miteinander Rohstoffe getauscht haben, obwohl das komplett kontra ihrer eigenen Strategie gelaufen ist. Und dann habe ich auch irgendwann aufgehört mit Brettspielen, zu großen Teilen. Tja, aber in Brettspielen, da wallen die Emotionen hoch. Was ich halt schlimm finde, ist dieser Trend hin zu, dass alles kooperativ sein muss. Wenn du heute guckst, irgendwie jedes zweite Brettspiel ist irgendwie kooperativ und du musst irgendwie gegen das System, also in dem Fall nicht das System, was wir hier sonst immer haben, sondern gegen die Systeme spielen. Und das finde ich auch nicht so spannend. Ich finde, bei einem Brettspiel soll es darum gehen, wer den anderen halt mit Glück oder Strategie oder was da halt gerade gefragt ist, besiegt. Ja, Risiko zerstört nachhaltig Freundschaften. Das ist ja nur die Anfängerversion. Die richtigen Fans spielen dann Diplomacy oder Junta. Das sind die beiden Spiele, wo ich das größte Potenzial für die Zerstörung von Beziehungen sehe. Junta habe ich immer gern gespielt, aber das ist so lang und man braucht so viele Leute, dass das super selten der Fall ist, dass man das spielt. Und mit Diplomacy ist es leider genau dasselbe. Ja, Oscar Wilde-Fan, vielen Dank. Du hast das auch gleich im Chat richtig gestellt. Diplomacy ist das gefährliche Spiel. Ja, gefährlich sind aber auch Monopoly-Runden. Da habe ich auch schon ewige Partien miterlebt, wo ich mir dann auch noch gedacht habe, was mache ich hier eigentlich noch? Ja, aber Monopoly ist ein Spiel, muss halt auch irgendwann mal zu Ende sein. Monopoly ist halt auch so ein langweiliges Spiel im Endeffekt, finde ich. Das ist auch das Problem von vielen Brettspielen, dass sie eigentlich ganz nett sind, aber wenn man halt irgendwie 12 Runden gespielt hat, denkt man, ist es bald vorbei. Gerade bei Monopoly, wo halt ein bisschen Glück dich sofort in die Ecke stellen kann, oder Unglück in dem Fall. Oder auch Oscar Wilde-Fan. Ich hatte Diskussionen, Oscar schreibt, aber Hunter nimmt doch niemand ernst. Doch, ich hatte harte Diskussionen darüber, dass ich jemandem gesagt hatte, ich bringe dich nicht um, und dann habe ich ihn doch auf dem Weg zur Bank weggemessert, weil er einfach zu viel Geld im Koffer hatte. Das kann schon passieren. Robo-Rally, oh, das erinnere ich mich auch dran. Das war damals der Hype Ende der 90er, Anfang der 2000er irgendwann. Bannenbrettspiele. Jetzt haben wir dem Mammon aber eigentlich genug Zeit gegeben, noch reinzukommen, oder? Ja, nur Kulturkampf und spaßige Themen haben wir auch nie. Na, haben witzige Sachen doch, ja. Aber nicht so witzig ist ja das, was mit dem Schlomo passiert ist. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel zu sagen. Ich denke mal, die Leute, die es hauptsächlich interessiert, die werden ja jetzt sich auch die Rückkehr von Schlomo in die, was weiß ich, Internet-Medienwelt anschauen. Ich werde mir jetzt nach dem Stream vielleicht auch nochmal angucken oder morgen oder so, einfach mal um zu gucken, ob, ne, was er so erzählt. Und ja, einige Leute wollen nicht so gerne, dass der weiter präsent sein kann, ne, das ist ja klar. Und eine Sache, die man ja aus der Vergangenheit auch kennt, sind die schönen YouTube-Strikes, dass die Kanäle gesperrt werden, auch wenn nicht explizit gegen irgendwelche Sachen verstoßen wurde, stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Der Zeitpunkt ist natürlich gut gewesen. Da gab es wahrscheinlich wieder ein Mass-Flagging, dass der Kanal jetzt nicht selber streamen kann, und dann gibt es halt die Ausweichkanäle. Das kennt man ja aus der Vergangenheit. Ist nicht schön, aber was soll man sagen? Ja, also wundert mich eigentlich, weil ja YouTube im Fall Clowny, und ich finde die beiden Sachen vom Angebot her relativ vergleichbar. Von dem, wo gewisse Leute dran Anstoß nehmen könnten, meinst du? Jetzt ja, aber dass YouTube halt den sperrt und bei Clowny sagt, es gibt nichts zu beanstanden, wundert mich halt schon ein bisschen. Weil entweder oder, also ich höre die Honigwabe nicht regelmäßig, aber Ich weiß nicht, ob ich da auch richtig liege mit der Einschätzung. Der Chat kann mich gerne berichtigen, ob das halt gleiches Kaliber ist. Aber für mich hört sich sehr ähnlich an, was die Leute sagen. Ja. Tja, auf jeden Fall an der Stelle schön, dass wieder Freiheit genossen werden kann. Und ja, ne, alles Gute. Und ne, mehr weiß ich jetzt nicht, was ich noch zum Thema sagen kann. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass er wieder frei ist und halt, dass halt, es geht ja auch diese Geschichte rum, dass seine fortdauernde Inhaftierung halt im Endeffekt auch wieder Meldestellen wie Respect oder Ähnlichem zu verdanken ist, die noch weiter nach Material gewühlt haben, als er schon im Knast saß. Ja, vielen Dank, Respekt. Ihr seid wirklich, also. Wenn jemand mal einen beschissenen Namen hatte, der überhaupt nicht zur Veranstaltung passt, dann seid ihr das. Ja, Respekt Republika und so, ne? Das lässt nicht viel vermuten. Tja. Da sind wir auch schon beim Thema. Genau, ich habe hier einfach mal diese Teilnehmerliste eingereicht vom Europaforum. Teilnehmende Liste, bitte. Die Liste. Ich bin nicht debil. Teilnehmende Liste. Nee, wenn die Liste teilnehmen würde, wäre es eine teilnehmende Liste. Teilnehmende Liste. Ja, stimmt, wir sind schon in der Vergangenheit. Teilgenommen haben denn sollen Liste. Ja, ich habe einfach nur die Liste. Das Europaforum, genau. War jedenfalls so eine Veranstaltung von WDR auf der Republika. Das heißt, euer Geld wird noch mehr für Unsinn ausgegeben als sonst sowieso beim WDR und bei der Republika. Ja, obwohl es irgendwie dieses Jahr schon weniger war oder so, habe ich das Gefühl. Also früher war es eigentlich noch mehr mit Öffentlich-Rechtlichen, da waren sie alle da. Letztes Jahr hatten wir ja auch so ein Ding vom ZDF. Also wenn ich hier so das Ding durchgucke, was wir ja wahrscheinlich gleich tun werden, habe ich auch das Gefühl, es sind alle da. Fraktion Die Linke, ja. Genau, fängt gleich gut an. Ja. Fördern auf jeden Fall. Naja, die Liste hat mich jetzt nicht so überrascht, aber es sind viele Leute da, die man halt kennt. Stärker, also es sind halt auch ein paar konservative Politiker dabei, aber. Wo? Fraktion, ja, die da kommen auch noch, sind schon ein paar. Echt? Aber also ich fand es gerade extrem einseitig halt von der politischen Ausrichtung so. Ja, das da mehr. Also ich meine, man könnte natürlich sagen, okay, eine gewisse Partei aus der deutschen Politikerlandschaft ist natürlich nicht vertreten, das ist ja klar. Ne? Und, ja, aber halt ein Vertreter der SED-Diktatur, jemand, der aktiv mitgewirkt hat an der SED-Diktatur, der darf da sprechen, aber jemand von der AfD darf da nicht sprechen, weil wir haben ja eine Haltung hier, ne? Wir mögen unsere Diktaturen mit Marx-Geschmack. Bereichsleiter Auswertung im Bundesnachrichtendienst, klingt auch gut. Auswertung. Ich werte da auch schon seit Jahren einiges aus bei dieser Republika. Ein Knick, ein Fleck und die Auswertung ist gewertet. Ja. Also da würde ich vorsichtig sein. Die ehemalige deutsche ganz einfache Frage. Wirtschafterin in den Vereinigten Staaten. Ja, Pia Lamberti, extrem konservatives Panel, ich sehe es schon. Mittlerweile ist sie ein Doktor, ja. Doktor Pia Lamberti. Oder stand nicht davor oder so. Siehst du die Doktorin aus dem Meme, so, hallo, ich brauche einen Doktor. Helfen Sie ihm. Ihm? Gender Studies Doktor. Ah, Ricarda, ne? Friedrich ist das die Pappfigur für die Konservativen? Ist das der Lendenschurz? Ist das Feigenblatt? Ja, und er hat ja auch mal eben den Leuten was gesagt, was sie hören wollten, nämlich, dass wir jetzt nicht mehr, dass wir jetzt Israel uns jetzt mal erzählen müssen, warum sie das machen, was sie da machen. Also an seiner Stelle hätte ich da nochmal meinen großen Hit Links ist vorbei, Links ist Geschichte irgendwie gesungen, aber da hat er keinen Bock drauf gehabt. Kommen wir gleich im nächsten zu. Ist ihm das Playback abhanden gekommen. Mir war eine auch aufgefallen, eine Professorin für neuere und neueste Geschichte von der Bundeswehr-Universität. Ja, die kennt man doch auch schon, die Frau Hedwig Richter. Ne? Wiederkehr des Schreckens, Europa und die Lehren aus der Geschichte, hatte die einen 20-minütigen Vortrag, Interview, wie sowas. Dieser Herr Müller ist von der HU Berlin. Ich schaue gerade mal nach dem, ist mir noch nicht untergekommen, aber... Doch, den ist schon mal gesehen. Kriegstüchtig, friedensfähig, Deutschland nach der Zeitenwende. Da nimmt er dran teil. Ich sehe einen schwarzen Fels, einen großen schwarzen Fels in der Brandung. Ach, und die Nachfolgerin hier von dem, den Herr Böhmermann fertig gemacht hat. Schönbohm. Genau. Klappnamen? Terry Reintke, klar. Immer her damit, mehr davon. Ist auch sehr ausgewogen, doch wirklich ausgewogen. Progressive Allianz der Sozialdemokraten. Das wusste ich auch noch nicht, dass sie sich jetzt mittlerweile so nennen. Ist das neu? Oder ist das schon länger so? Progressive Allianz der Sozialdemokraten. Ja, und die Frau Reuschenbach, die kennen wir ja auch. Ich vergesse nie ein Gesicht. Und dann kommt meine Lieblingsreihe mit hier Sims, Rott und Flack Zimmermann in einer Reihe. Ja, die beiden passen. Das Interview würde ich gerne sehen. Wenn die sich unterhalten. Alter, den Sims, Rott, wer nimmt echt. Warum? Habt ihr El Hotzo nicht gekriegt oder was? Wahrscheinlich. Ja, der ist doch immer, was Europapolitik angeht, unterwegs gewesen. Ausgewogen. Ausgewogenes Panel, Wadepool. Hm. Super ausgewogenes Panel, doch. Gefällt mir. Ach, guck mal. Okay, eine Ökonomin, ja. Soll ich mal suchen, was die für eine Ökonomik vertritt? Professor Doktor. Doktor, das war mein Opa, aber der hatte echt studiert, nicht irgendwie. Was ist die? Was? Ich kann das nicht lesen. Das ist leider zu schlechte Qualität auf meinem Bildschirm. Wirtschaftswissenschaften? Ich kann es nicht. Ja, da haben wir neben der Republika noch was ganz Neues zum Auswerten, meint er. Der ist ja Teil der Republika. Es hat ja auf der Republika drauf stattgefunden. Ja, aber das ist schon recht. Naja, okay, aber ich habe jetzt mal in die Mediathek geguckt bei AD, da gibt es das auch. Der Populismus und die Medien. Ne? Natürlich. EU gegenüber Extremismus. Ne? Jetzt fragen wir uns noch, wer moderiert denn das Ganze? Hoffentlich so ein paar frische Gesichter, die man nicht überall sonst sieht. Oder vielleicht auch. Doch, guck mal, kenne ich schon keinen von. Geht gut los. Ist das die Schwester von der anderen Engelke? Ach, Klamroth, Hassel. Ach, wunderbar. Weiß ich ja gleich, wo die Reise hingeht. Ach, guck mal, der Georg ist auch da. Ausgewogen. Der ist doch jedes Jahr eigentlich da. Total ausgewogenes Panel da beim Europaforum. Ausgewogen. Und die Frau Reichert, die hat man letztes Jahr, glaube ich, auch bei dieser einen Geschichte. Und die Frau Schiani. Ist es nicht wunderbar, was mit eurem Geld? Ich meine, die fahren alle nach Berlin, haben ein gutes Hotel, essen gut, Spesen. Da kriegt man ja auch noch Geld, weil man Samstagabend da auf Republika sein musste oder irgendwann und nicht arbeiten konnte. Das war unter der extra Woche, ja. Oder kriegt man irgendwie hier nochmal und da nochmal gestoppt und hier Vortrag, hier nochmal ein bisschen und da. Und alles von eurem Geld. Alles. Ist das nicht wunderbar? Ja, und wurde natürlich auch live im WDR übertragen. Das heißt, hat auch nochmal vom Bildungsfernsehen wertvolle Sendezeit mitgenommen. Ja. Dafür liefen irgendwie dann die Korschenbräuchs nicht, oder was? Oh, sage ich was hier zum WDR und Ruhrpott-Kultur kommt der Mammon rein. Das ist so. Ich weiß von nichts. Guten Abend. Ja, und der Julian Reichert hat gemeint, dass Friedrich Merz jetzt nach links ist vorbei auf einer lupenrein linksextremistischen Veranstaltung sein Unwesen da treiben würde. Und dann hat ja ein Nutzer Grock gefragt, ob die Republika eine lupenrein linksextremistische Veranstaltung in Anführungsstrichen sein würde, und die Antwort von Grock war: Hallo, Republika ist keine, in Anführungsstrichen, lupenrein linksextremistische Veranstaltung. Es ist eine große Konferenz für digitale Kultur in Berlin, die sich mit Medien, Technik und Gesellschaft beschäftigt. Naja, am Rande vielleicht mit Medien und Technik. Sie hat einen progressiven Schwerpunkt. Ja, wohl nur linksextremistisch. Stern schwer ist der Schwerpunkt. Zum Beispiel zu digitalen Rechten. Ja, Rechten im Digitalen vielleicht. Also jetzt politisch Rechten. Aber Gastredner wie Friedrich Merz und Klammern CDU zeigen, dass auch konservative Stimmen vertreten sind. Links ist vorbei. Links war gestern. Ja, und wie ich mir habe sagen lassen, war der Friedrich Merz ja auch nicht bei der Republika, sondern der war halt beim WDR-Dingsbums-Forum. Da haben sie extra darauf hingewiesen hier bei dem, ich glaube, das war das Interview von Johnny und Heidi, die sich darüber unterhalten haben. Und da hat er, glaube ich, gemeint, dass Friedrich Merz ja nicht kommen würde, wenn man ihn anfragt. Also, die sehen das halt so, dass er gar nicht bei der Republika war, sondern er nur beim WDR-Europa-Forum auf der Republika. Und trotzdem hat mir jemand auf Twitter drunter geklatscht, Grock habe mir doch schon erklärt, dass das nicht linksextremistisch ist, was ich denn noch wollte. Das ist großartig, wirklich. Mhm. Ich meine, Shit-KI nimmt Shit-Medienartikel als Grundlage und schreibt dir Scheiße. Wenn du Grock nach Gamergate fragst, sagt er dir Hasskampagne. Hasskampagne, alt-right, Trump, bla bla bla. Das ganze Programm. Und immer mehr Leute scheinen das irgendwie als own zu sehen, auch auf Twitter. Guck mal hier, ich habe Grock gefragt. So, ja, und Grock sagt, du hast Unrecht. So, ja, fuck off. Selbst deine Elon-KI sagt. Das ist, die Themen reichen von KI-Ethik bis zur Regierungstransformation. Ja. Ist überhaupt nicht links, halt radikal. Nö, nö. Was eine breite Zielgruppe anspricht. Ja, sehr breit. Ja, Kritik an der Rechten. Haben alle hinter der Station einen gekifft, haben die. Kommt vor, dass Kritik an der rechten Politik kommt vor. Aber das Label in Anführungsstrichen linksextremistisch ist übertrieben, da die Konferenz diverse Perspektiven einbezieht. Ja, eine diverse Perspektive habe ich hier schon mal vorbereitet. Wisst ihr noch, als wir Johnny Häusler gefragt haben, ob er nicht mal irgendwie was mit Kritik an der Republika machen will und dass wir uns da zur Verfügung stellen wollen und er nie wieder angerufen hat? Ausgewogen. Das ist das Grundthema heute unserer Sendung, glaube ich auch. Ja, dieser Mann hier, das ist Patrick Stegemann, einer der schlechtesten Journalisten, die wir in Deutschland haben. Ja, unter anderem verantwortlich für diese grauenvolle, hier damals Hass im Netz, Dokumentation, in Anführungsstrichen, mit, wo da hier Imp und Dorian mit lauter Identitären alles Mögliche in einen Topf geworfen wurde. Und so New Journalism mäßig die Protagonisten da irgendwie sich präsentieren durften. Und hier geht's jetzt, das ist nur das Ende von seinem Talk. Der Talk ist nicht besonders gut. Ich glaube, wir brauchen den auch nicht als Einzelvideo irgendwie haben. Es ist halt so ein Geschwurbel. Aber das Ende fand ich schon bemerkenswert. Das ist auch zum Thema Linksextremismus. Und es gibt, ist ein bisschen deprimierend, aber ich glaube, es gibt, oder etwas, was mir Trost und Zuversicht verschafft darin. So, was verschafft Trost und Zuversicht? Dass es inzwischen voll viele Meldestellen gibt, wo man den Hass melden kann. Ja, neue Gesetze und so. Dass es ein gesamtgesellschaftliches Bewusstsein gibt, bla bla. Und das ist ein Gedanke von Antonio Gramsci, manche werden ihn vielleicht kennen, so ein Theoretiker, manche werden ihn vielleicht kennen. Das ist wie mit diesen Matroschka-Puppen. Du machst eine nach der anderen drauf und als letztes ist auf und an der letzten ist Gramsci drin. Herr Gramsci, selbst wenn ihr ihn nicht kennt, fühlt ihr ihn. Aber es hat mit Kulturmarxismus auf jeden Fall nichts zu tun und mit Linksextremismus auch nichts. Und das ist nur böse Verleumdung, dass Leute behaupten, dass das so eine Veranstaltung ist, wo die linke Hegemonie zelebriert wird und eingefordert wird und von journalistischen, also sich selbst als Journalisten identifizierenden Personen, die dahin tilgern, mit großen Löffeln aufgelöffelt wird und Nachschlag verlangt wird. Und wo die Realität keine Rolle spielt, alles Propaganda ist und so Leute wie der Typ hier, sich freuen, dass man die Hegemonie weiterhin aufrechterhalten kann. Genau, der Gedanke vom Erfinder der Zivilgesellschaft. Genau, der hat die Zivilgesellschaft erfunden, die übrigens ständig moniert wurde. Also dieses Ding mit, wenn wir uns dann die Sachen mal anschauen in den nächsten Wochen und Monaten, die Talks, was euch da immer wieder begegnen wird, ist dieses Ding von wegen, ja, die böse, böse CDU und die wollte hier die Zivilgesellschaft angehen mit ihren Fragen. Aber die Zivilgesellschaft, das ist doch so das Allerwichtigste und bla bla. Ja, ja. Faschisten haben in den 20ern in Knast gesteckt, da sind seine Gefängnishefte entstanden. Und Gramsci hat eine Frage beschäftigt, nämlich wie politische Systeme eigentlich Legitimität erlangen. Weil so richtig, ne, also Kapitalismus, so richtig profitieren ja die meisten nicht. Und so, und auch, ja, Demokratie, alles ganz gut und so, die Verknüpfung von Demokratie und Kapitalismus. Also irgendwie muss es sozusagen ein System geben, das diese Legitimität herstellt über verschiedene Kulturprodukte und so weiter. Und gerade in diesen 20ern sahen wir ja, wie ein altes Legitimitätsregime überall in Europa zusammenbricht und ein neues kommt mit unsagbaren Schmerzen, mit zwei Weltkriegen und so weiter. Und Gramsci hat gesagt, oder geschrieben vielmehr, die alte Welt liegt im Sterben und die neue kann noch nicht geboren werden. Und ich glaube, dass wir uns genau in so einer Phase heute befinden, in der die alten Legitimationsmuster, die alten Systeme nicht mehr funktionieren. Und das macht uns... Demokratie und Rechtsstaat und so funktioniert alles nicht mehr. Also meine neue Welt gebieren. Aber das wird natürlich nicht irgendwelchen Extremisten irgendwas bringen oder so. Immer eine neue Weltordnung, oder? Tja, dafür ist er am besten bekannt, der Gramsci, nicht dafür, dass er quasi die gesamten marxistischen Kulturtheoreme geprägt hat und die kommunistische Partei in Italien gegründet hat. Und weswegen saß er im Gefängnis? Ja, besser nicht drüber reden. Ja, die alte Welt stirbt. Die alte Welt stirbt, neu kann nicht geboren werden. Und da gibt es ja dann auch hier den Bukharin, den wir vor ein paar Wochen hatten, mit seinem Menschenmaterial aus der kapitalistischen Epoche, wo wir mit Zwang und Erschießen und Arbeiten dann den neuen sozialistischen Menschen draus bauen. Aber das hat mit Linksextremismus natürlich absolut nichts zu tun. Und das sind hier auch nicht die wirklichen Demokratievereine, die wir hier sehen bei dieser Veranstaltung, sondern hier wird nur ganz uneigennützig sich Gedanken gemacht über Milde und miteinander auskommen. Und die neue Zeit wird geboren und natürlich kann dabei geschossen werden. Ja, definitiv. Ja. Ja, das ist das Typische. Ne? Um die kommunistische Utopie zu erreichen, muss man erstmal durch eine Anpassungsphase gehen. Ne? Sozialismus, Marxismus, Kommunismus, wie man sagt. Ausradieren ganze Bevölkerungsschichten, weil sie nicht in die Schablone passen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ne? Und die meisten ziemlich verrückt. Und deswegen sind alle so schrecklich aufgeregt. Ich glaube aber, dass darin auch eine Chance besteht. Weil das nämlich heißt, dass da auch etwas Neues auf uns wartet. Und dass eine Zeit, in der das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann, eben eine Zeit der Monster ist. Und all diese Leute, Trump und all die anderen, die ich heute gezeigt habe, es gäbe noch unzählige mehr, Monster sind. Sie sind Zeichen dieser Zeit, in der wir leben. Alter. Aber gegen diese Monster... Ja, die Monster brauchen wir aber, um den Kommunismus. Die jungen Leute haben ja eine Fantasie. Die destabilisieren uns ja alles und dann kommen wir und übernehmen den Laden. Das ist deren Logik dahinter. Also macht euch keine Sorgen, Leute, das ist auch eigentlich gut. Das ist jetzt die Zeit der Monster. Aus der Zeit der Monster stehen wir dann hinterher auf. Ja. Und der Witz ist dann aber, dass genau die Leute, die ihr ja vornehmlich nicht mag, irgendwelche Rechtsextremen und so, das ist wesentlich wahrscheinlicher, dass die da hinterher aus deiner Zeit der Monster hinterher aufsteigen. Alter, ich kenne so viel kommunistische Monster, da wäre ich lange mit Aufzählen beschäftigt. Wenn wir hier die Terminologie von dem jungen Mann übernehmen wollen, ich finde es völlig, völlig verrückt, das so runterzubrechen. Ja, es ist wieder mal auch das Bild gerade, ne? Es ist wieder das Bild eines Gottesdienstes. Das ist wie der Priester, der sagt, ja, das Ende ist nah. Jesus kommt bald zurück und dann ist es, dann wird's besser, ja, weil dann ist das Königreich des Himmels hier. Und er sagt halt, ja, jetzt ist halt die Zeit der Monster, aber fürchtet euch nicht, Gramsci. Genau, 7 fette Jahre, 7 magere Jahre und dann kommt ja, der Kommunismus und erlöst uns von unseren Sünden. Monster ist so eine Entmenschlichung, ne? Ja gut, aber das sind ja Trump und so, Mammon, ich weiß jetzt nicht, was du willst. Ja. Irgendwas mit großen Händen und schlechten Zähnen oder so, oder umgekehrt. Da kann man eben auch kämpfen oder man kann mit ihnen tanzen. Und dahinter wartet vielleicht etwas, eine bessere Gesellschaft, die wir gemeinsam erschaffen können. Bessere Mediensysteme, bessere Öffentlichkeit. Also die Monster, die wir da, mit denen wir es hier zu tun haben, die kann man vielleicht am Ende sogar besiegen. Danke. Bessere Mediensysteme, eine bessere Öffentlichkeit der Übersetzung, Marxisten, wie ich, die werden dann an die Macht kommen, ganz bestimmt. Dieses Mal klappt es bestimmt. Oder wie der Psycho der sagt, in nomine Stalin et Gramsci et Spiritus Marx. Ja, könnte man so sagen, ja. Oh Mann, ey. Ja, wunderbar, oder? Ist das nicht schön? Das ist hier... Alter, der hat einmal zu oft, wo die wilden Kerle wohnen, gelesen, glaube ich. Heute Beispiel Nummer 1 von mindestens 2, wo das englische Sprichwort saying the quiet part out loud zum Tragen kommt. Aber es hat sich nichts verändert. Scheinbar nur wenig nur. Wie gehabt, es ist immer das Gleiche bei Republika. So ein bisschen. Ja, naja, so ihre Talking Points, die ändern sich ja schon milde. Ne? Also wie gesagt, aktuell genau. Dieses Jahr war halt das Böse, das Tech-Bro-Zeug. Ne? Also die haben da alle irgendwie gerufen, der böse Elon, der übernimmt bald den Laden. Und das in der Woche, wo er jetzt da quasi schon wieder am absteigenden Ast ist. Diese jetzt hätte ich fast Grock gesagt, ne, hier Doge-Geschichte, da ist ja jetzt vorbei für ihn. Ja. Und wenn man dem Thunderfoot glauben kann, dann ist er auch nicht mehr lange CEO von Tesla und so. Bin ich mal gespannt, was da draus wird. Und den würde ich jetzt nicht unbedingt für Tesla-News irgendwie wirklich gucken. Aber ja. Ja, bei Doge ist das Problem, dass sehr viele Einsparungen, die da angekündigt worden waren, jetzt wieder als Teil der Verhandlungsmasse innenpolitisch vom Trump einfach quasi geopfert wurden. Das ist manchen Leuten nicht gut aufgestoßen. Muss man mal gucken, wie viel davon von diesen Sparmaßnahmen jetzt überhaupt umgesetzt werden kann. Das ist, glaube ich, der große Punkt. Und dann ist es ja so, der sollte ja nicht die ganze Zeit da sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Ende des Jahres nochmal bei dieser Doggy-Sache da in Amerika dabei, um die Abschlusspräsentation zu machen, weil halt vom Arbeitsvertrag er nur so und so viele Stunden arbeiten durfte. Wie man das bewerten will jetzt, kann ja jeder selber machen. Ja. Ja, und der Thunderfoot, ja, der ist immer sehr Elon-kritisch. Ja, und hier haben wir einen Josef Franz Lindner. Und der sagt was zum Thema Meinungsfreiheit, nämlich Meinungsfreiheit nicht gefährdet, Fragezeichen. Wer das angesichts der aktuellen Lage in Deutschland ernsthaft behauptet, dürfte entweder ein überzeugter Gegner der Meinungsfreiheit, in Klammern oder zumindest falscher Meinung, oder naiv sein. Die Naivität kumuliert in dem häufig zu hörenden Satz, man darf doch noch sagen, was man meint, oder in der bizarren Frage, sagen Sie doch mal, was man nicht mehr sagen darf. Die Naivität besteht darin, dass nicht zwischen Verbot und Gefährdung unterschieden wird. Natürlich gibt es jenseits des StGB keine Verbote. Das ist aber ein argumentatives Feigenblatt, denn das Bestehen von angeblichen Verboten jenseits des StGB wird seitens einer insoweit desinformatorischen Politik ja gerade gezielt insinuiert. Stichwort Delegitimierung des Staates, Unterhalt der Strafbarkeitsgrenze, Hass und Hetze, Desinformation, digitaler Hass etc. Das sind alles keine rechtlichen Begriffe, sondern sollen aber den Eindruck des Verbotenseins vermitteln und damit abschrecken. Hinzu kommen Verfolgungsexzesse in Einzelfällen. All dies bewirkt demoskopisch belegte Chilling-Effekte, in Klammern Vulgo-Einschüchterung. Es handelt sich um faktische Gefährdung der Meinungsfreiheit, die nicht minder problematisch sind als rechtliche Beschränkungen. Es ist Aufgabe sowohl einer kritischen Publizistik, eines seriösen Journalismus, als auch der Verfassungsrechtler, in Klammern nein, aller Juristen, auf diese eingriffsgleichen Gefährdungen der Meinungsfreiheit hinzuweisen, bevor es zu spät ist. Und da, an der Stelle würde ich einfließen lassen, ja, Sie Republika, wo sich die Leute nämlich gerade nicht als seriöse Journalisten outen, indem sie sich da halt hinstellen und genau diese Einschränkungen halt fordern. Und als falsche Freunde von jeglicher Art von Freiheit. Stichwort Gesellschaft für Freiheitsrechte und so. Und er schreibt hier weiter, natürlich das Grundgesetz der Meinungsfreiheit, das Grundrecht der Meinungsfreiheit steht nach wie vor stolz im Grundgesetz, in Klammern Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Aber die ideologischen und sprachjakobinischen Wühlmäuse nagen heftig und voller Eifer am Fundament. Ja, genau, das hat man da auch wieder gesehen bei der Republika, möchte ich da hinzufügen, wo die nicht seriösen Journalisten da gefordert haben, wie, was sie immer fordern. Ach, und es gab ja, das haben wir jetzt gar nicht dabei. Es gab ja diese Woche auch eine Markus-Lanz-Sendung, die ich mir auch angeschaut habe. Irgendwann zwischendrin. Beim Republika gucken, was fast meine ganze Freizeit mir geraubt hat. Genau, mit Künast und so einer ganz furchtbaren, also, ja, irgendwie in Anführungsstrichen Neurologin, Wissenschaftlerin, deren neurologisches Verständnis irgendwie darauf besteht, dass sie irgendwie sagt, wir wissen, wie alle Leute denken, also so sinngemäß. Das habe ich da bei der rausgehört, weil sie dann immer dem Poschert irgendwie erzählen wollte, was da irgendwie die Strategien werden oder so. Und dem ständig ins Wort gefallen ist, um quasi wahrscheinlich irgendwie drauf, also so hat es gewirkt, dass sie da immer dann sagen wollte, warum er jetzt diese Ansicht vertritt, die er da vertritt, ohne sich anzuhören, was er überhaupt für eine Ansicht vertritt. Also es war wirklich richtig wild. Und hier der Dingenskirchen von den Grünen war auch mit dabei, Boris Palmer. Und sie haben halt beide gesagt, dass sie, also Poschert und Palmer, dass viele Leute ihnen halt immer sagen, danke für ihren Mut und so. Und der Poschert hat gemeint, es würde ihn beschämen, dass die Leute das sagen, weil er sei nicht mutig. Es sei eigentlich selbstverständlich, was er da macht. Und ja, fand ich im Endeffekt ganz gut, er hat sich ganz gut geschlagen, der Poschert eigentlich. Und die anderen haben sich im Endeffekt nur entlarvt, aber es wird wahrscheinlich vielen Leuten nicht auffallen, weil das war wirklich so ein, einer hat geschrieben, Logorö, was die von sich geben. Ich finde eigentlich diesen Begriff, dieses Gischgelob, der passt da halt mal wirklich. Also dieses einfach rausfeuern von irgendwelchen Sachen, die da angeblich irgendwie irgendwas zeigen sollen, was jetzt aktuell irgendwie Phase ist. Also die Künast hat das da gerade irgendwie beherrscht, natürlich alles irgendwie problematisiert, so ganz vage. Weil bei ihr sind es natürlich dann nur wieder irgendwelche Drohungen oder irgendwelche Dinge, die Leute ablassen. Und irgendwelche Verleumdungen und so. Aber das ist halt überhaupt gar nicht das ist, worum es hier geht bei den ganzen Einschränkungen. Ja, also es wirkt halt wieder so nach dem Motto, ja, wir wissen doch schon alles. Wir wissen doch genau, was wohin führt. Ne? Stichwort, die Worte führen zu Taten. Das ist zwar nicht gefallen, diese Bezeichnung, aber so kann man es halt sehen. Ja, setzt sich doch vor allem über Algorithmen beschwert, dass irgendwie Leute, die keine Politik sehen wollten, wenn sie Politik zu sehen kriegen, die zu 75% von der AfD ist oder so. Ja, die hat ja vor allen Dingen auch wieder behauptet, dass ja irgendwelche polarisierenden Dinge den Werbetreibenden irgendwie das Geld reinspielen würden oder so, was auch vollkommener Schwachsinn ist, weil wie oft hatten wir diese ganzen Geschichten, wo da irgendwie der PewDiePie irgendwie einen Witz gemacht hat und dann plötzlich irgendwie sämtliche Leute sich von YouTube zurückziehen mussten, weil irgendwelche super schlauen Journalisten darüber irgendwelche Beiträge geschrieben haben, die das den verleumden und so. Oder diese ganze Twitter-Geschichte mit Go Fuck Yourself und so zu den Werbetreibenden und alle sich darüber aufgeregt haben, dass da jetzt die Werbetreibenden nicht mehr Werbe treiben, seitdem da nicht mehr der Linksextremismus irgendwie regiert und die Journalisten da plötzlich den, die das interessiert, wer das alles finanziert und so, jetzt plötzlich, nachdem sie da nicht mehr die Macht haben über das Ding. Na, also es ist vollkommen hanebüchen, das zu behaupten, dass irgendwie dieses irgendwie so ein Rechtsruck, den man irgendwie dem attestiert, irgendwie dafür sorgt, dass da bei allen die Kasse klingelt und dass sie das deswegen vorantreiben. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist dieses ganze, ja, wäre doch super schade, wenn wir mit unseren Journalistenfreunden jetzt irgendwie behaupten, dass man bei dir nicht mehr keine Werbung mehr schalten darf. Ne? Wäre doch schade, wenn jetzt irgendjemand mit so einem Journalistenfreunden irgendwie deine hier Partner irgendwie anschreibt und denen irgendwie sagt, jetzt kannst du hier aber dein Teepulver oder was das da ist, wo die alle immer Werbung für machen, da ja nicht mehr verkaufen, weil das ja ganz schlechte Menschen sind oder so. Na, also es gibt eine Sorte von Leuten, die das aktuell überall treiben und das sind nicht irgendwie die Rechten, die das treiben. Also. Ja, den Eindruck habe ich auch beim Presseclub, der Fuchs oder wie er hieß, der hat ja davon geredet, dass es Ja, das kommt noch, kommt so noch. 120 Gruppen oder was gefunden hätten, ne? Wollte ich nur sagen. Kommen wir zu. Rechte, naja, aber ja. Was diese Behauptung war, ja. Ja. Ja, dann gibt es hier ein neues Buch. Das habe ich mir dann auch gestern und heute schon komplett zu Gemüte geführt. Das ist nämlich jetzt diese Woche erst erschienen. Und das ist hier The End of Woke von Ich wollte Andrew schon sagen, Warhol. gab es da ein Flame War bei der Bewertung? Kannst ja die ersten 5 Sterne geben, wenn du es durch hast. Kann ich geben, ja. Und die würde ich auch geben, denn das Buch ist nämlich sehr gut geworden und es ist auch richtig, richtig dick. Also, ich habe, was ich hier echt schon wieder für euch hier gerissen habe in meiner Freizeit, das geht eigentlich echt auf keine Kuhhaut. Erst nur Republika von Arbeit nach Hause, Republika gucken und dann hier, jetzt, wenn ich mit Republika gucken halbwegs durch war, also da ist noch so einiges offen, aber irgendwann ist auch mal Feierabend, habe ich mir dann hier dieses Buch, direkt vorgeknüpft. Und also es ist wirklich sehr gut geworden. Das hat auch schon das Vorwort hat mir schon gefallen, weil da nämlich der Andrew Doyle schon darauf eingeht, im Endeffekt den Woken halt eben sagt, so ja, diese ganzen Auswüchse, weil es geht nämlich auch um die Auswüchse quasi des Anti-Woken und so, das wird auch alles da drin thematisiert. Und er halt eben den Leuten sagt, ja, wenn ihr euch jetzt darüber aufregt, dass irgendwie Wissenschaft eingeschränkt wird und das vielleicht an irgendwelchen Stellen irgendwie zu weit geht oder so, ja, das ist eure Schuld. Das ist die Schuld von diesem ganzen postmodernen Blödsinn, dass man irgendwie die Realität an allen Ecken und Enden geleugnet hat und irgendwie meinte, man kann da irgendwie im La La Land irgendwie, also es ist jetzt von mir zusammengefasst, wie das, also das sind nicht jetzt die wörtlichen Beschreibungen davon, aber halt eben, dass man irgendwie sich irgendwelche Dinge ausdenken kann und dann irgendwie den Leuten irgendwie erzählen kann, so, ja, das ist jetzt aber, das müssen wir jetzt alle ernst nehmen und da irgendwie Richtung Utopia irgendwie segeln und dass das halt so nicht mehr weitergehen konnte, war halt klar. Und dann arbeitet es quasi alles auf, sämtliche Sachen, die es da so gibt und auch ganz viele Beispiele aus Deutschland mit dabei. Zum Beispiel der Name Sturzenberger fällt da auch einmal in dem Buch. Also Sturzenberger hier mit dem So, Attentat. Islamhasser. Und was ja auch ein Name ist, also in Deutschland wird ja fast nur über den Polizisten geredet. Und den Namen Sturzenberger nimmt man da ja nicht gerne in den Mund. Aber hier der Andrew Doyle, der tut das. Und dann geht es um Comedy und weil der ist ja eigentlich auch ein Comedian, der Andrew Doyle, und hat auch so ein Bühnenprogramm für Leute, wo die also auftreten können, aufgelegt, auch bei diesem berühmten Edinburgh Festival, wo ja ganz so viele Dinge da irgendwie stattfinden, jedes Jahr irgendwie. Unter anderem halt auch so Comedy-Sachen, also das ist so ein generelles Kunstfestival, irgendwie was ganz bekannt ist und renommiert ist. Also ich kenne auch irgendwelche Leute, die da schon mal waren. Und ja, wo sie dann sich also da einen neuen Austragungsort sich suchen mussten, lauter so Sachen, weil da hier dieser eine Typ aufgetreten ist, der auch so ein Anti-Gamer-Gater war, wo mir gerade der Name wieder nicht einfällt. Weil der jetzt mittlerweile auch böse ist wegen irgendwelchen genderkritischen und Trans-Geschichten. Und dann erzählt der Andrew Doyle auch davon, wie er Shitstorms bekommen hat von diesen Feministen, weil er ist ja auch ein homosexueller Mann und viele von den genderkritischen Feministen haben ja halt auch einen richtig heftigen Männerhass. Das kennen wir ja in Deutschland auch teilweise von denen da, die wir ja auch teilweise in Schutz nehmen, wenn ihnen Unrecht getan wird von irgendwelchen Leuten. Aber es ist halt schon auch so, dass sie nicht wirklich Verbündete sind und von Herrn Andrew Doyle halt auch nicht und dann irgendwie meinen, dass das auch alles nur böse quasi ist, die Homosexualität und nur wieder so ein Beispiel dafür, dass die ganzen bösen Männer da irgendwie durchdrehen. Und dann hat er auch so Beispiele von irgendwelchen Leuten von der konservativen Seite, die in der Vergangenheit halt Kritik an der BBC geführt haben, wie die irgendwelche Dinge irgendwie darstellen, also schon früher halt vor der ganzen Woken-Ära und vergleicht das dann halt mit heute. Und im Endeffekt das Fazit davon ist quasi, dass diese ganzen Leute, über die man sich früher immer aufgeregt hat, halt verglichen mit denen, die wir aktuell haben, halt wirklich noch irgendwo auf jeden Fall ihren Gegnern richtig viel zugebilligt haben an Wohlwollen und so und halt nicht wirklich diese aktuellen Auswüchse da, also so einseitig und irre irgendwie sind, wie es nur geht und halt massiv allen irgendwie unterstellen, dass sie irgendwie die Allerschlimmsten sind und so. Also ich fand, das war A, ziemlich vollständig und von allen Seiten halt wirklich und sehr ausgewogen. Und also hat mir richtig gut gefallen, das Buch. Ich hoffe, dass es bald auch auf Deutsch übersetzt wird, weil ich glaube, es wird uns auch viel bringen. Weil in Deutschland sehe ich das ehrlich gesagt nicht, das End of Vogue. Ich glaube, okay. Hier wird halt das Vogue eigentlich überwintern. Das habe ich ja auch schon gesagt, dass der jetzt, und das war auch bei der Republika so, dass da ganz viele Leute meinten, ja, diese ganzen Wissenschaftler da aus Amerika, die müssen wir uns alle hier reinholen nach Deutschland. Ja, ein antisemitisches Exzellenzcluster. Ja, großartig. Genau, ja. Super, das brauchen wir ganz dringend hier. Vielleicht an der Universität Neukölln. Hm. Viele ja, Antisemiten. Noch mehr Antisemiten, die dieses Land holen wollen? Ja, das ist der eine Teil davon. Der andere Teil ist halt eben das also in England sind sie ja quasi mit diesen ganzen Sachen von Transaktivismus, mit diesem CAS-Report und dem, also das war ja so eine Kinderärztin, die das da alles aufgearbeitet hat, quasi was da gelaufen ist in England an Transgender-Medizin und der im Endeffekt. Dann der Tavistock-Skandal kam. Der Tavistock-Skandal und diese ganzen Dinge. Und in Deutschland, die Klinik wurde zugemacht. In Deutschland, da haben wir das ja irgendwie gar nicht wahrgenommen, sondern stattdessen haben wir mit unserem Selbstbestimmungsgesetz überhaupt jetzt erst so richtig die Weichen gestellt, um da richtig zu eskalieren. Also bei uns ist da kein End of Vogue in Sicht, würde ich sagen. Also, und es wird ja hier auch jeder diskreditiert, der darauf hinweist. Also, ich weise noch mal darauf hin, dass der Mann auch hinter dem Twitter-Account Titania McGrath steht. Genau, also, da geht es ja auch an vielen Stellen darum, dass er halt häufig diese Beispiele bringt, wo halt Leute das geglaubt haben, was die von sich gibt. Um halt eben immer wieder zu zeigen, dass, ja, wie wild halt die ganzen Auswüchse sind. Und was ich auch sehr gut fand, der arbeitet diesen ganzen Stonewall-Kram auf, weil das ist uns ja hier auch schon aufgefallen, dass man ja immer probiert, also das war ja damals so ein Aufstand, wo so Polizisten probiert haben, in New York so eine schwulen Bar kurz und klein zu schlagen und die Leute sich dagegen gewehrt haben. Und mittlerweile, wenn man sich eine Wikipedia-Seite anguckt, dann konnte man ja der Meinung sein, dass da eigentlich nur Trans-Leute irgendwie zugegen waren. Und schildert diesen ganzen Ablauf, also auch den, wie überhaupt diese Bar zustande gekommen ist und dass zum Beispiel die Mafia, die diese Bar geleitet hat, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Und dass halt eben da nicht Trans-Leute gewesen sind, also es gab wohl irgendwie 2, 3, die da irgendwie hin und wieder mal Gäste halt waren, aber davon, dass die das irgendwie da angezettelt hätten und sich da nur geprügelt hätten, die Trans-Leute, was sie da mittlerweile bei Wikipedia auch irgendwie so behaupten, ist halt vollkommen hanebüchner Bullshit. Und ja, schildert halt dieses Ganze drumherum auch, fand ich super interessant, weil ja, also das ist ja auch relevant, weil das ist ja quasi dieses ganze CSD-Ding, ne? Das war ja da irgendwie, dass sie dann die Nachfolge, Nachfolge quasi, also in den Jahren danach, nach dieser Stonewall-Geschichte, haben sie dann immer halt so eine Demonstration abgehalten, da auf dieser Christopher Street in New York, und daher kommt ja überhaupt dieses Christopher Street Day-Ding, was jetzt hier überall monatelang irgendwie zelebriert wird. Und weil er das halt selber ja auch kennt, weil er selber auch homosexuell ist, der Andrew Doyle, spricht er halt auch darüber, wie halt dieses ganze Trans-Thema und diese ganzen Queer-Geschichten das alles halt komplett übernommen und zweckentfremdet haben, aber sich natürlich gerne immer darauf berufen, wenn es da wieder darum geht, irgendwie der ganzen Sache Legitimität zu verleihen, so nach dem Motto, ja, das ist ja einfach nur genauso, wie man sich früher halt über die Schwulen irgendwie aufgeregt hat, regt man sich jetzt halt über die Trans-Leute auf und so, und dann müssen wir einfach nur denen mehr Anerkennung geben und dann sind alle Probleme dieser Welt irgendwie gelöst. Also im Endeffekt ja auch viele Sachen, die wir ja seit Jahren schon beobachten. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, bei allen diesen Dingen immer noch super interessante Anekdoten und Geschichten und Eindrücke dazu noch on top halt eben zu packen. Und es ist ja wirklich so vollständig, dass halt sogar diese Deutschland-Beispiele halt damit drin sind, wie halt eben der Stürzenberger und so. Das ist also wirklich ein sehr, sehr gutes Buch ist zu dem Thema. Also es wäre schön, wenn das Buch wirklich End of Vogue einleiten würde. Aber in Deutschland sehe ich das noch nicht kommen. Ich glaube, wir sind die Letzten, die das haben werden. Und wenn, dann kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn es richtig fett in die andere Richtung dann ausschlägt, noch viel mehr als in den anderen Ländern irgendwie. Wahrscheinlich muss das erst passieren, bevor es irgendwie geht. Was ja auch viele Leute freuen wird, aber mich nicht. Und der Andrew Doyle auch nicht. Und das beschäftigt ihn ja auch in seinem Buch. Also ja, es geht halt, wie gesagt, auch, wie der hier auch schon steht, What to expect from the Counter-Revolution. Dass er natürlich auch nicht möchte, dass es jetzt zu sehr irgendwie in eine andere Richtung geht von irgendwelchen identitären Gruppen mit heller Hautfarbe oder so, oder irgendwelchen identitären Gruppen mit Heteronormativität oder solchen Dingen. Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Buch. Hat mir sehr gut gefallen. Ich muss es jetzt wirklich verschlingen. Ich werde es wahrscheinlich noch mal in Ruhe noch mal zweites Mal durchlesen. Es ist, wie gesagt, ganz frisch erschienen. Hat noch keiner irgendwie jetzt drüber groß. Also ich glaube, wir sind die Ersten, die das jetzt hier vorstellen tatsächlich. Also es ist wirklich diesen Donnerstag, glaube ich, ist es erschienen. Und also ganz neu erzählt es weiter. Andrew Doyle. Ja, toll, kann man nur sagen, dass das klappt. Andrew Doyle, wie kommt denn der Name die ganze Zeit bekannt vor? Hat der noch? Ach so, ja, das mit diesem Twitter-Account kenne ich, glaube ich, auch. Er hat wohl auch Texte für Jonathan Pye geschrieben. Den mag ich ja auch immer gern, wenn er mal auftaucht. Kenne ich, glaube ich, auch. Ist das dieser Journalist, Anführungsstrichen, der immer so rumrennt? Ja, der immer erst so ein bisschen auf ernsthaft macht, ernsthaften Journalismus, so eine kurze Einleitung und dann anfängt halt richtig vom Leder zu ziehen. Meist halt so in so einer Live-Situation irgendwo von einem Gebäude oder so. Jonathan Pye, sehr lustig, der Mann. Ja, und kommen wir direkt zu Deutschland und dass das Ende der Wokeness da vielleicht noch nicht so nah ist. Hier haben wir nämlich den Warnan, der ist ja auch ein YouTuber und ehemaliges Grüne Jugendmitglied, hatten wir ja schon ein paar Mal hier auch. Und das Buch von ihm ist auch ziemlich gut. Und der hat mit Emilia Roig hier debattieren können, die kennen wir ja auch. Das ist die Dame, die ich ja auch schon mal getroffen habe. Hier ist wieder der Christian. Ja, Chris hat alle schon mal... Hat mit allen schon mal Zeit im gleichen Raum verbracht. Und das war bei mir damals bei der Stiftung von den Grünen, wo Abel und ich bei der Kimberly Crenshaw waren. Da hat die Emilia Roig mit ihrem komischen Center for Intersectional Justice, die haben das ja irgendwie ausgerichtet. Und wir kennen sie auch von Republika-Beiträgen und Medienzeug, wo sie ja auch über ihr Buch, wo es um die Ehe geht und dass die Ehe ja für Frauen immer nichts bringt und nur für Männer was bringt. Das ist ja ihre These von dem ganzen Buch. Und ja, der Warnand schreibt ja gerade öffentlich mit Emilia Roig über Wokeness diskutiert. Es ist eskaliert. Ihre Partnerin wandte sich danach an den Institutsdirektor und dann in Anführungsstrichen solche Diskurse zu führen ist, als würde man im Nationalsozialismus Debatten führen, die damit enden, dass noch mehr Juden vergast werden. Uiuiui. Das ist so unerträglich. Schräger Vergleich, aber ja. Wirklich unerträglich. So ist es, sich mit dem Warnern zu unterhalten. Sich zu unterhalten, Standpunkte auszutauschen, ohne jegliche Verpflichtung für die eine oder die andere Seite, ist, also das, wird das nicht auch alles staatlich finanziert, Center for Intersectional Justice? Wer bezahlt das? Ich glaube, also Soros, aber eventuell auch für irgendwelche einzelnen Projekte oder so, vielleicht auch der Staat, aber will ich jetzt nicht die Hand für ins Feuer legen, aber es war auf jeden Fall das Logo von Open Society Foundation und üblichen anderen Verdächtigen war auf der Webseite, die glaube ich nicht mehr zu erreichen ist. Das letzte Mal, als ich da war, zumindest nicht mehr. Ich gucke mal gerade, ob sie mittlerweile ihr Sicherheitszertifikat da irgendwie wieder eingesteckt hat. Doch, es ist erreichbar auf jeden Fall, aber ich sehe noch nichts darüber, wo man irgendwie rausfindet, wer es bezahlt. Ich habe ein VW-Logo gesehen, kurz im Vorbeifliegen. Ah, da. Clients and Collaborations, Facebook, PayPal, Festival von Cannes, Pinterest, International Labour Organization, Commerzbank, Google, VW, Ableton, Tommy Hilfiger, Robert Bosch Stiftung Taz, Ariadne, European Funders for Social and Human Rights, Charta der Vielfalt, Akut macht neu, Open Society Foundations, Ashoka, Berlinale und Human Rights Watch. Wir können also relativ sicher sein, dass in irgendeiner Form da auch öffentliches Geld reinläuft, spätestens okay. Bei Volkswagen. Also ich bin auf der Webseite intersectionaljustice.org und da steht nach wie vor, die Webseite kann keine sichere Verbindung bereitstellen. Okay, ich bin auf emiliaroig.com. Okay, also die Webseite von dem Center ist nach wie vor kaputt. Hier könnt ihr auch noch mal sehen. Schon seit irgendwie über einem Jahr oder so. Und die hat ja, also Typ das Erste, was du findest, ist auch gleich emiliaroig.com. Vielleicht ist die andere stillgelegt, ich weiß es nicht. Kann sein. Aber einen Instagram-Account haben sie noch. Guck mal, wann der letzte Beitrag ist. Da kann man wieder nicht sehen, wenn man nicht eingeloggt ist. Oder? Oh, vor über einem Jahr. Ihre Adresse übrigens ist CO Hertie Stiftung. Ist doch immer die gleichen, ey. Es sind immer die gleichen Stiftungen, immer die gleichen Milliardäre, immer die gleichen Geldsäcke. Ist das wirklich eingestellt, das Center for Intersectional Justice, weil, wie gesagt, die haben seit über einem Jahr nichts mehr gepostet. Weil... das wäre ja traurig. Ja, wahrscheinlich hat sie Anschlussverwendung gefunden, aber es geht auf jeden Fall noch weiter. Ja, oder es gab halt kein Geld mehr oder so. Hier ist der nächste Tweet. Die Woke versuchen einen krampfhaft in ein Framing zu pressen, wenn sie mit unbequemen Fakten konfrontiert werden. Ein Tipp, wie man dem begegnen kann, einfach nachfragen, ob sie auch inhaltliche Kritik haben. Ja, dann vergleichen sie dich mit Nationalsozialismus. Und ich höre so ein Pfeil, der hier zum Warnern hinführt. Und dreimal auf der Raten, dass unten drunter steht. Cis-Mann. Das ist schon mal nicht schlecht. Ach ja, Andrew Tate-Fan oder so, ne? Ja, du hast es wahrscheinlich schon gesehen, ja genau. Also das hier von Instagram. Nein, von der Emilia. Und sie schreibt, Faced off with an Andrew Tate-Fanboy. Trying to pass off fragile masculinity as objective science, a pure delight. Manosphere Mastery. Was soll das bedeuten, Manosphere Mastery? Sie hat die Begegnung überlebt, ohne dass ein Feminizid begangen wurde. Irgendwie sowas. Hilfe. Ich wette, dass dieser Warnan sich von Andrew Tate distanzieren würde, wenn man ihn fragt. Ja, 100%. Der hat schon nichts gemacht, soweit ich weiß. Ja, damit beschäftigt. Aber der macht natürlich Videos, wo es auch darum geht, wie Männer irgendwie vernünftig ins Glück kommen, sage ich jetzt mal. Und dass das halt eben nicht funktioniert mit dem Opfertum. Also so ein bisschen Jordan Peterson-mäßig. Aber halt als, ja, genau wie Jordan Peterson ja auch als Psychologe halt, was er ja nun mal ist von Profession her. Und das ist natürlich dann Manosphere und Andrew Tate, ne, wissen wir ja. Alles in einen Sack und mit dem Knüppel drauf und sich dann wundern, wenn das an ihrer Seite dann genauso passiert. Klassiker. Da kann man eine ganze Veranstaltung auch schon mal linksradikal nennen, ne? Ja, hier habe ich mal einen interessanten Artikel gefunden von der Initiative Transparente Demokratie, FDP nah. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Chris, aber die sind... Die haben letzte Woche erst vorgestellt, glaube ich. Da haben sie sich doch neu gegründet. Ja, genau. Die ist letzte Woche oder vor zwei Wochen FDP nah. Naja, also der eine, der dann Vorstand ist, ist irgendwie ein Politikberater, der auch mal so ein FDP... also der hat mal so ein bisschen Werbung quasi gemacht für die. Daher kenne ich den halt, das ist dieser @Rasenspießer bei Twitter. Ja, und die haben sich im Endeffekt ja auch zum Ziel gesetzt, dass diese Transparenz bei NGOs ein bisschen mehr dargestellt wird. Deswegen ist ja das Herz vielleicht am richtigen Fleck, aber irgendwie ist das Ganze eine seltsame Angelegenheit. Und hier wird gesagt, kein bisschen besser rechte NGOs, die wollen dem Vorurteil begegnen, dass die sich halt nur auf politisch einseitig auf jemanden stürzen wollen. Ja, und die nehmen hier 1%, das Institut für Demografie, Allgemeinwohl und Familie, die Stiftung Ja zum Leben und die Stiftung für Familienwerte quasi sich vor und bemängeln im Endeffekt, dass die intransparente Finanzen haben. Ja. Lustig fand, dass sie das 2D-Jump'n'Run-Computerspiel Heimat Defender Rebellion nochmal hier genannt haben, falls ihr euch noch daran erinnert. Ja, das war ja so ein Videospiel. Nee, was für unbotmäßige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ja, es hat halt quasi genau das gemacht, was es machen sollte und wurde dann für indiziert wegen Jugendgefährdung und also voller Propagandaerfolg, sag ich mal. Weil man auf Böhmermann und Kahane-Figuren ballern konnte, ja. Manchmal wir haben uns damals schon Sorgen um die Meinungsfreiheit gemacht. Heute ist es noch schlimmer. Tja, und ich meine, hier wird dabei bedienen sie sich professioneller Kommunikationsstrategien, inklusive emotionaler Narrative, Feindbilder und direkter Mobilisierung. Da geht es um die Stiftung für Familienwerte. Da geht es um, sie wollen keine Sexualpädagogik der Vielfalt und ja, also ich 1% ist mir mal untergekommen, aber die anderen, die waren mir alle neu. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Sachen wie die AA-Stiftung oder Hertie-Stiftung oder irgendwelche Trusted Flagger wie, kommen wir später noch zu. Also ich finde, das ist ein sehr schiefer Vergleich, aber okay, die Stiftung Ja zum Leben fokussiert sich auf den Lebensschutz und tritt in Kampagnen gegen den Paragraphen 218 auf. Ein zentrales Problem ist die Nähe vieler dieser NGOs zur AfD. Ja, okay, das wird hier kritisiert und ne, sie geben keine transparenten Zahlen an, aber sie geben an, dass sie keine Gelder von staatlichen Institutionen bekommen, sondern nur von privaten Spenden. Ja, die meisten rechtskonservativen NGOs setzen nicht auf staatliche Förderung, zumindest offiziell. Stattdessen fokussieren sie sich auf Spenden, Fördermitgliedschaften und Zustiftungen. Das sorgt zwar für politische Unabhängigkeit vom Staat, erschwert aber auch Transparenz. Aber ist doch ein Fluch, weil die nehmen keine staatliche Kohle an. Also, und das ist doch eigentlich eine gute Sache. Also, wie gesagt, wie NGOs funktionieren sollen. Aber es ist halt auch wieder so, do if you, damned if you do and damned if you don't. Ne? Also wenn du Staatsgeld nimmst, ja, ne, bist du staatsabhängig. Aber wenn du keins nimmst, ist das eigentlich noch verdächtiger. Ja, dann, was wollen wir machen? NGOs verbieten Initiative Transparente Demokratie oder was genau schwebt euch vor? Tja, rechtskonservative NGOs sind inzwischen ein relevanter Faktor im deutschen Meinungskampf. Würde kein einziges einfallen, wirklich. Sie agieren strategisch, gut organisiert und häufig außerhalb des öffentlichen Radars. Ach so, vielleicht fällt mir deswegen keins ein, weil sie häufig außerhalb des öffentlichen Radars sich bewegen. Okay. Naja, was es braucht, ist ein transparenter Blick auf alle zivilgesellschaftlichen Akteure, unabhängig von ihrer ideologischen Ausrichtung. Ja, finde ich okay. Ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt irgendwie den Versuch starten wollen, diese ganze Sache irgendwie zu unterwandern oder ins Absurde zu verkehren, dass sie sagen, okay, vielleicht können wir ja hier irgendwie über diese Schiene gegen rechts Transparenz-Sachen für alle NGOs irgendwie etablieren. Ich meine, hey, warum nicht, wenn das funktioniert? Aber ein sehr seltsamer Artikel von den Leuten hier. Wird ja nicht funktionieren, also, weil ich meine, die heulen ja alle sowieso schon über diese Sachen wie dieses 1% oder so. Das ist ja auch ein Beispiel dafür, warum ja die ja unglaublich mächtig sind, die Rechten, und man da ja irgendwie aufpassen muss und Gamergate und so, weil die auch ein Videospiel gemacht haben und kennt man ja alles und Donald Trump und bla bla. Und das können sie ja auch schon seit Jahren machen, während sie gleichzeitig ihren eigenen Scheiß. Oh mein Gott, da hat einer eine Frage gestellt, ob das gut ist, die zu fördern oder so. Literally Hitler. Also. Ja, und wenn man jetzt, wie gesagt, große rechte NGOs, die den gesellschaftlichen Konsens prägen, die irgendwelche Leute auch in Talkshows schicken oder an irgendwelchen Positionspapieren für Regierungen mitarbeiten, Steuergelder bekommen, für die extra Gesetze gemacht wird, dass neue Töpfe für Fördergelder etabliert werden, da fällt mir kein einziger rechter oder wirklich konservativer, ideologisch getriebener NGO ein. Überhaupt nicht. Aber ja. Ja, Harvard kommt ja nicht aus den Medien, und jetzt ist es so ein kleines Update von einer Story, die wir auch mal hatten. Eine Forscherin, eine weltberühmte Forscherin mit einer der bestverdienenden Professoren weltweit, irgendwie war auf dem fünften Platz von der Gehaltsliste von der Harvard-Universität und war international hochzitiert, weil sie hat um Ehrlichkeit und Unehrlichkeit hat sie geforscht. Ne? Ein großer Durchbruch, den sie hatte, war beispielsweise, wenn man eine Klausel abgeben muss, ich versichere, dass ich die Wahrheit gesagt habe und alles mit bestem Wissen und Gewissen ausfülle und so weiter. Wenn das am Anfang von einem Formular steht, dann sind die Leute ehrlicher, als wenn es am Ende vom Formular steht. Und andere wissenschaftliche, anscheinend riesige Durchbrüche, zumindest wurden sie so gefeiert, hat sie gemacht. Aber viele Sachen waren geschwindelt. Einige Sachen hat sie mit anderen Co-Autoren gemacht, die gar nicht wussten, dass sie die Zahlen manipuliert hatte. Sie hat auch seit zwei Jahren hat die Dame versucht, das Ganze von sich abzuwenden, hat auch alle Leute verklagt, die irgendwie behauptet hätten, sie hätte was falsch gemacht. Aber diese Klagen sind alle gescheitert und sie hat jetzt halt auch ihren Professursitz komplett verloren und aberkannt bekommen. Und das ist seit den 40er Jahren nicht mehr passiert in Harvard. Bei allen Skandalen, die die Professoren da doch teilweise hatten, hat halt nie jemand halt sein Tenure, wie es heißt, in Amerika verloren. Und die ganze, böswillige Absicht, ne? Wer weiß, ob die Dame jetzt selber noch verklagt wird von irgendwelchen Leuten, die auf ihren Studien irgendwas aufgebaut haben und da irgendwas fehlgeschlagen ist. Also schon ein interessanter Wissenschaftsskandal von einer Wissenschaftlerin, die sich bis in die höchsten weltweiten Koryphäenkreise hochgeschmuggelt hat. Toxische Männlichkeit ist bestimmt schuld gewesen daran. Sie musste sich beweisen, weil sie keine Chance hatte im Patriarchat. Ne? Ich dachte, ich bringe mal den Captain Obvious-Artikel mit. Ist Deutschland überakademisiert? Ja, würde ich schon von ausgehen erstmal. Da ist der Artikel. Ja, mehr 2,8 Millionen junge Menschen studieren. Viele von ihnen erreichen keinen Abschluss. Ja, andererseits gehen auch welche immer ohne Abschluss von der Schule. Das ist ja auch irgendwie nicht so gut. In Berlin alleine 70.000 im Jahr oder so. Kann das sein? Das ist ein bisschen viel, ne? Wahrscheinlich das, was Deutschland weit. Naja, gleichzeitig gibt es viele offene Ausbildungsplatzangebote. Verschärft dieses Ungleichgewicht den Fachkräftemangel? Ja, natürlich im Prinzip schon, ne? Also. Ja, überakademisiert und untergebildet gesagt, wahrscheinlich. Ja. Beides. Ja, Sinologen im Taxi oder so. Oder ne? Wirtschaftswissenschaftler. Die werden da noch gebraucht, das kannst du gar nicht sagen. Ja, aber ja nur für plurale Ökonomik, also Kulturmarxismus. Wie heißt das? Arabiskit oder so? Nee. Total Biscuit. Afrikanistik heißt es und Arabistik oder so, ja. Kann man alles studieren, auch bei uns, ne? Meistens bezahlt ja die VW-Stiftung oder so jemand. Naja, aber überakademisiert heißt eben auch so ein bisschen von der Arbeit wegsozialisiert, oder? Das ist auch so ein bisschen das Problem. Also ich würde sagen, es werden Fachbereiche ausgebildet, die dann nicht in Produktivität und Wohlstand für die gesamte Volkswirtschaft und sowas rauskommen, ja, wenn man es unter ökonomischen Stichpunkten, ich meine, es kann ja sein, dass jemand Kunsthistorik studiert und dann aber in einem ganz anderen Branche arbeitet, was mit dem Studium gar nichts mehr zu tun hat. Sowas beispielsweise würde ich als überakademisiert bezeichnen. Wobei man natürlich auch sagen kann, persönliche Selbstentfaltung, klar, man kann auch studieren, nur weil man Lust hat auf das Fach. So, das ist ja, schreibt ja einem keiner vor, wie in anderen sozialistischen oder marxistischen Systemen das der Fall wäre. Also das stimmt, ne? Überakademisiert. Musst du hinter das Leben auch bezahlen können, wenn du dann keine Stelle bekommst, dann musst du wieder Taxi fahren, ne? Das ist ja das ein bisschen. Dann sind dann doch zu viele Akademiker da. Und das ist ja die eigentliche Frage, ob es jetzt zu viele davon gibt oder nicht. Und ja, das ist ja eigentlich offensichtlich auch, dass es zu viele sind mittlerweile. Wenn die Betriebe schon seit 15 Jahren oder so keine Auszubildenden mehr finden. Ja. Ja, genau. Das Problem liegt eher auf der anderen Seite des Spektrums und auch im Zugang zu gewissen Bildungssystemen. Der wird ja auch manchen Leuten verwehrt, die vielleicht gut studieren könnten, aber die können es aufgrund von irgendwelchen Hürden nicht. Also das Gegenteil von dem Fall hier. Ja, das mit dem Studienüberschuss, der da programmiert wird, das erledigt sich dann von selber, oder wie? Ja, nur es ist dann auch ein bisschen, wie soll man sagen, es dauert ja alles ganz schön lange und so weiter, bis dann halt klar wird, dass das irgendwie so nichts wird oder so. Sind die Leute dann 30 und ja, ganz viele davon werden ja auch gar nicht in den Genuss einer vollen Rente oder so kommen, wenn sie 65 sind. Das ist, die werden eigentlich weiterarbeiten müssten, wo sie doch irgendwie dann mit ihrem nutzlosen akademischen Titel oder so ja schon in Taxi gefahren sind. Ne? Das ist. Man kann nur raten, dass man mal das den Leuten raten, dass man mal der kennt etwas, ne? Also schlimm ist das in Ordnung nicht da. Und man kann ja auch darauf aufbauen halt. Naja. Ja, hier geht es eben um die Grundschulkinder. Und zwar haben die Bayern wohl eine neue Regel erlassen, dass die Grundschulkinder ihre Schultüchtigkeit nachweisen sollen, mit deutscher Sprache hauptsächlich. In Bayern ist seit dem 17. September 2024 das Gesetz zur Einführung und Durchsetzung verbindlicher Sprachstandserhebungen und Sprachfördermaßnahmen vor der Einschulung in Kraft. Es soll eben verhindern, dass Kinder in Grundschulklassen sitzen, die nicht das sprachliche Rüstzeug mitbringen, das notwendig ist, um dem Unterricht zu folgen. Also in Bayern haben sie schon mal so ein paar Schritte gemacht. Letztlich ist das Gesetz ein Versuch, das Lernniveau zu verbessern, ein Versuch, bei Schülern bessere Ausgangsbedingungen zu schaffen und eine Art Level Playing Field insofern herzustellen, als Schüler bei Einschulung einen ähnlichen Sprachstand aufweisen. Ähnlich verstehen, sprechen und sich ausdrücken können. Ja, ähnlich ist so eine Sache, aber klar, die sollen irgendwie zumindest die Ansagen von den Lehrern verstehen und so weiter, was sie erklären. Sicher, das verstehen auch deutsche Kinder nicht immer. Das soll ja auch irgendwas Neues sein, ist ja klar. Ne? Kann man ja auch nicht immer sofort auf Anhieb verstehen. Aber ja, Minimum wird eben vorausgesetzt. Und ja, da haben sie dann festgestellt, auch dass es ganz große Schwierigkeiten mit den Kenntnissen schon gibt. Da sind, wie waren die Zahlen, habe ich das nicht, stimmt glaube ich auch irgendwo da drin. Wie viele Prozent in Bayern dann nicht auf diese Schule gehen konnten, nicht zur Grundschule gehen konnten. Das waren irgendwie sowas von 15, 13 oder 15 Prozent. Ja, und abgesehen davon, dass das sinnvoll ist für die anderen Schüler, ist es natürlich irgendwie schlecht für die Schüler, die dann eben nicht zur Schule gehen. wenn die dann irgendwie den Anschluss verlieren oder so, das ist natürlich auch nicht wünschenswert. Ich weiß nicht genau, ob die Bayern da irgendwie auch was vorgesehen haben, dass das dann nicht passiert, aber naja. Hier sind Zahlen, genau. Von 2734 Kindern, die 2026/27 in Augsburg eingeschult werden sollen, mussten 1164 an der Basis teilnehmen. Also das ist wohl dann diese Vorschulausbildung für Deutsch sprechen. Davon haben 377, also 30, etwas über 30%, den Test bestanden. 787 Kinder, also 70%, haben den Test nicht bestanden und sind unverpflichtet, an einer Sprachförderung im Umfang von mindestens bla teilzunehmen, um bis zur Einschulung das Sprachniveau erreicht zu haben. Ja, so machen die das mit den Kindern momentan, finde ich ganz gut. Also, wie gesagt, auch wenn die dann eventuell den Anschluss verlieren, aber dann haben sie ja auch noch andere da, die den Anschluss verloren haben und dann sind sie wieder auf Niveau, ne, mit denen. Ja, so ist das mit dem Sprachlernen, dauert ein bisschen länger dann eben. Ja, aber wo tut man die denn dann hin? Ja, die werden wahrscheinlich extra geschult werden, nehme ich mir. Ja, extra, dann haben wir wieder, zahlen wir wieder oben drauf, nochmal richtig. Ja, wenn es so viele sind, wenn 70% der Kinder durchfallen, dann lohnt sich das schon. Dann sind ja genug Kinder da für eine Klasse von schweren Deutschsprechenden. Zu Hause zur Schule gehen. Das heißt, man zu Hause lernen. Dann ist also aber, zu Hause, das, zu Hause. Machen die das? Ja, das ist eine ganz andere Thematik. Das ist so klar. Ja, Frauen wie immer am meisten betroffen, zeigt uns hier Steve Stuart Williams. Wo habe ich den Tweet da? Genau, der hat hier einen Ausschnitt, der eine Information aus Kiet wiedergibt. Every year the World Economic Forum publishes the Global Gender Gap Index, a widely cited measure of gender inequality. Sounds great, right? Well, dig into the details and you'll soon discover a serious problem. Also der Global Gender Gap Index, der wird immer gerne zitiert und das World Economic Forum von Onkel Klaus, veröffentlicht den ganz ohne Hintergedanken jedes Jahr. Ja, und dann kommt der Psychologe David Geary und der hat in Gillette gesagt, dass dieser Index halt so eingestellt ist, dass männliche Nachteile komplett ignoriert werden. Das heißt, wenn Frauen in irgendeiner Metrik dieses Indexes hinten liegen, dann ist das eine große Ungerechtigkeit und ganz schrecklich. Wenn Männer in irgendeinem Index dieses Berichts hinten liegen, wird das als Gleichberechtigung angesehen. Ja, ja, die haben, ich habe mir das auch mal angeguckt und die haben im Endeffekt genau das gemacht. Die positiven Sachen werden gewertet, die negativen werden nicht als Malus eingestellt. Und dann gibt es auch noch andere Sachen, zum Beispiel bei Lebensalter, ne, weil ja beispielsweise man weiß ja, dass Frauen länger leben, durchschnittlich ein paar Jahre, und deswegen wird der Indexwert da halt auch angepasst. Also Durchschnittslebenserwartung für Frauen muss halt höher sein, damit man den gleichen Wert erreicht, ne, weil Gleichheit ist ja nicht Gleichheit. Ne? Ne, es gibt ja Equity, gewisse Punkte sind nicht Equality-basiert, sondern Equity-basiert. Ne? Das ist so wie Gleichberechtigung, Gleichstellung. Ne? Schon lustig. Ja, also Männer können auch, wie viele Frauen und Männer jeweils geboren werden. Weil das ist auch, da gelten diese Indexwerte auch nicht, ne, weil ja, da, alleine das verschiebt ja schon sehr viel. Und um es nochmal nach Hause zu hämmern, sagt er halt auch, dass es extra so angelegt worden, dass Männer niemals benachteiligt gesehen werden können in diesem Index. Also es ist mit Absicht so gedreht, dass das auf dem männlichen Auge blind ist, das Ganze. Es ist völlig egal. Und wenn Männer halt irgendwie in 10 Jahren alle Analphabeten sind, weil wir unsere toxische Maskulinität nicht mehr unter Kontrolle kriegen, dann ist das auch egal. Dann ist das immer noch Gleichberechtigung. Ja, es gibt nur Pluspunkte. Ja. Fuck the WEF, sag ich. Ja. Niemand hat euch gewählt. Niemand braucht euch. Ihr macht alles schlechter. Ja. Verschwindet. Das kommt bestimmt von den Insekten, die fressen. We will not eat the bugs, we will not sleep in the pots. Ja, es ist jetzt, so wie ich es gesehen habe, nicht so, dass wirklich in jeder Kategorie immer alle Männer gedrangsaliert werden, aber es ist halt wirklich durch gewisse Sachen wie die Gewichtung ne, von ob es jetzt Männlein oder Weiblein geboren werden und andere Sachen. Das sind so ganz viele Feinheiten und auch natürlich eine Sache, es wird eine gewisse Verbesserung erwartet und wenn diese Erwartung hinter diesen Werten zurückbleibt, dann gibt es da halt auch wieder einen Abzug bei den Indexpunkten und so ganz viele Kleinigkeiten, die es auf jeden Fall, ne, also es muss, ne, das, was erreicht werden muss, steigt auch von Jahr zu Jahr an, zusätzlich zu dem. Ne, also selbst wenn, wenn ein Land da einen Vorteil irgendwas erreicht hat und einen Fortschritt hatte von in einem Jahr, dann kann es sein, dass es trotzdem die gleiche Bewertung bekommt im nächsten Jahr, obwohl es was Fortschrittliches nach deren eigenen Kriterien gibt. Einfach nur, weil, ja, es wurde noch mehr erwartet. Ne? Also es reicht nicht gleich gut zu sein, man muss immer besser werden. Ne? Das ist auch eine komische Sache an diesem Index. Und ja gut, ich meine, er ist vom World Economic Forum, deswegen warum beachtet den überhaupt irgendjemand? Ja. Naja, weil die Medien ihn zitieren, weil er ihr Narrativ stärkt. Der Rack und Duck hat ein schönes Wort geschaffen dafür. Männer haben keinen Nachteil, wir haben Gleichteile. Gleichteile, finde ich gut. Ja. Du bist begleichteiligt als Mann. Was willst du von mir? Das gibt einen Tritt in die Gleichteile hier. Ja. Übergleichberechtigt quasi. Ja. Genau, we are family. Kids aktuell, ja. Kleine Vatertagsnachlese, eine humoristische Sache zur Vatertag. Diskriminierungssensible Alternativen zu Mutter- und Vatertag. Und ja. Haben wir alle nachgefragt, ne? Wollen wir alle unbedingt haben. Ja, endlich mal eine sinnvolle Broschüre, ne? Ne, da wird erstmal die Opfergruppe definiert, welche Kinder können nicht mit feiern, ne? Aus Kleinfamilien, Patchwork-Familien, ausschließlich bei einem Elternteil leben, Eltern und Bezugspersonen gut, ja. haben, die nicht erreichbar die sind, nicht zum erreichbar Beispiel sind, Klinikaufenthalt, ja. Gefängnis, Tod und so weiter. Ja. Also Vater ausgeschlossen von der Mutter. Der Vater ist im Krankenhaus, deswegen können wir nicht Vatertag feiern, weil na, man könnte ihn ja im Krankenhaus besuchen, aber das würde das Kind zu sehr traumatisieren. Diese Kinder kann ja kein Bier trinken im Krankenhaus, geht doch nicht. Naja, dann kommen ein paar Fallbeispiele mit schönen kleinen Bildern und dann wird erklärt, warum das so böse ist. Das finde ich auch sehr schön. Problematische Botschaften an alle Kinder. Okay, hast du den Price wieder rausgecuttet oder? Nee, er ist gemutet. Ja, Verzeihung. Ich musste mir gerade einmal kurz die Nase putzen. Diese Erfahrung von Nichtzugehörigkeit, die manche Familien und ihren Kindern machen müssen, fallen besonders ins Gewicht, da sie das bestärken, was die Kinder ohnehin umgibt: ein heteronormatives, eurozentristisches, sexistisches und ableistisches Familien- und Rollenbild. Eurozentristisch finde ich natürlich nicht mehr neu. Das ist wunderbar. Und ich lese es mal vor. Sexistisch in Fett geschrieben sind Vater- und Muttertag aufgrund der enthaltenen Rollenbilder. Ja, sowas aber auch. Ja, dann gibt's Väter und Mütter enthalten Rollenbilder, ja. Das ist sehr heteronormativ, dieses Vater- und Mutter-Ding, das stimmt wohl. Das würde ja heißen, die hätten was miteinander gehabt oder was, ja? Das ist ja unzüchtig. Kann Spuren von Rollenbildern enthalten. Ja, und heteronormativ meint, so zu tun, als wäre heterosexuelles Begehren normaler. Oh, als weitere Formen sexueller Orientierung. Damit verbunden ist die Normierung von Cis-Geschlechtlichkeit mit einer... Wird von einer Cis-Frau ausgegangen, die das Kind geboren hat, werden gebärende transgeschlechtliche Personen, nicht-binäre transmännliche Personen, Trans-Sternchen-Männer sowie Trans-Sternchen-Frauen, die Mütter sind, nicht mitgedacht. Sie werden nicht aktiv mitgedacht. Also ihr müsst, neben Mutter müsst ihr auch noch diese ganzen nicht-binären transmännliche Personen, Trans-Sternchen-Männer und Trans-Sternchen-Frauen, die auch Mütter sind, de facto. Das sind Mütter, auf jeden Fall. Mitdenken. Ne, Transfrauen sind auch Mütter. Ich meine, es gilt nur, also ich meine, mir ist es ehrlich gesagt, ne, wenn das Kind Mama sagt oder Mami oder sowas, das ist das einzige Kriterium, was ich da gelten lasse. Für mich persönlich, jetzt mal ganz unironisch. Ja, aber das wird ja hier natürlich... Naja, Lebensformen, die sich auf heterosexuelle, cis-paar, Kleinfamilienkonstellationen konzentrieren, werden als selbstverständlich angesehen. Nein. Adultismus. In Kitas und Grundschulen entscheiden Erwachsene, was für welche anderen Erwachsenen wann und wie gebastelt werden soll. Natürlich. Das steht da wirklich. Der gute Adultismus, ja. Alter Schwede. Ja, die Kinder werden zu erwachsen behandelt, aber ich meine, die können vielleicht ihr eigenes Gender bestimmen, ja, aber sonst kann man die doch nicht wie Erwachsene behandeln. Oh, hervorragend. Das, liebe Berliner Zuschauer, das habt ihr super mitbezahlt. Super. Super. Tja, und die Eltern können sich ja streiten. Da könnten Kinder dran erinnert werden, wenn es an anderen Feiertagen passiert. Und man könnte einen Familientag feiern, statt vorzugeben, welche Bezugspersonen an welchem Tag gefeiert werden. Denken sich einen eigenen Familientag aus. Okay. Sie könnten den Elternfeiertag der Vereinten Nationen am 1.6. nutzen. Ach, ist der heute? Okay, das wusste ich noch gar nicht. Aber also für mich ist, ich feiere lieber Brettspiele als irgendwas von der Vereinten Nationen tatsächlich. Aber tja, Familienkultur zelebrieren. Wer und was gehört aus Ihrer Sicht zur Familie? Familienkultur ist ein Begriff, der sämtliche Aspekte von Familien... Traditionen, Sprache, Familienkonstellationen, Migrationsgeschichten, Fähigkeiten und Einschränkungen, Wohnverhältnisse, Rollen... Okay. Ja, das hört sich doch nach einem lustigen Vater-Muttertag an. Ja, haben die das auch reingegeben, damit die Leute sich ein bisschen streiten können oder so, ja? Das ist ein bisschen vor. Was ist denn für dich Familie, hä? Was meinst du denn, was Familie ist? Für mich ist der Familie alles Mögliche, ne? Ja, und eine der Quellenangaben aus dem Ding, was ihr gerade gelesen habt, hat mich auf dieses wunderbare Rabbit Hole gebracht. Also da, wo ich das gefunden habe, hatte ich tatsächlich einige Stunden lang sehr viel Spaß, weil ich mich einfach durch die ganze Seite durchgeklickt habe und das genüsslich genossen habe. Wir können ja uns einfach irgendwas angucken. Ich fand die Argumente wunderbar. Das ist im Endeffekt die Seite Genderdings. Ja, und Genderdings hat für sich den reklamiert für sich halt das Thema Gender unverkrampft und mit leichten Einstiegshürden für die Allgemeinheit verständlich zu machen. Webdesign ist nicht so die ganz große Stärke von denen, deswegen muss man hier immer leider, bis man die Antwort bekommt, auf Weiterlesen klicken, aber teilweise lohnt es sich wirklich. Auch was hinter dieser ganzen Webseite steckt, ist famos. Also, wie gesagt, eine Sache, da habe ich sehr lange lachen müssen. Ich weiß nicht, wo wollen wir denn anfangen? Was meint ihr? Ne? Also hier geht es um Argumente gegen das Gender-Dings. Ne? Biologisch gibt es Mann und Frau. Sonst könnten sich ja alle ihr Geschlecht einfach aussuchen. Ich meine, vom Gesetz her ist das jetzt natürlich nicht mehr so. Das wissen wir ja. Aber das ist ja ein Statement, wogegen man Partnerargumente braucht. Ne, und dann ich muss mal hier gerade mitklicken. Ja. Okay, jetzt kann ich es wieder lesen. Biologisch gesehen stimmt das nicht so ganz. Mehrere körperliche Ebenen sind relevant, wenn es um Geschlecht geht. Nicht nur die Genitalien, dazu gehören Chromosomen, Hormone, innere und äußere Geschlechtsorgane. Und auf allen Ebenen gibt es mehr als zwei Varianten. Also, ne, das ist eine Antwortmöglichkeit. Wenn man jemanden mit einer Wall of Text ärgern will, kann man das natürlich machen. Geschlecht ist weder anhand des Körpers bestimmbar, noch kann man sich die eigene Identität einfach aussuchen. Okay? So ist das. Ja. Und dann natürlich das Totschlagargument. Wichtig ist und bleibt das Selbstbestimmungsrecht. Trans-Sternchen-Personen müssen in Deutschland immer noch darum kämpfen, dass ihr Geschlecht anerkannt wird. Inter-Sternchen-Kinder werden immer noch viel zu oft operiert, ohne medizinischen Grund und ohne dem zustimmen zu können. Ja, ne? Da haben wir das, was ich auch von dieser internationalen Rainbow-Map gesagt habe. Ne? Inter-Kinder werden immer noch viel zu oft operiert, ohne medizinischen Grund und ohne dem zustimmen zu können. Ja. Gut. Ja, also diese Argumente überzeugen alle. Ne? Ihr wisst, ne? Wer davon nicht überzeugt ist, ist bigott. Ja, wer nicht überzeugt ist, kann sich hier noch die Doku, warum es mehr als zwei Geschlechter gibt, in Klammern WDR anschauen. Ja, WTF falsch geschrieben, würde ich sagen. Ich behalte diesen Qualitätsjournalismus auch nicht mehr aus. So. Sexismus und Flirten, das war doch nur ein Kompliment. Sehr gut. Also das ist jetzt auch nicht so wie so eine rechte NGO, die nur durch Spenden oder irgendwie sowas finanziert wird. das ist klar, ne? Sonst wäre es nicht so schön, sich darüber lustig machen zu können. Ne? Knapp bekleidete Frauen können sich nicht beschweren. Pfiffige Sprüche. Oh Gott, wenn ich die Sprache schon lese. Mhm. Was bedeutet Wie lese Ende? Ich den Text? Was bedeutet das Sternchen? Oh Gott. Viele glauben, es gibt Frauen, es gibt Männer, aber es gibt viel mehr Geschlechter. Das wollen wir auch zeigen. Deshalb schreiben wir zum Beispiel SchülerInnen. Oh Mann. Im Wort SchülerInnen stecken also alle Menschen drinnen, egal wie diese sich bezeichnen oder fühlen. Ich möchte da aber gar nicht drin stecken. Im Wort SchülerInnen stecken alle Menschen drinnen. Ja, ich glaube auch. Aus eurer Sicht garantiert. Ja, jede Person, die mir über den Weg läuft, ist nur mein Schüler und will von mir belehrt werden. Ich bin genderdings.de. Du Brett durchschlagen mit bloßer Faust. Du jetzt üben. Man stellt sich davor, ihr kommt hier nach Deutschland und fängt gerade an, Deutsch zu lernen, und dann müsst ihr irgendwie einen Test machen in der Schule und anhand von sowas. In Bayern, wenn du in die Grundschule willst, musst du einen Text von denen lesen können. Ja. Mit 17 immer noch nicht in der Grundschule. Es gibt leichte Sprache und Hassrede. Also jetzt Hass in leichter Sprache, das ist natürlich schön. Das ist jetzt auf Hassrede nochmal die Ausführungen oder stell, ey du Neger. Wir schreiben SchülerInnen, weil die Fotzen alles. Macht eure Meinung deutlich, zum Beispiel mit kurzen Texten und Videos. Das ist mal innovativ. Alter Schwede. In die Diskussion gehen. Geht auf Fragen und Sorgen ein, ohne Vorurteile zu bestätigen. Weil, wie wir es gerade gesehen haben bei den Argumenten. Also bessere Argumente kamen da auch nicht mehr. Also alles ist einfach, egal wo du hinklickst, kommt immer das Gleiche. Ah ja, Humor und Ironie. Ihr könnt eure Meinung auch in lustiger Form deutlich machen. Oh mein Gott. Zum Beispiel mit Memes. Tolle Memes könnt ihr downloaden und einfach einsetzen. Oder haben die denn die Weißbandpyramide nicht gesehen? Humor, Genozid. Genau, das ist die Pipeline. Die Humor zu Genozid-Pipeline. Die Weißbandpyramide. Die eine reine Weißbandpyramide. Ohne Vorurteile zu bestätigen. Ein schlipperig Lob. Genau. Ja, aber ich meine, das ist so lustig, weil wenn wirklich mal einer von denen auf dem Tweet irgendwas antwortet, dann sagst du irgendwie noch ein Argument. Und dann sagt er, du Nazi. Und das ist halt eben das Gegenteil von geht auf Fragen ein, ohne Vorurteile zu bestätigen. Weil, ja. Ja, also das ist hier ein Drama in näheren Überschriften. Betroffene unterstützen, andere Positionen sichtbar machen, sich aus der Diskussion rausziehen. In die Diskussion gehen. Humor und Ironie, blocken und melden, Anzeige erstatten, Reaktionen auf Trolle und organisierte Gruppen. Hier ist noch eins interessant, regt zum Perspektivwechsel an. Was wäre, wenn du an der Stelle wärst, ja? Wie würdest du dich fühlen, wenn du gestern nicht gefrühstückt hättest? Ihr redet mit einem großen Haufen Leute, die das gar nicht können. Und es werden immer mehr in diesem Land, die das überhaupt nicht können, sich in andere reinversetzen, weil ihre Kultur das so nicht lehrt wie unsere. Und da kommt es dann zum Kulturkampf, was wir ja hier auch nur machen. Wir machen ja nur Kulturkampf. Tja, Wörterbuch ist natürlich auch immer gut, aber ich meine, das gibt es ja in verschiedenen Iterationen. Die ganze Seite ist einfach eine tolle Ressource. Unterstrich. Wer sich noch nicht über dieses Thema lustig gemacht hat, sage ich jetzt mal wirklich, weil ich habe mir das alles so durchgeguckt und ich habe mir einfach irgendwann gedacht, ist das wirklich alles ernst gemeint oder ist das irgendein Projekt von irgendeinem Satireprojekt oder so? Also das habe ich am Anfang gedacht bei diesem Vatertagsding, aber jetzt weiß ich ja. Ja, die Grenze ist halt wirklich fließend und je weiter ich mich damit beschäftigt habe, von wer diese Seite gemacht hat und welche Stiftung dahinter steckt und so weiter und so fort, ich bin bis jetzt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht sind das einfach nur Leute, die Satire machen oder einfach sagen, wir glauben nicht daran, aber wir können damit Geld verdienen, darum machen wir das einfach und deswegen hat das diesen Satire-Aspekt irgendwie die ganze Zeit, weil es ist halt schon alles sehr übertrieben teilweise. Moment, was war das? Gender U0026? Ne, es gibt auch, wie werde ich ein richtiger Mann? Da gibt es auch noch eine Unterkategorie. Ne, richtige Männer. Ich denke mal, das U0026 war wahrscheinlich mal ein Emoji oder so, was noch nicht richtig angezeigt wird. Tja, was Frauen wollen, haben die auch. Wer ist aus biologischer Sicht ein Mann? Und ja, und da sind wir jetzt beim Impressum. Institut für Bildung und Forschung, ja. Dissens, also nicht Konsens, sondern Dissens, ne, ist ja sehr gut. Ne? Allee, der Kosmonauten, ja, danke. Da gehört ja auch hin. Social Interventions Dingens, das ist für die Website verantwortlich und das ist halt von diesem Dissens-Institut. Und auf dem Institut, wenn man auf die Institutswebseite geht, da sind auch noch mal ein paar Sachen, die über sich selber sehr, wie gesagt, fragt man sich immer, ist das jetzt schon Satire oder ist das alles ernst gemeint? Aber es ist alles ernst gemeint. Die gibt es seit 1989. Ja, ich glaube, wir hatten das auch schon mal, das kommt mir so bekannt vor. Dissens ist auch ein Prüfungsverfahren, glaube ich. Seit 1989 gibt das und das waren 6 Berliner Soziologiestudenten in ihrer Selbstbeschreibung, die sich irgendwann zusammengesetzt haben, um sich über Männlichkeit Gedanken zu machen. Ja, und und dann nahm das übel seinen Lauf. Ja, jetzt haben die halt verschiedene Projekte am Laufen, ne, und geben auch Seminare, ne, 3-modulige zertifizierte Fortbildungsreihe, Grundlagen geschlechterreflektierter Pädagogik als Prävention von Vielfaltsfeindlichkeit und Rechtsextremismus 2025. Ja, viele Ressourcen. Ja. Mhm. Also da... Oh, handelt über uns. Genau. Anerkannter Bildungsträger der Bundeszentrale für politische Bildung. Großartig. Selbstverständlich. Ja, ja, genau. Ne? Demokratie Lewinsky. Selbstdarstellung, ne? Kritische Jungen, Sternchen, Männersternchen und Männlichkeitsforschung. Kritische, ne? Geschlechterforschung, geschlechterreflektierte Jungen-Sternchenarbeit, geschlechterreflektierte Pädagogik mit allen Geschlechtern, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Bildung und Pädagogik, Sexismus und Heteronormativität, geschlechtsbezogene und sexualisierte Gewalt, Prävention, Stärkung von Betroffenen, Arbeit mit Täter-SternchenInnen, Geschlechterverhältnisse und Neonazismus, extreme Rechte. Ja, ne? Klar, überall, wo es überall gibt es Fördergelder. Aufbearbeitung sexualisierter Gewalt in institutionellen Kontexten. Aha. Bei Polizei und Professuren. Naja. Intersektionalität, multidimensionale Diskriminierungen und Privilegierungen. Ne, die gehen in andere Dimensionen vor. Und Gleichstellung der Geschlechter, natürlich. Also nicht Gleichberechtigung, sondern ja, und die Manus, ja, ist. Moment, die Geschichte von Dissens, das kann ich auch nochmal, das fand ich so lustig. Es liest sich halt wie, ja, okay, wir versuchen mal das zu machen, wie weit wir damit kommen und das, ja, ist gelaufen oder läuft weiterhin. Ja, genau, so kommt mir jetzt auch vor. Mhm. Wir gucken mal. So, Geschichte von Dissens. Okay. Alter, schön, das ist ja schon wieder. Zur Manosphäre zählen wir unter anderem Maskulinist, SternchenInnen, Pickup-Artist, und Incels, aber nicht in Anführungsstrichen, ne? Ja, ja, alles die gleichen. Sehr streng. Ja, zu den linken NGOs zähle ich Landstreicher, Sozialaktivisten und Heroinabhängige. Das kann ich auch. Ich kann auch einfach irgendwelche Gruppen in irgendwas reinschmeißen, um einzelne davon zu beschmutzen. Aber es ist ein dreckiger Trick, den man eigentlich nicht macht. Ja, irgendwelche Fallkonstellationen, die im einstelligen Täterbereich irgendwie ausufern, also Clients-Sachen, ne? 1985 gründeten 6 Studenten der Sozialpädagogik an der TU Berlin eine Männergruppe und begannen ihre Erkenntnisse und Diskussionen über patriarchale Geschlechterverhältnisse sowie ihre eigene Selbstreflexion in Tutorien und außerschulischer Bildungsarbeit umzusetzen. Wo ist der Terminator, wenn man ihn mal braucht? 1990 wurde aus dieser Gruppe ein Männerkollektiv und so weiter ging es. Ja, also das ist, 6 Männer haben sich zusammengefunden, um... Reminder, auch Männer leiden unter dem Patriarchat. Ja. Lest Bücher, hört Podcasts und diskutiert, bildet Arbeitsgruppen, malt Plakate, schickt Postkarten. Gott, oh Gott. Ja, ja, erste Hilfe für den Mann, das Patriarchat entlarven und Feminist werden. In 4 Schritten, ja, das ist eine Zusammenfassung von einem Buch, was im Endeffekt... Ja, in 4 Schritten zusammengefasst. Ne? War auch wieder Vatertagsnachlese, aber gut. Moment, das Buch war das Buch, das jeder mal lesen sollte, vom Feminist Lab. Ja, Ja, 4 einfache Regeln mehr brauchst du nicht beherrschen. Ne? Benimm dich, immer sich selbst hinterfragen. Sag was Schlaues und keine Ahnung, bist nicht in der Hose oder so. Genau, also sich immer selbst hinterfragen, die eigenen Überzeugungen hinterfragen, die Verhaltensweisen hinterfragen und die Privilegien checken, natürlich. Dazu muss man sich mit den eigenen Vorurteilen, Privilegien und der Rolle, die man spielt, auseinandersetzen, ja. Klingt lustig. Ja, Bildung und Bewusstsein schaffen. Frauen sind nicht dazu da, euch das Patriarchat zu erklären. Meine Güte, lernt selber. Zuhören und unterstützen. Listen and believe. Wenn Frauen nicht binäre Personen ihre Erfahrung mit Sexismus teilen, sprecht ihnen nicht ihre Gefühle und Erfahrungen ab, sondern zeigt euch solidarisch. Also, ne, und auch Männer leiden unter dem Patriarchat, klar. Deswegen saufen sie ja die ganze Zeit, wie es auch in dem Artikel hier steht. Verhalten ändern. Männer können sich aktiv und bewusst gegen sexistische Sprache und Verhaltensweisen entscheiden. Ja. Seid Macher statt Macker. Ja. Es ist wichtig, dass Männer sich ihrer Rolle als Verbündete bewusst sind und sich aktiv für eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft einsetzen. Männer, die kapiert haben, dass das Patriarchat auch ihnen selbst schadet, sind auf einem guten Weg, den Genderkäfig zu verlassen. Ja, der goldene Genderkäfig, kennt ihr ihn? Der goldene Patriarchat hält uns Männer ja in einem goldenen Käfig, ne, in der Unmündigkeit. Und sowas liest du am Vatertag? Wir haben es besonders leicht. Ja, klar. Logisch. Ja, ja. Wir gehen zum Patriarchatsbüro und holen mal unser Check-up, ne? Ganz einfach. Da, da, da. Hier haben wir einen Artikel eines Professors. Wo haben wir es denn? Da. Genau, vom King's College Human Rights Professor Robert Wintermute. Grüße gehen raus an William Gibson. Ja, der sagt, ich bin Rechtsanwalt für Menschenrechtsfälle und bis 2018 habe ich die Forderungen des Transgender-Movements unterstützt, aber seitdem habe ich meine Meinung geändert. Ja. Und er erklärt hier, wie es dazu gekommen ist. Also einmal, dass er halt in Kontakt gekommen ist, als es an der Oxford-Uni um Menschenrechte für lesbische, homosexuelle, schwule und bisexuelle Menschen ging, um gleichgeschlechtliche Paare etc. pp. Und dann hat er angefangen, sich auch für den Teil zu interessieren. Und dann sagt er aber schon 2004, als der Gender Recognition Act in Großbritannien in Kraft getreten ist und da halt drin stand, dass man ohne jegliche Therapie oder medizinische Behandlung sein Geschlecht wechseln kann, hat ihn das schon sehr als sehr großzügig irgendwie, fand er das, aber er hat es nicht hinterfragt. Er war sogar als Experte am 2007er Entwurf der Yogyakarta Principles beteiligt. Das ist sozusagen eine Best Practices Liste für sexuelle Orientierung und Genderidentität in der medizinischen Welt. Und er hat gesagt, ja, und in der juristischen Welt nach internationalem Menschenrecht. Ja. Er hat damals die Sachen nicht hinterfragt, die Lobby für die Transgender-Menschen praktisch da eingebracht hat. Und das ging so bis 2018. Und da ging es um in einer Veranstaltung um das sogenannte Spousal Veto in UK. Das bedeutet, eine Frau muss, wenn sie mit einem Mann verheiratet ist, dieser Geschlechtsumwandlung zustimmen. Denn ihr Recht, nicht in einer gleichgeschlechtlichen Ehe zu leben, wird da ähnlich eingeschätzt wie das Recht halt des Mannes, sein Geschlecht zu ändern. Und da sagt man hier, okay, dann bitte lass dich scheiden oder ergreif andere Schritte, aber du kannst das nicht machen, solange deine aktuelle Ehepartnerin das nicht möchte. Und natürlich ist da jemand in dem Raum detoniert und nachdem der Professor ihm gesagt hat, es geht hier halt um die Rechte anderer und auch Frauen haben Rechte und das wäre schon irgendwie wichtig. Und der Typ hat halt gesagt, oder der Transgender-Student hat gesagt, das sei ein grundlegendes Menschenrecht, das der Mann hier ausüben wolle, wie man das denn mit praktisch Vertragsrecht gleichsetzen könnte, was die Ehe angeht. Also er hat das hier auch gleich dann, oder die Person hat das hier auch gleich da komplett runtergespielt. Das sei also, die Ehe ist ja eh nur ein Vertrag, das hat ja sonst nichts mit irgendwas zu tun und hat dann, wie man sich das vorstellen kann, wütend die Veranstaltung verlassen. Und das war der Moment, wo der Herr Wintermute dann gesagt hat, okay, hier hat das Denken eingesetzt und er hat dann weiter mit Frauen gesprochen. Und einer hat ihn gefragt, ob er denn hier Artikel 31 der 2017er Ausgabe der Yogyakarta Principles gesehen hat, an denen er nicht beteiligt war. Und er sagt, nö, hat er nicht und hat sich dann das Ganze angeguckt. Und da steht dann halt drin, ja, wir fordern, dass alle Länder in der Welt das Geschlecht von Geburtsurkunden verschwinden lassen. Und bis dahin müssen alle Länder in Kauf nehmen, dass man sich selber ein Geschlecht aussucht. Auch ohne, dass eine medizinische Diagnose von Genderdysphorie gestellt worden ist. Und schade, das war bei ihm. Schöne Unterscheidungsmethode, ne? So vor allem alle Länder. Ja, viel Spaß, alle Länder. Da stehen auch noch ein paar andere lustige Sachen drin. Zum Beispiel das Right of Sanitation, also ein Recht auf den, ja, das. Ne, den genderneutralen Baderaum quasi. Also kann man daraus ableiten. Und das Recht auf die Wahrheit, ja, dass der Staat nachvollziehen muss, wenn irgendwelche Hassverbrechen gegen die Leute passieren, dass da halt ein gewisser Mindestmaß an Strafen dran geht und halt ja, der Right to State Protection, the Right to Legal Recognition, halt, dass halt nicht mehr nachvollziehbar sein darf, überhaupt, dass die Person jemals ein anderes Geschlecht hatte. Deswegen halt auch, dass es aus den Geburtsurkunden entfernt werden kann und sowas. Also diese Prinzipien, ne, ursprünglich 2006 gab es die und 2017 wurden die geupdatet. Und es ist schon ein ganz schöner Klopper, ja, ja. Ja. Ja, das ist schon echt, also die Forderungen hören halt nicht auf. Das sagt er halt auch. Es ist, als würden diese Leute überhaupt nicht verstehen, dass andere Menschen oder in dem Fall Frauen auch Rechte haben. Und er ist dann halt damit an die Öffentlichkeit gegangen, 2021. Kurz darauf hat eine Organisation aus dem Alphabetspektrum, mit der er gearbeitet hat, ihm das aufgekündigt. Ein Freund irgendwie, den er auch lange, lange kannte, hat gesagt, er will jetzt eher mal eine Pause machen und die Pause dauert jetzt 4 Jahre. Er hat sich dann auch ein bisschen umorientiert, hat halt zum Beispiel für diese LGB Alliance, das sind halt die Leute, die sagen, wir brauchen das T und das Q hier nicht, wir möchten gerne weitermachen, wie wir das bisher hatten, hat dort halt Vorträge gehalten, ja, und hat da drin drüber gesprochen, von den Sachen, die wir früher für Transgender-Leute halt da hatten, also eine gewisse Therapie plus eine Diagnose und dann eine Behandlung in der einen oder anderen Art, dass wir davon halt weggekommen sind zu einer legalistischen Geschichte, wo jeder praktisch das selber sich ausdenken darf, was er gerade ist und dass das halt so nicht funktioniert. Ja, natürlich hat man versucht, ihn zu die Plattform, wir haben ein Buch geschrieben, wie man das dann auch macht im Normalfall, Transgender Rights versus Women's Rights. Und er sagt, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich während des Schreibprozesses verstanden, dass ich viel zu lange irgendwie angenommen habe, dass alles, was diese Leute oder diese Bewegung sagt, irgendwie auch sinnvoll ist. Dass ich das zu spät bemerkt habe, inwieweit das halt immer mehr und immer mehr Forderungen wurden, hat mich dazu gebracht, wieder zum Start zurückzugehen, zu sagen, ist es überhaupt sinnvoll, den Leuten die Möglichkeit zu geben, ihr Geschlecht juristisch zu ändern. Und er ist inzwischen der Überzeugung, dass es nicht so ist. Und er sagt, Schweden hat damals 1972, als es das erste Land in Europa war, das das zugelassen hat, einen großen Fehler gemacht. Und die anderen Nationen haben diesen Fehler dann auch nachgemacht. 60% der Länder auf der Welt haben mit dem Unsinn bisher nicht begonnen. Und er sagt, die haben damit recht. Ich würde sagen, die Motive sind halt nicht alle die, die man sich als aufgeklärter Mensch wünschen würde, aber grundsätzlich, klar, haben sie recht. Und natürlich, sagt er, haben Transgender-Menschen auch, hatten das 1972 und haben es auch heute, das ganz normale Menschenrecht auf Schutz gegen alle Formen von Gewalt, Belästigung oder Diskriminierung. Ja. Und das wäre einfach dann der Schluss. Menschenrechte genannt. Das sind doch Menschen. Ja, eben, genau. Sag ich halt, jeder genau. Mensch. Ja. Und international über die UN an die Menschenrechtecharta das so anzufügen, ja, das steht jetzt nicht in der Charta drin, aber in der Charta gibt es ja Referenzen, anhand von welchen Frameworks man sich daran orientieren kann, wenn es um irgendwelche auch Anklagen vor internationalen Gerichtshöfen oder sowas geht. Und da spielt dann auf einmal dieses Yogi-Charta-Dokument eine Rolle. Ja, und das ist, ja, das ist schon sehr krass. Ja, ja, er sagt, er ist auf jeden Fall stolz, dass er diese Reise gemacht hat und ist stolz, dass er für die Rechte von Frauen sprechen kann. Ich würde sagen, ich wäre stolz, für die Rechte der Gesellschaft gegenüber so einer kleinen Klientelgruppe zu sprechen, aber gut. Die schließen ja auch von ihren CSDs aus, wen sie wollen, nicht? Genau, es ist ja praktisch mittlerweile fast jedes Jahr irgendwie ihr Thema, dass irgendwelche Ortsverbände von der FDP vom CSD ausgeschlossen sind. Dieses Mal hat es hier die Julis Oberbayern erwischt. Vom Rosenheimer CSD unerwünscht. Wir sind unerwünscht. Was ist passiert? Fragezeichen. Ja, passiert ist, dass das ganze Ding gehijackt wurde und zweckentfremdet wurde und ihr aus irgendwelchen Gründen da trotzdem noch irgendwie hin wollt. Das ist eigentlich passiert, aber was meint ihr, was passiert ist? Nachdem man euch von der FDP das Selbstbestimmungsgesetz und den ganzen Unsinn geschenkt hat, ist das immer noch nicht Regenbogen genug, oder was? Prima. Die FDP und Julis Rosenheim wurden auf dem diesjährigen CSD explizit nicht eingeladen. Grundhilfe ist nach Angaben der Organisatoren, in Klammern, welche von der Grünen Jugend besetzt sind. Die Organisatoren sind von der Grünen Jugend besetzt, okay. Die Abstimmung unserer Fraktion zum Migrationsantrag der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Also die Abstimmung von der nicht mehr existierenden Fraktion im nicht mehr existierenden Bundestag. Wie ist der Grund? Hast du, dass die FDP damit gestimmt hat? Oder? Oh mein Gott. Statement. Nachtragend finde ich das, muss ich mal sagen. Wir Liberale kämpfen bereits länger für die Rechte der LGBTQIA+-Community als die meisten anderen Parteien in unserem Land. Ja, aber da war noch nicht QIA+ da drin. Und auch kein T. Uns auszuladen zeigt deutlich, den Organisatoren geht es nicht um das gesamte, das gemeinsame Einstehen für die Freiheit des Individuums. Nee, darum geht es denen nicht, das stimmt. Ja. Sondern lediglich um ihre eigenen parteipolitischen Ziele. Wir verurteilen dies zutiefst. Ja. Ja, ist trotzdem so ein bisschen Anbiederung, oder? Meine. Ja. Wenn sie das doch selber schon machen, dann sollen sie doch bei ihrer Partei bleiben. Ich will gar nicht darum bewerben, da überhaupt dran teilzunehmen, ja, genau. Aus meiner Sicht. Bei einer fremden Partei sich irgendwie für eine Veranstaltung bewerben und dann rausgeschmissen werden, das ist super. Also auch ein bisschen obvious. Ja, hier haben wir ein bisschen Fallout von dem Artikel in der letzten Woche, über den wir länger gesprochen haben. Über den Lehrer in Berlin, den schwulen Lehrer, der dort massiven Druck von Schülern, Schulleitungen, Kollegen etc. erfahren hat, weil er halt gesagt hat, der Schwulenhass der Muslime ist für ihn massiv spürbar. Und hier hat der Friedrich Schindler, schreibt selber, er ist selber bisexuell und kennt die Erfahrungen als Mensch mit halt eben nicht heterosexueller Sexualität an Schulen. Ja, im vergangenen Jahr konnte ich einen Workshop für Pädagogen zum Thema aktuelle Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft an Berliner Schulen journalistisch begleiten. Finde ich schon geil. Aktuelle Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft. Wunderschön. Ja, und die Lehrer erzählten von Schülern, die geschlechtergetrennte und konfessionsgebundene Gebetsräume fordern, während des Unterrichts Gebetszeiten einhalten wollen, sich während des Ramadan schlechter konzentrieren können, von liberalen Muslimen, die von konservativ bis fundamentalistisch gesinnten Muslimen gedrängt werden, sich islamkonform zu verhalten, etwa zu fasten, zu beten und sich zu verschleiern. Sie erzählen von einer Schmiererei, bei der ein Mädchen in den Toilettenräumen der Islam wird Siegen geschrieben und Symbole anderer Religionen durchgestrichen hat. Von Schülerinnen, die nach den Ferien plötzlich ein Kopftuch und eine Ganzkörperbedeckung tragen, von Schülern, die erst zum Islam konvertieren und die religiösen Regeln dann immer strenger befolgen. Sie berichten von Jugendlichen, die sich als Prediger inszenieren, Mitschüler im Unterricht auf Arabisch zur Ordnung rufen und solche abwerten, von denen sie behaupten, schwul zu sein. Und sie erzählten von schwulen und bisexuellen Kollegen, die vor den Schülern ungeoutet bleiben, weil sie wissen, dass sie von vielen nicht akzeptiert oder gar gemobbt würden. All das berichten sie mit der gebotenen Differenzierung. Sie erzählten, dass es an Schulen in anderen Stadtteilen Probleme mit rechtsextremer Ideologie gibt und Schwulenfeindlichkeit auch unter nicht-muslimischen Schülern verbreitet ist. Sie berichteten davon, dass es in erster Linie ebenfalls Schüler aus muslimischen Familien sind, die von ihren islamisch gesinnten Mitschülern bedrängt und beleidigt werden. Sie berichten, dass regelmäßig auch muslimische Schüler Opfer von Diskriminierung werden. Und sie berichten, dass es an ihren Schulen selbstverständlich auch viele Muslime gibt, die gar nicht auffallen oder lediglich als besonders gute und aufmerksame Schüler. Da meldet sich eine junge Lehrerin zu Wort. In meinem Kopf gehen alle Alarmglocken an, sagt sie. Und meint damit nicht das beschriebene Verhalten der Schüler, sondern die Schilderungen ihrer Kollegen. Jo, jetzt geht's los. Ich habe ein krasses Problem mit dem Wording, sagt sie und beginnt zu relativieren. Gab es denn ein Gespräch mit dem Mädchen? Fragt sie zur Schilderung über eine Grundschülerin, die im Schlamm auf einem Spielzeugschweinchen herumtrat, weil Schweine haram seien, also nach islamischem Recht verboten. Es ist normal, dass Kinder Wutanfälle haben. Und wenn junge Mädchen entschieden, sich zu verschleiern oder zu konvertieren, sei das kein Problem. Es gelte schließlich Religionsfreiheit. Als ob das immer eine freie und selbstbestimmte Entscheidung wäre und der Druck aus dem sozialen Umfeld keine Rolle spielte. Dann spricht er den Text aus der SZ an und sagt abschließend, selbstverständlich ist Homosexuellenfeindlichkeit kein exklusives Problem der anderen. Das weiß auch jeder Betroffene. Das weiß er, weil er als Bisexueller an einem bayerischen Gymnasium mit kaum muslimischen Schülern in den 2000er Jahren als Beleidigung schwul benutzt wurde und Lehrer wegschauten, wie ein lesbisches Pärchen in der Jahrgangsstufe verächtlich gemacht wurde, wie meine Biologielehrerin Homosexualität so einfach ausblendete, wie Schüler gemobbt wurden, die sich nicht einem engen Geschlechterkorsett konform verhielten. Ja, Kinder halt, ne? Kinder sind nun mal Herden. Ne? Immer schwierig, egal wann. Aber das, was wir jetzt sehen, ist halt nicht vergleichbar damit, weil wir haben es hier mit jemandem zu tun, der ganz klar sagt, wir sind hier die Chefs und alle anderen haben sich unterzuordnen. Und das muss man schon in der Grundschule im Keim ersticken, dieses Verhalten. Und wer seine Kinder weiter so erzieht, für den sehe ich in Deutschland nicht wirklich eine Zukunft. Ja, und das mit der Biologielehrerin, die Homosexualität einfach ausblendet, die kümmert sich halt um die Sachen, die biologisch irgendwie Sinn ergeben. Ganz ehrlich. Warum sollte ich über über Homosexualität im Biologieunterricht groß Worte verlieren. Da sage ich, das gibt's. Ne? Und vielen Dank, weil es hat keine biologische Funktion. Punkt. Ja, hier haben wir dann Einwanderungsgesellschaft, nächster Teil. Großbritannien, wir wissen, das verwandelt sich immer mehr in ein orwellisches Islam-Shithole. Keine Ahnung, also was man da so mitkriegt. Und das hier schlägt halt genau in die Kerbe. Ich weiß nicht, wie zuverlässig die Seite ist, die wir jetzt zitieren, aber die Geschichte, die sie erzählen, ist schon bitter. Also wir haben hier eine Christin, man nennt sie im Artikel Maria, die aus einem muslimisch beherrschten Land geflohen ist, nach Großbritannien. Und sie skizzieren hier ihre Reise durch die großbritannischen Institutionen. Man hat also, sie hat dann einen Job gekriegt und dann fing es damit an, dass muslimische Vorgesetzte behauptet haben, sie würde irgendwie betrügen oder irgendwie an dem Laden vorbeiarbeiten, und man ihr nahegelegt hat, wenn sie aber zum Islam konvertieren würde, dann hätte sie solche Probleme nicht mehr. Und nach einer Zeit hat sie wirklich klein beigegeben, unter dem Druck ihrer Kollegen, hat ein Konvertierungszertifikat unterzeichnet, und da ging es natürlich gleich weiter, Hijab tragen und so weiter und so fort. Du hast christliche Tattoos, die musst du dir entfernen lassen. Es gab angeblich einen Entführungsversuch gegen ihre Tochter, und sie hat dann versucht, einen Asylstatus zu bekommen, weil sie halt ohne den Job wahrscheinlich hätte wieder gehen müssen. Und die ist abgelehnt worden, und die Dame, die ihren Fall bearbeitet hat, war eine Frau im Hijab. Frage ich mich halt auch, wie ist das möglich? Ja, und das ist ja genau das, was passieren wird, wenn wir diese Forderungen erfüllen, dass Kopftücher und Ähnliches auch im Polizeidienst und in anderen staatlichen Funktionen getragen werden. Und es kann ja wohl nicht sein, dass Muslime über die Einwanderung von Nicht-Muslimen aus muslimischen Ländern entscheiden, in irgendeinem europäischen Land. Wer sowas geschehen lässt, der öffnet Missbrauch und Verfolgung ihrer Tür und Tor. Ja, die können auch immer blind, ne? Sie sind ja grundsätzlich in der Lage, objektiv darüber zu entscheiden, aber unter gewissen Umständen tun sie es halt vielleicht nicht, so wie hier. Das hört sich halt an, als ob es da wirklich so ein richtiger Dunstkreis war. Es hört sich ja schon fast an wie eine Geschichte aus einem Menschenhändlerring oder sowas, weißt du? Ja, aber ich kann es mir halt auch vorstellen, dass inzwischen die Institutionen halt gezielt durchsetzt sind mit solchen Leuten. Und sie sagt halt, ja, die Sachverständigen haben gesagt, Christen würden halt gar keine Gefahr drohen in dem Land. Das Land wäre toll, der Islam wäre die Religion des Friedens, alles wäre super. Ja, in Christen passiert dort nichts. Klar, kann man natürlich behaupten. Ich bin gespannt, was bei der Geschichte rauskommt. Michael Phillips vom Christian Legal Center sagt, er konnte es nicht glauben, als er diese Botschaft bekommen hat und ihr sagen konnte, dank der Unterstützung des Christian Legal Centers darf sie im Land bleiben und du darfst auch unbefristet im Land bleiben. Und sie sagt, sie ist froh und dankt halt dieser Christian Legal Center Organisation dafür, dass sie unterstützt hat. Ja. Und Marias Aussage, das ist eine Aussage von GB News, ne? Die möchte ich nicht wiederholen. Da bin ich nicht. Ich habe bisher nur hier die Zeugenaussagen so wiedergegeben, nicht das politische Bias, das hier unbestreitbar drin ist. So, ja, the Grenze ist bereit, sagt die PWW, die Partei für die Freiheit von Wim Wenders, nee, wie heißt das? Wim Tölke, nee, ach, verdammt, der andere da. Ja, die haben genug, die Herrschaften von der PVV mit der Regierung in Holland, in den Niederlanden. Und zwar sagen die, es reicht jetzt, alle Initiativen zur Beseitigung der illegalen Migration, zur Beseitigung der Krise mit den vielen Straftätern im Land. Alles wird von dem kleinsten Koalitionspartner, dessen Name mir gerade entfallen ist, hintertrieben. Wir erinnern uns an die Ampelkoalition. Große Worte von Scholz, große Worte von Lindner hintenrum. Haben Baerbock und Co. das wieder abgesägt, alles und alles verhindert. In einer ähnlichen Situation scheint sich jetzt auch hier Geert Wilders zu befinden. Und er sagt halt hier, er gibt erstmal eine Untersuchung. Wir können uns kurz diese Tabellen angucken. Das sind nach Wählern praktisch. Unten hast du die Parteien. Nach Wählern der Parteien in den Niederlanden aufgeschlüsselt, wie viele Stimmen der Aussage zu. In Teilen meines Wohnorts habe ich das Gefühl, nicht mehr in den Niederlanden zu sein. Klar, ist immer so eine schöne Orgelpfeifengeschichte von der PVV, von Wilders, runter bis zu den progressiv-links-grünen Parteien und dann dazwischen irgendwo die Bürgerlichen. Also aber insgesamt schon ist es wohl mehr als die Hälfte der Niederländer, die das sagt. Ich habe Angst, dass die Niederländer irgendwann eine Minderheit in den Niederlanden sein werden, ist die Zustimmung noch höher. Selbst bei den gemäßigten bürgerlichen Kräften scheint es inzwischen durchzusickern in den Niederlanden, dass das halt rein rechnerisch in Mors geht, wenn man so weitermacht. Niederlande sollen keine Flüchtlinge mehr aus dem islamischen Kulturkreis aufnehmen. Auch hier nochmal höhere Zustimmung, egal bei welcher Partei, außer bei den ganz links natürlich. So, ja. Der Islam und die Niederlande passen nicht zusammen. Auch wieder eine ähnliche Verteilung, wobei ich hier interessant finde, dass auch bei den bürgerlichen Parteien und auch bei den linken Parteien die Zustimmung dafür fast doppelt so hoch ist wie bei der letzten Frage. Das hat mich dann doch ein bisschen verwundert. Genau. Weiß ich, sind wir dann, ich glaube, das war es dann damit. Genau, und sie fordern danach die Maßregeln. Das ist eine 10-Punkte-Liste mit Punkten, die sie von ihren Koalitionspartnern und der Regierung damit fordern, um die Sache unter Kontrolle zu kriegen. Grenze dicht für Asylsüchter. Ja, spricht sich fast im Deutschen genauso, also die Grenzen dicht machen. Für Asylbewerber, mehr Grenzbewachung, also mehr Wächter, mehr Grenzkontrollen, mehr Grenzbewachung. Teilige Stopp von der Familienzusammenführung ist die 3. Also keine, also zeitnah keine weiteren Familienzusammenführungen mehr in den Niederlanden. Dann geht es hier um die Leute aus diesen zentralen Asylzentren. Die Europa verteilt praktisch, die möchte Holland nach der, also die möchte die PVV in den Niederlanden nicht mehr annehmen. Maßregel 5, Syrien, Druck nach Syrien. Also der Krieg ist zu Ende. Die Leute sind vor Assad geflohen, nicht davor, dass es in diesem Land vielleicht härter ist als in den Niederlanden. Das ist in den Niederlanden nur sage und schreibe 60.000 Personen. Wenn man überlegt, dass bei uns halbe Großstädte eingewandert sind aus Syrien, kann man sich vorstellen, um wie viel schwieriger das hier wäre. Ich weiß auch, wie soll man das mit Syrien jetzt sehen? Weil die jetzige Regierung wird ja eigentlich gefeiert, obwohl die ja eigentlich sehr bedenklich sind. Gelten die jetzt wirklich als gemäßigt? Und also, weil mein persönliches Bauchgefühl ist, dass es eigentlich unter dieser neuen Regierung, in Anführungszeichen, ich meine, Teile des Landes sind ja noch von ausländischen Streitkräften besetzt. Ja, und naja, also ist Syrien jetzt wirklich ein sicheren, ich glaube nicht, dass es für irgendjemanden da sicher ist, ganz objektiv gesehen, ne? Aber wer soll, gilt das jetzt als sicher? Ernsthaft? Sind Bürgerkriegsflüchtlinge sind eigentlich auch, wir sind auch überhaupt nicht verpflichtet, die aufzunehmen. Das ist ja rein subsidiärer Schutz in Deutschland. Und der eigentliche Grund, vor dem sie geflohen sind, den gibt es nicht mehr. Ich meine, wollen wir jetzt warten, bis jeder einzelne Syrer sagt, okay, mit der Regierung jetzt bin ich zufrieden. Jetzt gehe ich nach Hause. Nee, aber was? Ich meine jetzt vom Prinzip her ist es ja sowieso total dämlich. Ich meine, es ist doch an sich nur sicher für irgendwelche Hardcore-Islamisten, die zu islamistisch waren, um vom Assad-Regime zu toleriert werden zu können. Die können jetzt zurückkehren. Für alle anderen. Ja, wenn das die nicht waren, warum sind sie dann geflohen? Tja, ich meine, irgendwelche christlichen Familien oder sowas. Die müssen jetzt ja auch nicht unbedingt zu. Nö. Aber das sind wahrscheinlich die, die als erstes abgeschoben werden hinterhin. Das ist ja die Tragik der ganzen Situation. Dass die, die sich am ehesten an die Regeln halten, dann halt auch als erste zurück müssen. Naja. Regel 6, Stopp der Asylzentralzentren in den Niederlanden, alle zumachen, Schluss damit. Die Niederlander sind klar mit AZC. Also wir sind fertig damit. Was war denn Spreiding-Schwert? Ich habe es nachgeguckt, verdammt. Ich glaube, das ist Freizügigkeit. Keine Freizügigkeit und kein Vorrang bei sozialem Wohnungsbau vor Niederländer. Weil das ist sozial Hurwohning? Sozial Hurwohning. Das ist Hurwohning, Huren ist ja ist was Mieten. Viezenverhör steht an vielen Gebäuden an der Nordsee gegen. Und Deutsche müssen immer lachen, wenn halt hier eine Touren. Ne? Ja, klar. Kriminelle Fremdlinge ausschatten, illegal Verbleib strafbar. Ja, also kriminelle Einwanderer ausweisen, illegalen Verbleib im Land strafbar machen. Nummer 9, denaturalisieren und ausschatten. Also bei Leuten mit doppelter Staatsbürgerschaft, die sich irgendeinen Kram zur Schulde kommen lassen, niederländische Staatsbürgerschaft aberkennen und ausweisen. Und das Steuern für Hard Optreden Policy ist, wir möchten halt Law and Order, wir möchten, dass die Polizei früher eingreifen kann, auch mit Gewalt eingreifen kann. Bei den Pro-Palästinien-Demos in Amsterdam haben wir gesehen, wohin das führt, wenn die Polizei das nicht tut, auch bei diesen Krawallen, die irgendwelche Leute in Schreveningen losgebrochen haben vor ein paar Wochen, wo sich Leute per TikTok und Scheißdreck und irgendwas verabredet haben, um sich da in den Badeort zu treffen und alles kurz und klein zu schlagen. Das sind die 10 Punkte, die Gerd Wilders vorgeschlagen hat. Ich glaube, da zerbricht eher die Regierung, als dass die 10 Punkte durchkommen, aber das sind meiner Meinung nach die notwendigen Punkte auch. Auch die müssten wir auch in Deutschland diskutieren, tun wir aber nicht, weil wir eine CDU-geführte Regierung haben. Und das ist jetzt, soll jetzt der Rahmen sein für weiteres Regierungshandeln oder wird darüber jetzt abgestimmt in irgendeiner Form oder was ist das jetzt genau für ein Papier? Und das ist ein Ultimatum an die Koalitionspartner. Ach so, sonst wird die Koalition Ja, Wilders hat schon damit gedroht, die Koalition platzen zu lassen. Die wollen ja auch liefern für ihre Wähler und das ist wie hier. Es wird halt verhindert. Tja. Ja, mehr Meldestellen. Eben, genau. Was hilft? Mehr Meldestellen. Jetzt fangen auch die Gewerkschaften damit an. Und dreimal dürft ihr raten, nach der Einstufung der AfD ein Rechtsextrem durch die Verfassung tut. Bla bla bla, möchte man jetzt auch Lehrer melden können. Ich erinnere mich noch dran, als die AfD vor einiger Zeit ein Lehrermeldeportal irgendwie angeteasert hat, wo es darum ging, linke Lehrer zu melden. Ich erinnere mich an die Reaktion. Umso lustiger finde ich, dass jetzt eine linke Gewerkschaft angelatscht kommt und genau dasselbe fordert. Lehrkräfte hätten ein Gesetz. Ich erinnere mich sehr gut. Es war unmöglich, geht gar nicht. Wie kann man nur Meinungsfreiheit? Ich denke, ihr seid für Meinungsfreiheit. Lehrkräfte hätten einen gesetzlich festgeschriebenen demokratischen Bildungsauftrag und einen Eid auf die Verfassung geschworen, sagte sie. Wer sagte das? Maike Finden von der GEW. Sie verstoßen demnach gegen geltendes Recht, wenn sie sich rechtsextrem Menschen verachten oder demokratiefeindlich verhalten oder äußern, so Finden. Solche Fälle müssten konsequent geächtet. Weißt du überhaupt, was du da redest? Weißt du, was Ächtung bedeutet? Ach, egal. So wie disziplinar und strafrechtlich verfolgt werden. Was? Strafrechtlich, aha. Konkret forderte Finan systematische Beschwerde- und Meldeverfahren. Ne, Moment. Systematische Beschwerde- und Meldeverfahren? Präventions- und Interventionskonzepte mit definierten Handlungsketten? Unabhängige Beratungs- und Beschwerdestellen? sowie einen stärkeren Diskriminierungsschutz genossen. Hintergrund ist die Diskussion um die Einstufung der Partei Alternative für Deutschland als gesicherte rechtsextremistische Bewegung durch den Verfassungsschutz. Was die zurückgezogen worden ist? Die eine heiße Luft ist? Meint ihr die? Und da hängt ihr euch jetzt dran und fordert eine Lehrerstasi oder was? Ja, hast du das? Die lassen das so schnell wieder los. Ne? Unterstützung erhielt sie von der stellvertretenden grünen Fraktionsvorsitzenden Mischbakan, aber natürlich erhielt sie die. Oh Gott, es sei wichtig, dass der Staat klare Wege hat, auf die wenigen Fälle zu reagieren, in denen dieser Auftrag bewusst verletzt oder missbraucht wird, etwa durch rassistische und antisemitische Äußerungen oder einer offenen Unterstützung rechtsextremer Positionen, sagte Kahn der Zeitung Welt. Alter Schwede. Auch die Partei Die Linke begrüßte den Vorschlag der GEW. Clara Bünger, Innen- und Rechtspolitikerin der Linke-Fraktion, sagte gegenüber Welt, Schulen müssten Haltung zeigen und allen Schülern einen Schutzraum bieten. Der Vorschlag der GEW könne die Schuldauer widerstandsfähiger gegen rechte Einflussnahme machen. Daher braucht es Strukturen, die gegen Lehrkräfte eingreifen, die durch ihr Verhalten Grundrechte missachten oder ihren Schülern Unwerte wie Rassismus vermitteln. So Bügner. Ja, aber den Herrn hier von der Berliner Schule, den, was war der, Brasilianer oder so? Ignacio Stich, genau. Der war Brasilianer, genau. Ja, den wollen sie aber auch nicht haben, ne? Kritik kam hingegen vom parlamentarischen Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Götz Frömming. Er sagte, die Forderungen der GEW liefen auf einen neuen radikalen Erlass wie in den 1970er Jahren hinaus. Eine einseitige Instrumentalisierung staatlicher Einrichtungen, wie etwa Schulen, sei mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vereinbar, so Frömming. Komisch. Du bist ein ich bin verwirrt. Warum klingen die anderen alle wie die Stasi und der AfD-Typ sagt was über freiheitlich-demokratische Grundordnung und Neutralität? Ich bin im falschen Film, habe ich das dumme Gefühl. Und die FDP hat auch ihren Senf dazu gegeben in Form von Herrn Dürr, dem neuen Bundesvorsitzenden. Er sagt, es braucht keine neuen Melde- und Beschwerdestellen, um demokratiefeindliche und menschenverachtende Äußerungen an Schulen zu unterbinden. Vielmehr seien in solchen Fällen die Vorgesetzten der Lehrer und die Schulleitung gefordert, konsequent zu handeln. Meldestellen drohten, den Meinungskorridor an Schulen als Orte des offenen Diskurses zu verengen. Jenseits diskriminierender und verfassungsfeindlicher Aussagen darf die freie Rede nicht durch Selbstzensur oder Angst vor Disziplinarmaßnahmen eingeschränkt werden, sagte Dürr. Und das unterschreibt natürlich auch der Beutelsbacher Konsens, der hier auch nochmal erwähnt wird. Ja. Wie die Beutelsbacher Forderungen nach einem offenen Diskurs bei kontroversen Themen realisiert werden können, wenn Lehrer fürchten müssen, von Schülern etwa bei der Diskussion der Vor- und Nachteile der Demokratie bei Meldestellen wegen demokratiekritischer Äußerungen diffamiert zu werden, bleibt eine offene Frage. Schreibt Malte Fischer in der NZZ und zeigt wieder mal, Westfernsehen gucken ist wichtig. Oh. Ja, nehmen wir Ideen, Meldestellen für Lehrer. Ja. Wir habt ja auch im Titel schon auf die Frau Nitzert hingewiesen. Da dachte ich mir, ich reiche mal einen Artikel dazu ein. Ja, dann sprechen wir mal drüber. Die hat ja jetzt nachgelegt mit ihr, nach ihrer Pullover-Geschichte mit dem Ackab drauf, wo sie, glaube ich, der Baerbock gehuldigt hat mit dem ACAB, ne? Mit dem Kürzel von dem Baerbock. Und da war aber noch eine zweite Geschichte jetzt auf der Annalena Demo. Annalena irgendwas. Annalena, wie hieß sie denn nochmal? Annalena, Charlotte, Alma, Charlotte, irgendwas. Genau. Ja. Ja, aber das meinte sie ja nicht. Sie meinte ja All Cops are Bastards und Eat the Rich war das andere Ding mit der kleinen Raupe nimmer satt. Ja. Und damit ist sie in den Bundestag gerannt, zu irgendeiner Veranstaltung. Mit dem Kram, und das ist das, was ich vorhin schon meinte mit saying the quiet part out loud, denn wie sich jetzt hier die Grünen intern drüber aufregen Und da haben ja auch schon mehrere darauf hingewiesen, dass ja so Leute wie der Wilfried Kretschmann oder wie er heißt, Wilfried, irgendwie so. Der war ja mal auch bei irgendwie so einem kommunistischen, bei irgendwie so einer kommunistischen Vereinigung als junger Mensch. Und also diverse von diesen Leuten haben da halt auch so Dinge in ihrer Vergangenheit und das ist bei den Grünen ja eigentlich so ziemlich Uso. Bei den Jungen. Ja. Du sagst, das ist bei den Grünen ziemlich Uso. Für meine guten grünen Freunde. Ja. Vielleicht auch das. Ja, auf jeden Fall, aus meiner Sicht ist es einfach nur das, ja, saying the quiet part out loud. Also, dass sie halt eben dass ja sowieso alle meinen, aber dass man das natürlich so nicht sagen darf, weil ja das eventuell dann bürgerliche Wähler kosten könnte und deswegen sagt man jetzt irgendwie, die ist nicht mehr tragbar oder so, soll sie sich entschuldigen. Ja, jetzt Demir schickt sich ja jetzt auch an, der Nachfolger von den Kretschmann zu werden, soweit ich das weiß. Ich weiß gar nicht, wann nächstes Jahr sind da, glaube ich, erst die Wahlen oder sind die dieses Jahr noch in Baden-Württemberg, die Landtagswahlen? Mhm. Ja, ich denke mir nur, die Grünen fangen jetzt auch an, irgendwie innerhalb der eigenen Blase auszusortieren, wenn die Leute nicht streng genug in der eigenen Meinung sind oder in der Kernmeinung dran sind. Ne, dieser Zentrifugaleffekt so ungefähr. Und den Ballmer haben sie ja schon rausgeschmissen. Aus Palmer und so. Genau, jetzt kommt sie vielleicht das nächste Mal. Nee, das ist ja ganz was anderes. Also, ja, inhaltlich ist das was anderes, das stimmt schon. Aber von Vorgehensweise her ist das irgendwie ähnlich. Und ja, wenn nicht nah genug dran ist bei den Grünen, der fliegt eben raus. Ne? 8. März 2026. Okay. Am Weltfrauentag, okay. Ja, aber ich finde Nizza halt einfach nur noch anstrengend. Also, ja, sag bloß. Es ist halt die gleiche Performance wie bei allen von denen. Schockieren, möglichst irgendwie schockieren, dafür Hass farmen, dafür Aufmerksamkeit farmen und darauf die Marke weiter aufbauen. Ich finde, wir haben sie natürlich heute im Titel, aber ich finde, danach könnten wir sie eigentlich auch totschweigen und niemand würde was verlieren. Egal, ja, was stimmt. Sie noch machen. Ich finde es halt auch nur insofern halt interessant, weil, wie schon gesagt, ne, also das ist halt aus meiner Sicht dieses Ding ist, dass sie das ja eh an dich glauben, aber das halt jetzt nicht jedem unbedingt aufs Brot schmieren sollten. Und ich habe ja auch gerade noch was gefunden, was auch so ein bisschen in die Frauenrichtung geht. Das ist ja ein Clip von ja, sie Alter, schon... bitte nicht. Ich hab der Versuchung widerstanden und habe nur das Standbild angeguckt und hab's kommentiert und habe mir gedacht, nee, da guckst du nicht rein und jetzt willst du mir es doch geben. Das wird hart. Das sind nur 19 Sekunden. Ich war so hart, hat mir die ganze Sendung reingezogen. Du oh Gott. Bist echt irre, Mama. Ja. Nächste Frage. Lieber, oh Gott, lieber Alice Weidel nach einem Tampon fragen oder einfach laufen lassen? Ja, meine Damen und Herren, das Niveau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, vielen Dank. Gute Nacht, nächste Woche wieder Weltraumaffen. Geht in den Wald, tschüss. Alter Schwede! Man muss sich nicht mal die Antwort hören, um es kotzen zu kriegen. Was soll das? Was soll das? Was zum Fick soll das? Was ist das für ein Niveau? Was ist das für ein Bildungsauftrag? Das was geht denn da Haltung? Sie hat am Ende dazu noch einen Handstand gemacht. Ein Handstand. Frau Außenministerin macht einen Handstand. Wie überflüssig. Sie ist keine Außenministerin mehr. Glücklicherweise. Ja, immer, aber sie müsste ja eigentlich so ein bisschen. Die gehört jetzt der UNO und alles, was sie macht, gehört auch der UNO. Ja, hoffentlich ist sie bald dann. Außer, dass wir sie bezahlen müssen. UNO-Handstand, ja. Ne, immer dran denken, nur dass sie jetzt bei der UNO ist, die Gehälter von diesen Kaspern, die da die Sitzungen eröffnen, zahlt das Land, aus dem der Kasper kommt. Nicht, dass ich Frau Baerbock hiermit als Kasper bezeichnen möchte. Immer noch bei UNO, da gibt es doch dieses mit, jeder muss eine Karte ziehen oder fünf oder irgendwie so. Reverse und so. Ja, neues Glück hier. Die AfD hat in Berlin, wohl in Reinickendorf, Gebäude gemietet und jetzt eine Klage erhalten für einen Teil der Räume wohl, für da, wo die Geschäftsstelle eben drin ist, die Bundesgeschäftsstelle. Wir haben noch ein paar andere Sachen wohl in dem Gebäude. Wie gesagt, da haben sie dann aber erstmal keine Kündigung vorgekriegt. Und zwar ging es wohl um Ereignisse rund um eine Party der Partei nach der Bundestagswahl im Ende Februar. Laut der Klage seien stundenlang Zugänge zu dem Gebäude versperrt gewesen, sodass andere Mieter nicht in das Gebäude gelangen konnten. Ja, muss man gucken. Wenn das dokumentiert ist, ist das sicher nicht in Ordnung, ne? Also, das darf man natürlich nicht den anderen Mietern irgendwie den Eingang verweigern. Zudem sei unerlaubt, der Innen nur von der AfD besetzt. Auch habe die Partei ihr Logo an die Fassade projiziert. Wow, wie schlimm. Was die Vermieterin zuvor explizit untersagt hatte. Warum? Komisch. Naja, die Klägerin halte eine Fortsetzung des Mietverhältnisses für unzumutbar. Ich will einfach loswerden, habe ich den Eindruck, ne? Mehrere Medien hatten bereits berichtet, etc. Ja, naja, ich kann mir das schon vorstellen, dass das nicht so ganz einfach da ist. Weil sicherlich ja auch, also ich kann mir auch vorstellen, warum die da niemanden reinlassen wollen an dem Tag, weil ich denke mal, da könnten ja auch irgendwelche Linksextremen da reinwandern oder so. Ja, dann müssen sie da den Zugang mal kontrollieren an so einem Tag, das kann ich schon verstehen, ne? Und, also wenn die das sie von denen können, ja nicht das gemacht haben, dann wird das schwierig. Wenn sie ein Gebäude werden. Haben wollen, wenn da noch andere Parteien irgendwie drin sind oder so, kann ich das auch nachvollziehen. Weil es muss ja jetzt nicht jedem gefallen, der da irgendwie seinen Sitz hat. Also, ja, das sollen sich einfach selber Parteien was kaufen. Gebäude. Die haben ja genug Knete jetzt. Und, ja. Wie gesagt, das sind auch keine anderen Parteien im Gebäude, das sind nur andere Abteilungen, nämlich von der AfD, wo noch zusätzlich als Mieter eingetragen. Nee, bestimmt nicht. Dann würden die doch nicht das Problem haben, dass die anderen Mieter nicht reinkommen. Also. Okay, ja, aber gut, das kann doch einfach nicht stimmen, ne? Ja, auch einfach eine Aussage sein, die vielleicht nicht stimmt. Ja, und das, was du meintest, ist ja auch andere Sachen bei Gemietetäten, weiß ich nicht. Das muss ich überlesen haben im Artikel. Ja. Biased, Antisemitismus-Monitoring in Deutschland auf dem Prüfstand. Ja, wir leben ja in sehr kulturell umstrittenen Zeiten, wo es einfach nicht mehr klar ist, wer ist jetzt, wer sind die Guten, wer kontrolliert das Narrativ. Manchmal widersprechen sich die Narrative so ein bisschen. Und hier haben wir einen Bericht über die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, RIAS, ein kritischer Bericht. RIAS, muss man sagen, ist ein sehr großer Verein, der auch sehr viel Fördergelder bekommt, auch ein privilegiert ist nach deutschem und nach europäischem Recht als sogenannter Trusted Flagger. Ja, den ganzen Kontext kennt ihr auch, Hate Speech und so weiter und so fort. Meldestelle und die sind bei all diesen Themen sind die führend und immer beim Thema Antisemitismus und jetzt gerade seitdem der Israel-Palästinenser-Konflikt wieder aufgeflacht ist, facht ist, ja, da ist ja sehr viel auch in Deutschland passiert und die jetzt gibt es quasi so. Ja, wie gesagt, das ist eine Frage des Narratives. Wer hat jetzt hier recht? Wer übertreibt in den Methoden? Die Methoden, die angewandt werden, um bestimmte Leute mundtot zu machen und zu verfolgen und einzuschüchtern, die sehen wir ja immer wieder. Ja, und es ist halt auch interessant, hier werden quasi genau diese Methoden, die wir halt auch immer an anderer Stelle kritisieren, bei der offiziellen Antisemitismusstelle RIAS kritisiert. Da geht es unter anderem darum, dass es halt verschiedene Theaterstücke gibt, die dann auch in die offiziellen Polizeistatistiken mit eingegangen sind und die ganzen Kritikpunkte, die wir an anderer Stelle oftmals gehört haben, die wird hier halt dieser Antisemitismus-Meldestelle vorgeworfen. Dass halt Kleinigkeiten aufgebauscht werden und gewisse Zusammenhänge dargestellt werden. Bei einem Theaterstück auf der Bühne, da wird irgendwie Israel tötet Leute irgendwie als Textzeile genannt und das gilt dann halt als gruppenbezogener Antisemitismus und geht da halt auch in die Statistiken ein, die dann halt natürlich über die Maßen aufgebläht werden durch solche Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Wie gesagt, die ganze Kritik, die wir an anderer Stelle schon auch vorgebracht haben, wird jetzt hier einmal dieser offiziellen Meldestelle vorgeworfen von dem Itay Mashiach. Einfach ein interessanter Fall, einfach wie gesagt, welches Narrativ ist jetzt das richtige Narrativ? Es scheint gar nicht mehr so klar zu sein. Ne? Und überall wird mit dem staatlichen Druck und mit der Repression gedroht und da gibt es anscheinend sehr viele Interessenkonflikte. Ja. Ja, das hier ist einfach nur eine lustige Sache, die mir aufgefallen ist. Dass jetzt hier die Shoyoka hier unter der Alisa Mercante irgendwie kommentiert, die kennen wir ja schon, die war ja mal von Kotaku die Chefredakteurin und hat sich da mit einigen Leuten irgendwie angelegt und das hier ist einfach nur so ein, ja, Low-Hanging-Fruit-Video irgendwie von diesem Jay Riddle, der dann hier aber danach irgendwie von ChatGPT sich erklären lässt, was diese Alissa Markante dann alles am oder auf dem Kerbholz schon hat. Und es ist natürlich alles ziemlich ähnlich zu dem, was die gute Shoyoka so verzapft. Und gerade voll Bock auf die neuen Geschmackssorten von Dingsbums, dem der Brause für Gamer. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Sind die neuen Geschmäcker schon da? Ja, ich glaube schon. Cool. Ja, am Ende irgendwie was. Also, das gibt's Avocado Iltis, gibt es, glaube ich, diese Saison und noch irgendwas Cooles. Besser als Eistee Pfirsich mit Korn. Au, au. Das kriegt ihr im super Sonderangebot. Da kriegt ihr so einen Shaker mit Mammons Kanallogo vorne drauf und eine Dose Heidelbeer Dax After und die andere. Ja. Vorbestellung werden ab sofort angenommen. Ja. Und hier hat es ja doch eine interessante. Apropos Dax After. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, aber ich hab's mir verkniffen. Der Konstantin Schreiber ist ja der Autor von diesem, ich glaube, Moslem-Report hieß es irgendwie, oder Moschee-Report. Moschee-Report hieß es, glaube ich. Weil der gute Mann kann ja Arabisch sprechen und der hat ja mal so ein bisschen darüber berichtet, was so in deutschen Moscheen gepredigt wird. Und das war ja nicht so gut. Und hat ja auch diesen Roman geschrieben, Die Kandidatin, wo es um so eine junge Muslimin geht, die in der Politik aufsteigt. Zu dem ersten Buch habe ich den Film gesehen. Der Muschi-Report. Das war aber auf so einer Webseite für Erwachsene. Ich glaube, das ist was anderes. Ja, und dieses Die Kandidatin Buch habe ich irgendwie weggelegt nach einer Zeit, fand ich nicht so gelungen. Und sein Buch über die Meinungsfreiheit, Lasst uns offen reden, hieß das ja, das war nicht sehr dick, das habe ich zu Ende gelesen, das fand ich aber auch nicht sehr gut, weil er da im Endeffekt lauter so Leute wie zum Beispiel die Kübra Gümüşay irgendwie über einen grünen Klee gelobt hat, dass sie doch so toll wären und so. Und also, nee. Da war er Tagesschau-Sprecher und bei ZAP hat er ja auch mal gearbeitet, als die noch nicht sparen mussten und das jetzt mit irgendwelchen Freiberuflern irgendwie machen oder so. Und jetzt ist er also zu Axel Springer gewechselt, ist jetzt irgendwie Chef von deren Nahen Osten-Abteilung, soweit ich mich erinnere. Und das hat natürlich diverse Leute irgendwie getriggert, so wie hier den Stefan Anpalagan, der dazu sagt, es wäre auch etwas auffällig gewesen, direkt zu News zu wechseln. Der Zwischenschritt über Axel Springer ist nachvollziehbar. Würde Eva Herrmann heute sicherlich auch so machen. Ja, Stefan, du bist so schlau. Du hast es mal wieder erfasst. Aber ehrlich, ich glaube, der Springer braucht auch mal Leute. Ja gut, ich meine, wenn du so ein frustrierter Autor bist, der immer nur zwischen so Taz und anderen kleinen Jobs rumgereicht wird, da bist du schon ein bisschen neidisch wahrscheinlich. Möglich, ja. Ja, aber der Stefan Anpalagan, der war ja mal irgendwie... War. Ja, war. Er war ja hier Berater von allen möglichen DAX-Konzernen. Wer nichts wird, wird Berater. Aber das ist jetzt ja halt auch nur ein Beispiel. Es waren ganz viele Leute natürlich aus der Blase, die sich tierisch darüber aufgeregt haben. Weil es ist natürlich ein rotes Tuch, Axel Springer und... Uiuiui. Ui, ui. Und außerdem ist der Schreiber ja sowieso ein böser Moslemfeind und so. Uiuiui. Ui, ui, also die Guten haben da wieder jede Menge nicht Hassrede, sondern Konsequenzenkultur Hinweise okay. Dahinter lassen. So heißt das jetzt, ja. Konsequenzenkultur. Ja, kennt ihr doch noch den Spruch. Das ist nicht Cancel Culture, das ist Konsequenz Culture. Oh Gott. Ich war ja am Wochenende wieder mit meiner Black-Metal-Band Analpagan im Studio. Aber weiß auch nicht, wie ich drauf bin. Hat euren niederländischen Death-Metal aufgenommen, ja? Mm-hmm. Ging's da Huren oder was das vorhin war? Ja, Huren. Das ist Pagan-Metal, das verstehst du nicht. Du kannst dir deine Propaganda sonst wohin schieben. Wahrscheinlich nicht. Was ich auch nicht verstehe, ist den Presseclub. In letzter Woche, das war ja mal wieder ziemlich wilder Ritt. Und da wurde ja unter anderem von Herrn Fuchs behauptet, dass diese Gruppen sollen die Straßen-SA werden für die AfD. Und dazu hat hier der Peter Welchering, der glaube ich auch irgendwie so ein Ex-ÖRR-Mann irgendwie ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, bestimmt, cool. Weil es das sagt er glaube ich auch gleich noch. Er sagt, genau. Hat er dafür irgendwelche Belege vorgelegt, wäre vor der Veröffentlichung schon notwendig gewesen. Ja, Veröffentlichung. Das hat der gute Expertenmann mal eben so im Presseclub erzählt mit der Straßen-SA, das... Stimmt doch, er schreibt und produziert für den Deutschlandfunk, SWR, ZDF, hat für CT. Ah, oh, was ist das denn hier? Warum fehlt denn das denn hier? Ich habe extra den Threadreader genommen. Mann. Ja, der funktioniert irgendwie nicht so, wie ich das in Erinnerung habe. Das hatte ich auch das Problem, dass er irgendwie nicht die Antworten nimmt. Ach, Scheiße. Ich habe es auch eingereicht, Chris. Ja, wenn aber du dir das aufmachen. Das war ja auch nur der eine Tweet davon. Ich wollte eigentlich den ganzen. Ach so. Ja, nee, ich habe nur den Abschluss-Tweet praktisch. Sonst machst du doch im Original auf. Ja, es ist ätzend. Kannst du einfach auf den. Obwohl, nee, da kannst du nicht draufklicken. Scheiße. Guck mal, nee. Ja, hier, da muss ich es alles einzeln in einem anderen Browser, wo ich eingeloggt bin. Oh mein Gott. Kugelkram. Elon, was soll das? Das ist keine XZIP. Ja, was eigentlich? So, jetzt kommt hier die Antwort. Lieber Herr Welchering, @Christian Fuchs. Hat der Redaktion detaillierte Belege vorgelegt, die wir leider nicht gelesen haben. Unsere journalistische Sorgfaltspflicht wurde hier beachtet. Wir bitten um Verständnis, dass die Belege nicht öffentlich zugänglich gemacht werden können. Alter, wenn du das liest und dann kennst du die Belege und du denkst dir so, sag mal, was bitte ist falsch mit Beleg euch? Ich mein Beinbruch, zeige ich Ihnen nicht, ne? Und Herr Welchering antwortet, werte Presseclub-Kollegen, nein, ich habe keinerlei Verständnis, dass Sie diese Belege nicht öffentlich machen wollen. Wer solche Behauptungen veröffentlicht, muss sie auch belegen. Das zählt mit zu den journalistischen Standards wie die Sorgfaltspflichten, denn nur so kann überprüft werden, ob die Behauptungen stimmen. Also Herr Welchering, wirklich... Wir haben hier gesagt, die neue SA kommt. Das muss doch reichen. Denn nur so kann überprüft werden, ob die Behauptungen stimmen. Das war übrigens eine der ersten journalistischen Grundsätze, die ich 1983 lernte, als ich begann, für den WDR zu arbeiten. Da haben wir es nämlich auch. Tja, und was waren jetzt die Belege? Ja, Moment, kommt. So, auf vielfachen Wunsch aus der X-Community haben wir in Absprache mit Christian Fuchs entschieden, offenzulegen, worauf sich seine im Presseclub getätigte Aussage bezieht. So. Trommelwirbel. Patrick Schröder, der Vizevorsitzende von Die Heimat, in Klammern Ex-NPD in Bayern, baut seit Anfang 2024 ein Netzwerk an Kameradschaften auf, die sogenannten Active Clubs. Diese ungefähr 20 bundesweit verteilten aktiven rechtsextremen Gruppen dieser freien Szene sind Teil des Milieus der neuartigen Jugendkameradschaften, über die im Presseclub am Sonntag diskutiert wurde. Sowohl in einer Art Manifest als auch im Hintergrundgespräch mit der Zeit hat Herr Schröder 2024 und 2025 gesagt, seine Gruppen machen die Vorfeldarbeit einer AfD. Er hat Kontakte zur AfD, wählt die Partei auch. Schröder erwarte dafür, dass diese die Parlamentskohle ebenso wie Räume zur Verfügung stellen sollten. Seine Hoffnung, eine neue Jugendkultur hätte die Möglichkeit, konkurrenzlos in unserem Lager zu sein und zum Beispiel im späteren Verlauf AfD-Infostände abzusichern. Sein Manifest können Sie hier nachlesen. Wissenschaftler, die dieses Phänomen seit einiger Zeit erforschen, wie Alexander Ritzmann und Hans-Jakob Schindler, charakterisieren den Active Club-Mitglieder als rechtsextreme, gewaltorientierte weiße Männer, die sich auf den Tag X vorbereiten. Ihr Vorbild sei die Sturmabteilung SA der NSDAP. Also mit anderen Worten, irgendwelche anderen Leute sagen, dass das so ist. Auch andere Gruppen dieser Jugendkameradschaftsszene stellen sich in diese Tradition. Im Oktober schrieb ein Mitglied der Deutsche Jugend voran aus Berlin in einem Chat an seinen Anführer Julian M., er wolle jetzt eine Untergruppe so in Richtung SA aufbauen. Und weil die einen das tun und die anderen was anderes tun, deswegen tun die einen das auch. Wissen wir doch. Ja, und das stand auch bereits in dem Artikel zur Recherche von Herrn Fuchs, den Sie längst hätten lesen können. Ja, Weltraumaffen wissen mehr, weil genau diesen Artikel habe ich ja letzte Woche eingereicht und ich habe auch die betroffene Stelle vorgelesen. Ne? Historisches Vorbild eines Teils der Bewegung sei die Sturmabteilung SA der NSDAP. Auch bei Julian M.'s Männern in Berlin im Oktober 2024 schreibt ein DJV-Mitglied in einem Chat an seinen Führer, er wolle jetzt seine eigene Untergruppe so in Richtung SA aufbauen. Das ist die Originalquelle und es wurden ja gerade noch ein paar andere Leute erwähnt, unter anderem dieser Alexander Ritzmann, der hat eine Studie beziehungsweise ein Policy Briefing rausgegeben. Ich weiß nicht, ob du das drin hast, Chris. Das hat ja auch eingereicht. Sonst sage ich einfach einen Satz dazu. Kann sein, dass es noch kommt. Ja, das kommt noch? Gut. Vielleicht. Sagt mir jetzt so erstmal nichts, aber vielleicht habe ich das nur irgendwo einsortiert und wusste nur nicht, wo es hingehört. Aber also, vielleicht liest, dann spar das doch erst nochmal. Wenn es nicht kommt, dann kannst du ja gleich noch was dazu sagen. Aber ich meine, allein ohne, dass man was drüber weiß, stellt sich einem doch schon die Frage, warum soll ein politischer Mitbewerber, also die Heimat, eine Schlägertruppe aufbauen für einen politischen Konkurrenten, der da gar nichts von weiß und da offenbar auch nichts von wissen will. Und halt, die Heimat hat ja schon die JN, das sind 280 Leute in Deutschland. Wie gefährlich sind die? Können die Demokratie einfach so im Handstreich nehmen? Ich glaube nicht. Und da jetzt halt so ein Ding draus aufzublasen und die irgendwie an die AfD dran kleben zu wollen, ist halt durchsichtig as fuck. Ja, und hier war dann die Aufbereitung davon, die dann vielleicht Maas mal vorlesen kann, wenn er das auch eingereicht hat. Ich habe jetzt schon so viel vorgelesen. Warte, ich muss es mir gerade suchen. Also der Herr Weichering antwortet dann auf die Darlegung dieser Dokumente. Ja, ich kann verstehen, dass Sie diese Belege nicht öffentlich machen wollten, denn das ist wirklich peinlich. Sie behaupten in indirekter Rede einen Zusammenhang zwischen rechten Jugendkameradschaften und AfD. Diese Gruppen sollten die Straßen-SA werden für die AfD. Dann verweisen Sie auf den verwirrten und langatmigen Beitrag eines Patrick Schröder auf einem offensichtlich der rechtsextremen Szene zuzuordnenden Online-Auftritt, auf dem sich dieser Herr Schröder unter dem Punkt 15, auf dem dieser Herr Schröder unter dem Punkt 15 Finanzen anmerkt. Auch hier muss ich euch nicht sagen, dass derartige Aufgaben eigentlich Vorfeldarbeit einer AfD wären, die dort die Parlamentskohle entsprechend platzieren müsste. Nun, das klingt nach einem etwas einseitigen Wunsch. Auch die unter Punkt 16 Netzwerken von Herrn Schröder getätigten Äußerungen, man möge beobachten, wo sich der örtliche AfD-Verband treffe, klingt nach einem eher einseitigen Zusammenhang. Ein wie von Ihnen formulierter allgemeiner Zusammenhang, der von beiden Seiten konstituiert werden müsste, kann daraus nicht abgeleitet werden. Zweitens verweisen Sie auf einen Beitrag von Julian Alexander Fischer auf weiß ich nicht, was er damit meint. Dort wird der Terrorismusexperte Hans-Jakob Schindler unter anderem mit der Befürchtung erwähnt, Active Clubs könnten bei der EM durch die bewusste Provokation von Schlägereien in Erscheinung treten. Nun ja, die EM ist vorbei, jeder kann nachprüfen, was um die EM herum passiert ist. Der Beitrag erwähnt außerdem enge Verbindungen dieser Active Clubs zu den rechtsextremen Parteien Dritter Weg und dem NPD-Nachfolger Die Heimat. Das stützt ja nun nicht gerade den von Ihnen formulierten Zusammenhang. Als dritte Quelle wird etwas selbstreferenziell auf einen Beitrag von Herrn Fuchs in der Zeit angegeben, der allerdings quellenanalytisch keine weiteren Aufschlüsse gibt. daraus einen Zusammenhang von Jugendkameradschaften und AfD herleiten und eine Straßen-SA für die AfD herleiten zu wollen, halte ich für ausgesprochen gewagt, um nicht zu sagen unseriös. Es rechtfertigt jedenfalls nicht, den von Ihnen eigens produzierten Videoschnipsel mit den Behauptungen von Herrn Fuchs nochmal auf X zu posten. Herr Fuchs stellt dort fest, es gibt nämlich einen ganz, ganz starken Zusammenhang zwischen dem, was wir in den Wahlergebnissen sehen bei jungen Menschen und bei diesen jungen extremistischen Gruppen, von denen wir heute sprechen, diesen Jugendkameradschaften, die wählen, wenn wir mit welchen gesprochen haben, die AfD. Die wählen nicht mehr die NPD wie früher oder den Dritten Weg, also klassische Neonazi-Parteien, sondern die AfD, weil sie darin ihre parlamentarische Vertretung und sehen, obwohl hier fehlt das Sehen. Und einer der Maßnahmen im Hintergrund, das sind nämlich auch Erwachsene, die dahinter, die haben sich das Konzept ausgedacht und er sagt, wir bereiten uns jetzt mit diesen Jugendkameradschaften, die wir aufbauen, ganz Deutschland darauf vor, das soll die Straßen-SA werden für die AfD. Wenn die AfD in Parlamenten sitzen, dann sind unsere Jugendlichen kampfbereit, dann sind sie gestählt, dann können die das tun, was die SA 33 bei der NSDAPT, was auch immer das ist, Tag X getan hat. Die politischen Gegner überfallen, die unsere Wahlkampfveranstaltungen abschäumen. Also es gibt einen ganz, ganz krassen Zusammenhang zwischen diesen beiden Entwicklungen. Und der Einzige, den du siehst, bist du, Christian Fax. Ganz, ganz krasses, ja. Ja. Weder wird durch die von Ihnen bemühten Texte ein Zusammenhang zwischen dem bla bla bla bla bla hergestellt, noch belegen Sie einen ganz, ganz krassen Zusammenhang zwischen diesen beiden Entwicklungen. Insofern täten Sie gut daran, den alarmistischen und inhaltlich gerade nicht belegten Post samt Videoschnipsel zu löschen. Denn er verstößt gleich gegen mehrere journalistische Standards, zu deren Einhaltung sich auch der WDR verpflichtet hat. Nämlich erstens Verpflichtung auf Wahrhaftigkeit. Der behauptete Zusammenhang wird durch die genannten Belege gerade nicht gestützt. Zweitens Sorgfaltspflicht. Bei der schmalen vorgelegten Belegbasis hätten Sie vor dem Posting eigene Recherchen durchführen müssen. Ich ermahne Sie ausdrücklich, hier demnächst sorgfältiger zu sein und journalistische Standards zu beachten. Wir können diese Diskussion gern vertieft im Rundfunkrat des WDR führen. Joa, nee. Ja, haben sie ein bisschen gearbeitet. Der kennt sich doch aus mit Pressearbeit. Der ist doch eine Institution. Und ja, er hätte genau gewusst, wie es richtig gemacht, wie es richtig hätte gemacht werden müssen, aber er hat es nicht richtig gemacht. Ist nicht richtig geprüft. Und dann stand das ein Scheiß. I have no Christian fucks to give. Ja, und jetzt hier wieder korrektiv. Ne? Kann ja nicht sein, dass die Leute sich beschweren. ARD und ZDF werden mit Programmbeschwerden überhäuft. Mhm. Jeder kann sich mit Programmbeschwerden an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wenden. Mitte 2024 sind die Zahlen der Rügen jedoch dramatisch gestiegen. Laut korrektiv handelt es sich dabei um eine orchestrierte Kampagne. Ja, was sagt Korrektiv dazu? Die leiten das wunderbar her, woran man sehen kann, dass es eine orchestrierte Kampagne ist. Ne? Drei Merkmale deuten auf eine gezielte Störung hin. Ne? Ein Großteil der insgesamt 48.000 Beschwerden soll seit Mitte 2024 über eine einzige Plattform namens Rundfunkalarm eingegangen sein. Karte Nummer zwei. Die Masse schreibt. Moment mal, aber der Großteil der politischen Petitionen wird auf der Plattform hier, wie heißt das, Camp Act oder was, oder wie heißen die da? Ich meine, was hat das damit zu tun? Wenn Leute sich organisieren, können sie das machen, wie sie wollen. Das entwertet nicht deren Kritik. Ich meine, wie viele Websites gibt es, wo es da irgendwelche Kampagnen gibt, Frag den Staat oder sonst irgendwas, wo an irgendwelche Anfragen gestellt werden oder Beschwerdemeldungen, Störmeldungen oder sowas. Das ist doch, ja, jetzt haben die mal sowas gemacht. Ich habe mir das mal angeguckt, ja, da kann man, okay, die Sendung, was ist das, dies, das, Propaganda, Beeinflussung, Schleichwerbung, keine Ahnung. Und dann kann man die Beschwerde losschicken. Ja, aber warum ist das eine Kampagne? Weil es dieses Portal gibt, Rundfunkalarm, ne? Dann die ganzen Meldungen, die ähneln sich sehr, ist ja klar, wenn die über das Portal abgegeben werden. Und viele der Eingaben würden keine Rückadresse außer einer Postanschrift beinhalten, was Rückfragen oder Dialog per Mail praktisch unmöglich macht. Ja, also es handelt sich also bei näherem Hinsehen um eine digital orchestrierte Kampagne. Und zwar aus dem Unternehmensnetzwerk eines Mannes, der in seiner Wortwahl häufig verschwörungsideologische Narrative wiedergibt. Ja, und dann wird die Kampagne von Markus Bönig beschrieben, ja, der quasi den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerstören will, auch mit einer hergeleiteten Kampagne in mehreren Schritten. Schritt 1, der friedvolle Krieger, ist kein Unbekannter. Ne? Volksverpetzer und T-Online berichteten in den letzten Jahren bereits über andere fragwürdige Geschäfte. Der erste Schritt, seine Strategie per Rundfunk, Rundfunkalarm, den ÖRR mit Beschwerden fluten. Ne? Und die zweite Strategie, der zweite Punkt der Strategie ist, Moment, wo geht's jetzt weiter mit der zweiten Strategie? Verzeihung. Zahlung an den ÖRR einstellen. Der betreibt nämlich auch ein Portal, dass man quasi auf dem juristischen Weg Einspruch gegen den Rundfunkbeitrag einlegen kann, was halt umstritten ist, ob das funktioniert oder nicht. Ja, da habt ihr, seht ihr auch zum Beispiel diesen Werbebutton da, Rundfunkbeitrag stoppen. Da geht es nicht um eine Petition, sondern der bietet das als Dienstleistung an. Zahlung an den ÖRR einstellen. Ein Akt der christlichen Lebens. Nächstenliebe. Ja, wunderbar. Mit diesen beiden Schritten will er den ÖRR quasi zerstören. Der ÖRR ist also nur eins von vielen Geschäftsmodellen des friedvollen Kriegers. Ja, der friedvolle Krieger, ne, und der ist in den Niederlanden angemeldet, also auch Beeinflussung aus dem Ausland über dubiose Wege. Er sagt, er macht das, weil er halt nicht Konten gekündigt oder andere Sperenskin in Deutschland haben will. Deswegen macht er das über diese ausländische Firma. Ja, er sagt selber so, ja, ich meine, die Leute benutzen das halt, um sich zu beschweren. Und man sieht ja auch einen Unterschied. Wenige Fehler machen nach Bönigs Auflistung die privaten Fernsehsender. Kabel 1 hat eine Beschwerde und Sat.1 hat 9 Beschwerden bekommen. Ja, also es ist jetzt ja nicht so, dass man, ich meine, bestimmte Sachen werden herausgehoben, wenn sich bestimmte Leute darüber aufregen, kann ich mir vorstellen. Und deswegen kommt noch, also der Vorwurf der algorithmischen Beeinflussung auf der Plattform oder so weit denken die gar nicht. Also das ist die Recherchetiefe vom Korrektiv. Einfach Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, ach ja, und der steht dahinter, und Punkt 1, Punkt 2, und der will den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dadurch abschaffen. Das ist diese tolle investigative Korrektivrecherche. Die Methoden von denen, die kann man sich nur beneiden eigentlich. Ich meine, einfach einen Job kann man doch gar nicht haben. Einfach irgendwas zusammenstellen und wunderbar. Ja, die Zahlung an den ÖRR-Anschein, ein Akt der christlichen Nächstenliebe. Ein weiteres Tool, ja, der Beitragsblocker. Ja, ob man sich aus der Rundfunkgebühr auf dem rechtlichen Wege rauswinden kann, weiß ich nicht. Halte ich für richtig umstritten. Der Neophyt stellt gerade eigentlich die richtige Frage oder sagt das Richtige, ne? Also sie echauffieren sich drüber, dass jemand Meldestellen benutzt. Das genau. Ist schon bitter eigentlich. Ja, und ich meine, man kann eine Programmbeschwerde machen, und eigentlich, wenn es so ein automatisiertes Tool ist, dann ist es doch sogar für die bearbeitende Person, die das da bei der Behörde bekommt, die hat dann doch, okay, hier habe ich 100 Gleiche, die sich über eine Sache beschweren, hier 100 Gleiche, das ist so viel mehr Aufwand, ist es auch nicht. Wenn jetzt jeder einen Brief hinschreiben würde, handschriftlich, dann wäre das sehr viel mehr Aufwand, würde ich mal behaupten. Ne? Also könnte sogar sagen, dass mit so einem Portal, wie hier vorgestellt wurde, dass man den Behörden damit sogar die Arbeit erleichtert und mehr Leuten die Möglichkeit gibt, überhaupt Feedback zu geben. Aber naja. Mehr Hans-Joachim Demokratie, Friedrichs Transparenz, Frage. Yeah, Beschwerden. Wunderbar. Und, echt ja. Und das ist ja nicht der einzige negative Trend in den Medien, sondern hier hat die Berliner Zeitung einen recht launigen Artikel geschrieben zum Übrigens Thema. Übrigens der Peter Welchering auch, den wir vorhin schon hatten. Mit den genau, wollte ich gerade sagen. Mhm. Das ist also der gleiche Peter Welchering, der eben gerade schon rechtlich den Christian Fax abgewatscht hat. Die haben jetzt Böhmermann statt Fachjournalismus, die Folgen für den ÖRR. Und er seziert hier nochmal die schönsten Punkte einfach durch, die sie in letzter Zeit so hatten. Angefangen schön auch noch chronologisch, also angefangen mit Maxwell Chikumbutsu und dem Fernseher, der Energie erzeugt von 2022. Über einen meiner persönlichen Lieblingsmomente, die pflanzenförmigen Sprengstoffe an der Nord Stream Pipeline. Das war Februar 22. Nie vergessen, wie Autor Pascal Sigelkopf sich auch noch dachte, sich mit dem Autor der Originalquelle anlegen zu können, weil das mit den Pflanzen irgendwo anders gefunden hat. Großartiger Mann. Ja, 2025, eine Tagesschau-Sendung bezeichnet Istanbul als Hauptstadt der Türkei. März 2025, man kommentiert den längeren Aufhalt von Astronauten auf der Internationalen Raumstation mit den Worten, das liege an einem technischen Problem, an einem der Space Shuttles. Manche Leute wissen, dass die halt schon seit 14 Jahren nicht mehr fliegen. Andere Leute wissen das nicht. Ja, Risiko bei Covid, für Covid bei Kindern und so weiter und so fort. Verschiedene Balkengrößen. Ja, man kann es halt kaum noch zählen. Und der frühere NDR-Redakteur Patrick Barb hat das in seinem Recherchebuch 2022 zu erklären versucht. So wurden in vielen Rundfunkanstalten in den vergangenen Jahrzehnten Fachredaktionen abgebaut und Fachredakteure durch Magazinjournalisten ersetzt. Dieser Trend setzt sich fort. 2024 hat der Bayerische Rundfunk seine tägliche Wissenschaftssendung IQ eingestampft und seit der Zusammenlegung von Leonardo Hörfunk und Quarks Fernsehen beim WDR setzen die Hierarchien dort bevorzugt sogenannte Generalisten statt Fachjournalisten ein. Die kosten weniger und arbeiten flutschiger, erklärt mir eine WDR-Hierarchin am Rande einer Veranstaltung zur Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. In der Tat sind die Spezialkenntnisse von Fachjournalisten nicht nur die Basis für eine enorme Recherchetiefe in kurzer Zeit, sondern auch für die Unabhängigkeit der journalistischen Arbeit. Sie machen Fachjournalisten nämlich gegen Manipulationen von Interessenverbänden oder Herstellern, aber auch Politikern ein Stück weit immun. Diese Profis nutzen ihr Fachwissen, um einseitige oder schräge Ideen ihrer Chefs vom Dienst, Redaktionsleiter oder Abteilungsleiter abzuwehren. Das hat in der Vergangenheit so manche einseitige Berichterstattung verhindert. Beim ideologisch belehrenden Faktenfinderbeitrag zur Aufgabe von Trusted Flaggern im Oktober 24 in der Tagesschau wäre dieses fachjournalistische Korrektiv bitter nötig gewesen. Die wesentliche Tatsachen ausblendende Berichterstattung über den angeblich tadellosen Gesundheitszustand des amerikanischen Präsidenten Joe Biden im Sommer 2024 hätte ebenfalls der fachjournalistischen Korrektur bedurft. Und so weiter und so fort. Und er sagt halt, der ÖRR will gefühls- und meinungsorientierten Journalismus machen und halt nicht mehr das, was früher Journalismus war, als der Herr Welchering mal jung war oder halt hier der Herr Friedrichs unterwegs war. Oder der Herr Bettnarz oder ähnliche Größen. Ja. Und dann passiert es schon einmal, dass kurz vor der Wahl eines neuen Bundeskanzlers 2025 ARD-Korrespondent Moritz Rödle mit einer Social-Media-Kachel hervortritt, auf der davor gewarnt wird, in Deutschland ist etwas passiert in den 30ern, was nicht passieren durfte, nämlich, dass wir uns eine Diktatur gewählt haben, demokratisch. In der darauffolgenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass Hitler nicht zum Reichskanzler gewählt, sondern vom Reichspräsidenten ernannt wurde. Der Hinweis blieb unbeachtet. Konsequenzen werden auch nach der Kritik an Grotten falscher Berichterstattung in der Regel nicht gezogen. In den wenigsten Fällen findet eine transparente Richtigstellung statt. Und er sagt halt, dass man halt hier praktisch den New Journalism hofft, als Vehikel gegen die Bedeutungslosigkeit einsetzen zu können und führt da die Recherche von Korrektiv beim sogenannten Geheimtreffen in Potsdam an. Beim New Journalism wird der Journalist selbst zum Teil der Story, wie der Medienwissenschaftler Janis Brinkmann in einer Studie über journalistische Grenzgänger für die Otto Brenner Stiftung feststellte. Neu ist der New Journalism übrigens nicht. Der überwunden geglaubte Gonzo-Journalismus der 70er Jahre feiert hier fröhliche Urstände. Und das hat Konsequenzen. Es werden Dinge direkt beeinflusst oder sogar vorsätzlich arrangiert, führt Brinkmann aus. Übertreibungen sind an der Tagesordnung. Dadurch sind Fakten und Fiktionen nur schwer zu trennen, resümiert Brinkmann. Journalistische Methoden, Standards oder Stilformen wollen Intendanten, Programmdirektoren, Hauptabteilungsleiter auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Sie wollen modern und frisch mit ihren Präsenterprodukten wirken. Dass sie dabei mit ihrem neuen Flachjournalismus Glaubwürdigkeit verspielen und letztlich ihr Kerngeschäft vor die Wand fahren, wollen sie nicht wahrnehmen. Bleibt mir für den Journalismus nur noch einen Wunsch zu äußern. Good night and good luck. Ja. Zack, bumm. Abgewatscht nennt man sowas, glaube ich, in Bayern. Ja, und ich sehe, der gute Mann ist auch Autor von Fachbüchern zum Thema. Zum Beispiel ethische, rechtliche und technische Praxis im Journalismus, Informantenschutz. Wir also, haben überall in der Stadt unsere Deformanten. Das war Party, das, was Prügel, du meintest, ne? Genau. Party, Prügel, Postings, die neue Neonazi-Jugend. Ja. Zu der ganzen SA-Sache und Tag X, ne? Ja, Alexander Ritzmann vom Counter-Extremism Project forscht seit Jahren zu dem Phänomen, er sieht die Gefahr, dass aus einigen der Gruppen Schattenmilizen entstehen könnten, die am Tag X zuschlagen. Tag X, da soll die Machtübernahme eines rechten Diktators sein. Und dann kommt die Sache mit der SA und der Untergruppe so in Richtung SA. Und die Quelle dafür ist eigentlich das hier, ne? Policy Briefing von dem Herrn, der gerade genannt wurde, vom 9. Mai. Und da beschreibt er eben diese drei Phänomengruppen, die seltsamerweise alle im Frühjahr 2024 formieren sich in Deutschland neue gewaltorientierte rechtsextreme Jugendstrukturen. Was steckt hinter der Revolte-Strategie, den TikTok-Divisionen und dem Active-Club-Netzwerk? Ja, hatten wir heute schon ein paar Mal gehört. Da, also hier beschreibt er eben dieses Phänomen. Er schreibt selber, im Frühjahr 2024 sind in Deutschland zeitgleich neue rechtsextreme Jugendgruppen entstanden. Jetzt kann man sich am Kopf kratzen und fragen, okay, wann hat er angefangen, in diesem Phänomenbereich zu forschen? Ja, dann kann man die Antwort, ne? Und da hat man die Revolte-Strategie, ne? Das sind erlebnisorientiert, aktionsorientiert, ne? Bietet Gemeinschaftsgefühl, Überschneidungen mit Hooligan- und Kampfsportmilieus. Dann die TikTok-Divisionen, ne? Deutscher Störtrupp, keine Parteibindung. TikTok-Division. Weißt du, was eine Division ist? Ja, Rekrutierung über soziale Umfelder, Familie, Freunde, Fußballstadien, dann Active Club-Netzwerk, Wolf im Schafspelz-Strategie, vermeidet offene NS-Bezüge, um Sicherheitsbehörden zu täuschen, Miliz-Konzept, sportorientiert, drogenfrei fördert White Unity, Alternative zur Party, Drogen, Pöbel ansetzen und das ist die Revolte-Strategie. Das ist Nummer 1. Also wer saufen will, geht zu Nummer 1 und wer nicht saufen will, geht zu Nummer 3. Da gibt es auch die dezentralen TikTok-Divisionen. Die hat er hier so ausgemacht. Eine Division. Ja, das ist völlig irre, das so zu nennen. Das sind drei picklige Jungs irgendwo in einem Computerzimmer, die da TikTok machen, und eine Division sind zwischen 10.000 und 30.000 Truppen. Ja. Es ist reine Sprachmagie hier wieder. Die blasen irgendwie ein paar Leute, die was auf Social Media posten, zu einer Militärorganisation auf. Völlig lächerlich. Ja. Er sagt selber hier der ersten Ausprägung, die Revolte-Strategie der jungen Nationalisten. Die sind halt junge Nationalisten, die Jugendorganisation der rechtsextremen Kleinstpartei Die Heimat. Also was das mit AfD-Schläger zu tun hat, hatten wir ja gerade schon gefragt. Also Die Heimat. Die Heimat ist seit Jahren in einer massiven Krise. Auch die Mitgliederzahlen sind rückläufig. 280 in 2021, 230 in 2023. Anhänger waren kaum zu mobilisieren. Nur 17 Demonstrationen im Jahr 21 und 4 Demonstrationen im Jahr 2023. Also man sieht hier das massive Ausmaß, das Problem, was sie hier darstellen. Ne? Und warum Revolte? Weil die haben verschiedene Ortsgruppen gebildet mit dem Label Revolte, wie die Elbland-Revolte, Revolte Chemnitz, Revolte Pforzheim. Ja, Und das ist die eine Ausprägung. Ne, auf Kaderschulung wird verzichtet. Ne, und hier wird gesagt, hier führt die Heimat eine Rekrutierungsstrategie unter falscher Flagge durch. Was diese falsche Flagge sein soll, weiß ich jetzt nicht. Dass die AfD-Schlägertrupps sein sollen? Oder was ist die falsche Flagge? Ich weiß es nicht. Und dann die dezentralen TikTok-Divisionen, Faschismus, Fußball, Fashion. Ja. Und deutsche Jugend voran. So, ah, das wird schon interessant, weil dieses Zitat so in Richtung SA, das kommt ja von einem von der DJV, Deutsche Jugend voran, also der ist in der in den TikTok-Divisionen, ne? Und jetzt gucken wir, ob wir dieses Zitat hier irgendwo finden. Spoiler, nein, wir finden hier kein Zitat, aber wir finden Sätze wie: Sie nutzen jugendaffine Ästhetiken wie Bomberjacken, Sneakers, Springerstiefel oder Fashwave-Optiken und kombinieren Themen wie Migration mit Identitäts- und Selbstaufwertungsangeboten. Ne, klare Feindbilder, queere Menschen, linke Migranten. Ne, sie verbreiten Memes. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja. Diese Memes, also. Ja, und dann die dritte Gruppe, die Active Clubs, ne? Ich meine, dieser Begriff Active Clubs, ne, die in den USA entwickelte Active Club Strategie verfolgt im Kern den Aufbau milizähnlicher Strukturen. Also das ist quasi ein Konzept, was wir von Amerika nach Deutschland einfach übertragen haben. Also nicht wir, also der Autor hier. Ne? Da kommt das her, dieses Active Club Netzwerk. Und ja, es agiert unter dem Radar. Ne? Und animiert dazu, sich überall zu verteilen und mehrfach in mehreren Vereinen Mitglied zu sein. Die Gruppen präsentieren sich sportorientiert, diszipliniert und drogenfrei. Und ja, diese drei Gruppen gibt es. Ja, und sie eint der Neonationalsozialismus, die Angsterzählung, das Heldenversprechen und die Gewalt als Lösung. Ich verzichte jetzt auf die Details, ihr könnt euch das vorstellen, was dabei jeweils dazu steht. Und ja, die Entwicklung rechtsextremer Gewalttaten scheint im letzten Jahr nicht angestiegen zu sein. Lustige Formulierung. Und dann, ja, sie ist ja gefallen. Ne? Diese Zahlen stehen im Widerspruch zur öffentlichen Wahrnehmung. Siehe die öffentliche Berichterstattung. Ja, dass gerade 2024 besonders viele rechtsextreme Gewalttaten, wie bei CSD-Protesten oder während Wahlkämpfen verübt wurden, sollte auffällig sein. Aber Opferberatungsstellen melden teilweise höhere Zahlen. Ja, was auch mit unterschiedlichen Definitionen zusammenhängt. Ja, okay. Natürlich die Propagandadelikte und die Meldestellen sind gut. Und ja, rechtsextreme Jugendstrukturen befinden sich gegenwärtig wieder im Wandel. Ne? Und die junge Alternative hatte 2500 Mitglieder. Es gibt keine Organisation, die auch annähernd an sowas rankommt. Und Ende. Also, habt ihr irgendwas gehört von Tag X oder von SA oder so? Nein. Also es gibt keine Quelle dafür. Es gibt keine Quelle. Selbst das, was da als Quelle suggeriert wird, da steht nochmal was anderes drin. Anderer Quelle, Punkt, aber. Quelle Shoyoka kann man auch einfach schreiben. Ach Gott, ey, das ist schon lustig. Die Active Clubs aus in Amerika sind zu uns. Halt! Ich habe da noch gar nicht drüber gesprochen. Ja, sorry. Jetzt habe ich das verlabert, tut mir leid. Oh, ja, Rechtsextreme wollen nämlich den Pride Month umdeuten. Patriarchat schlägt zurück. Stolzmonat 2025, Auftaktparty am Schloss Stolzenfels. Diesen Aufruf zu einer Veranstaltung am 31. Mai am Schloss Stolzenfels in Koblenz postete der AfD-Landtagsabgeordnete Joachim Braun in den sozialen Netzwerken. Dazu schreibt er: Ich werde dabei sein, komm mit und lasst uns gemeinsam in den Stolzmonat starten. In einem Ankündigungsvideo für die Veranstaltung ist eine Frau zu sehen, die am Ende demonstrativ einen bunten Aufkleber mit den Worten Rassismus ist keine Alternative mutmaßlich von einem Straßenschild entfernt. Oh Gott, es ist nur noch ein Schritt, bis ich wieder Stiefel höre. Ja, Stolzmonat, also auch im wievielten Jahr, dritten, vierten Jahr, kann es der Öffentlich-Rechtliche nicht lassen, dem Ganzen noch mehr Exposition, noch mehr Öffentlichkeit zu geben. Ob das in irgendeiner Form zielführend ist, gerade nach der Nummer mit Clowny, wage ich zu bezweifeln, aber wir sehen auch, der Artikel ist geschrieben von Pascal Sigelkopf, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, und der beste Mann bei der ARD. ja, der wesentliche, die Queerfeindlichkeit des Stolzmonats ist ein wesentlicher Bestandteil des Rechtsextremismus. Einigt euch doch mal. Was ist das denn jetzt? Queerfeindlich oder nationalistisch oder was auch immer? Immerhin benutzen die eine schwarz-rot-goldene Fahne, die ja nicht irgendwie gerade für den autoritären Teil Deutschlands, der deutschen Geschichte irgendwie steht. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja kein Faktenfinder. Oh, über den Kampfbegriff der sogenannten Frühsexualisierung werde versucht, queere Menschen als eine Gefahr, vor allen Dingen für Kinder. Nein, es geht jetzt erstmal bei der Frühsexualisierung drum. Kinder müssen überhaupt nicht mit sowas belastet werden. Ihr entstellt die Argumente der Menschen, damit sie euch in euren verschwörungstheoretischen Unsinn passen. Oder dann schreiben sie hier, ja, Die Gegendemos zu CSDs, die passieren halt oft in kleineren Städten. Ja, natürlich passieren die in kleineren Städten. Die passieren da, wo halt eben keine große Übermacht linker Meinungsleute irgendwie in der Stadt vorhanden ist, sondern Leute wie diese, die ich auch unappetitlich finde, nach den Bildern, die ich gesehen habe davon, die sich da halt da aus den Löchern trauen. Ich verstehe es nicht. Hier wird halt so getan, als wäre das irgendwie eine Wunder was, dass die halt nicht in Hamburg oder Berlin irgendwie da auftreten. Nee, da würden in Hamburg oder Berlin würden Gegendemonstranten untergehen. Und deswegen gehen die kleineren Städte, um eine größere Wirkung zu erzielen. Was ein Unsinn, es gibt einfach mehr von denen in den kleineren Städten. In den großen Städten ist das nicht ausreichend. Oh, ja, bla bla bla. Wir brauchen sichtbare Unterstützung. Natürlich, es muss immer irgendwie, müssen sich andere Leute hinstellen und sich der Gewalt entgegenstellen. Welcher Gewalt? Die haben erstmal nur demonstriert. Ich finde die auch unangenehm, aber die haben erstmal nur demonstriert. Das ist ihr gutes Recht. In Stolzenfels stieß die Ankündigung für die Stolzmonatveranstaltung auf Widerstand. Mehrere Initiativen haben sich unter dem Motto Stolzenfels bleibt bunt zusammengeschlossen zu einer Gegendemonstration zu geplanten Veranstaltungen aufgerufen. Ich hoffe halt für euch, dass euch nicht der Fluch trifft mit der Demo gegen rechts und vier Tage später passiert irgendwas, wie das in letzter Zeit öfter passiert ist. Ich wünsche es den Menschen in Stolzenfels, dass ihnen das nicht passiert und dass sie mal drüber nachdenken, wie Demokratie geht, so mit Austausch von Meinungen und so. So, jetzt kommen wir zu dem lustigen Veronika Grimm Wirtschaftsweisen Thilo Jung Beef. Also die Veronika Grimm ist ja eine von diesen, das ist ein Fachgremium da, Wirtschaftsweisen. Und die war in der Bundespressekonferenz, das ist ja so ein Verein, wo der Thilo Jung da Fragen stellen darf, unter anderem. Und der hat ihr vorgeworfen, sie wäre ja eine Lobbyistin, weil sie halt irgendwelche Dinge, die sie halt meint, auch bei dem Institut für Neue Soziale Marktwirtschaft ja halt in deren Veröffentlichungen halt auch schreibt, weil das halt ihre Meinung ist. Und der wirft ihr dann natürlich vor, dass sie nur eine Lobbyistin wäre, so nach dem Motto, das ist ja gar nicht wirklich irgendwie. Und dann ging es um den Aufstieg des Faschismus, weil wenn man den Leuten keine Sozialhilfe geben will, dann will man ja, dass der Faschismus aufsteigt, weil nur durch Geld anderer Leute wird das ja verhindert, ne? Wissen wir ja alle. Und das Witzige ist hier, was hier so hervorgehoben ist, dieser Retweet Achim Truger. Weil dieser Achim Truger ist nämlich einer von ihren Kollegen da von diesem Gremium, der sich also im Endeffekt hier mit diesem Thilo Jung Blödsinn gemein gemacht hat. Und ja, da quasi den Angriff auf die Kollegin hier irgendwie sich da auf eine Seite schlägt. Soll ich mal die radikalen Forderungen vorlesen? Ja, erzähl mal. Konkrete Forderungen sind Steuern, Absenkung der Belastungen für Unternehmen auf 25%, Abschaffen des Solidaritätszuschlags, Gegenfinanzierung durch Einsparungen auf der Ausgabenseite und Streichung von Steuervergünstigungen. Hört sich eigentlich ziemlich durchgewaschen an, aber weiter. Arbeitsmarktpolitik, Reduzierung der Arbeitskosten in Deutschland durch geringere Arbeitsmarktregulierung, insbesondere bei der Arbeitszeit. Sozialpolitik, geringere Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung, Reform des Transfersystems durch stärkere Arbeitsanreize im Bürgergeld sowie Zusammenfassung von Bürgergeld, Wohngeld und Kindergeldzuschlag, Regulierung, Reduzierung der Belastung von Unternehmen bei Datenschutz, Energiepolitik, stärkere Integration europäischer Strommarkt, differenzierter Strompreis, Zubau von Gaskraftwerken, Klimapolitik, Stärkung des EU-Emissionshandels als Leitinstrument der Klimapolitik. Also eigentlich müsste der, wegen dem letzten Punkt, müsste er sie doch eigentlich mögen. Allein deswegen schon. Aber hört sich nicht sehr radikal an von Forderungen her. Und das sind nur Forderungen von einer, die im Wirtschaftsweisengremium sitzt. Die üblicherweise eher konservativ sind, was Wirtschaftspolitik angeht. Aber da geht noch mehr Faschismus. Ja. Also hat der Junge sich mal wieder ein bisschen blamiert, ja. Versteht es richtig. Ja, ach ja, haben wir eine Präsentation von der Militäruniversität in München und da geht es um Kriegsführung und zwar Generationen der Kriegsführung. Auf Seite 3 ist ein schönes Schaubild, das ist das Beste, was wir uns angucken können hier. Es gibt ja die neue Art der Kriegsführung, das ist die fünfte Generation, teleologische hybride Kriegsführung. Teleologie, die Erklärung von Phänomenen durch ihre Zwecke oder Ziele und hybride Kriegsführung, die Nutzung von primär nicht kinetischen Mitteln. Das ist ja das, was immer gesagt wird hier, asymmetrische Kriegsführung wird ja auch manchmal genommen. Aber das war auch schon, ne, hier sieht man die verschiedenen Phasen, ne, Formation, Feuerkraft und Industrialisierung, Bewegungskrieg, dann vierte Phase, vierte Generation, Dezentralisierung der Gewalt. Ne, fließender Übergang Frieden, Krieg, Einsatz von Proxys und Guerillataktiken und indirekte Kriegsführung. Und fünfte, das ist ja das, was wir die ganze Zeit durchleben sollen. Ne? Da gibt es die physische und die physisch-psychisch-kognitive Kriegsführung, ne? Die strategische Korruption, Cyberangriffe, Desinformation, wow, Einmischung in Wahlen, ja, kennen wir. Störendes OODA-Loop durch schrittweises Hijacking, das ist in der Militärtaktik, wenn man in einer Situation schnell handeln muss, dann muss man eine Lage erstmal observieren, dann analysieren, dann eine Strategie entwickeln und dann handeln. Das ist dieser Zyklus und der soll irgendwie unterbrochen werden durch Desinformation zum Beispiel, dass man nicht richtig beobachten kann oder Cyberangriff, dass man irgendwelche Sachen nicht ausführen kann oder so. Ne? Nutzung von sozialen Medien als Waffe mit dem Ziel, Schwächung der psychisch-kognitiven Fähigkeit des Gegners Kriegs zu führen, Übernahme der Realität vorbereiten. Und jetzt kommen wir zur sechsten Generation der Kriegsführung. Ich weiß nicht, ob ihr schon von der sechsten Generation gehört habt, weil das ist ein nicht so neues, nicht so altes Konzept, Verzeihung. Da geht es um die Übernahme des OODA-Loops, also dieser Entscheidungsfindung, wie ich gerade gesagt habe. Ne, sei es militärisch, sei es gesellschaftlich, aber auch für die einzelnen Personen. Ne? Das ist quasi die Kontrolle der Realität des Gegners, das Aufzwingen des Willens ohne physische Gewalt. Ne? Als Wegbereiter von der fünften zur sechsten Generation der Kriegsführung konzentriert sich das zweite Telos. Also Demokratie und Zivilgesellschaft, sagst du, ja. Das ist, genau, du verinnerlichst quasi unsere Demokratie-TM und das wird verglichen mit der Gefangenen in Platons Höhle. Ihr kennt ja das, dass man gefangen ist und nur die Schatten an der Wand sieht. Und man weiß gar nicht, wo die Schatten herkommen, wer die Schatten macht. Und wenn man dann sagt, hier, du guckst dir nur Schatten an, dann wird man fortgejagt, weil man ja. Also ist das dann quasi so, wie wenn ich irgendwelche Gewalt habe und ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber mache, dass irgendwelche Incels da die Gefahr sind. Sowas zum Beispiel? Genau. Also das ist quasi die militärische Realität, die gerade gelehrt wird an der Hochschule, dass wir gerade im Übergang von der fünften Generation der Kriegsführung in die sechste Generation sind. Und in der sechsten Generation, die sollen wir noch verhindern. Da können wir uns gar nicht mehr rauswegen. Es geht um die Übernahme der Realität des Gegners. Der Realität, ja. Anders als bei der physischen Schwächung durch Paralysierung erfolgt psychologisch-kognitive THK unter Einsatz teils identischer Mittel. Das Ziel, es gar nicht erst zu einer konventionellen Eskalation kommen zu lassen. Es geht nicht um die Störung der Entscheidungsfindung, sondern um dessen vollständige Übernahme durch kognitive Kriegsführung. Ja, also es soll die Realität so angepasst werden durch Desinformation, dass man gar nicht mehr weiß, was ist Realität, was passiert überhaupt gerade. So wie mit hier so ja, Sternchen, dass man da irgendwie so was mit Geschlechtern, die da irgendwie reingehören. Naja, das ist halt ein offizielles Dokument von einer Universität, von einer Präsentation. Deswegen kann das sein, dass es durchgegendert ist. Das ist in der Tat der Fall, ja. Ja, aber unten steht dann halt nur Beispiele, wie Russland das macht in Georgien und sowas. Also da wollte ich mich jetzt nicht drauf konzentrieren, sondern nur erstmal auf das Konzept der Generation, der sechsten Generation. Weil das ist schon wie gesagt, ein recht neues Konzept. Und wie gesagt, es wird halt gesagt, da entwickeln wir uns hin, dass wir gar nicht mehr entscheiden können, welche Realität. Ne? Weil ist Russland jetzt überhaupt der Feind oder ist es unser Freund? Ne? Und wie bei George Orwell. Die Realität ist. Sehr schön. Das Bild haben sie mit Journey gemacht. Die Visualisierung. Ja, die sechste Generation der Kriegsführung. Wäre auch ein Thema für Abel. Für den ist das wahrscheinlich schon länger ein Konzept. Die fünfte Generation kannte ich, ne? Aber ja, und aus der vierten Generation des Krieges, ne, CIA, Geheimdienst, Guerillakrieg, ne? Es gab im Jahr 2000 bis 2010 gab es quasi ein internationales Netzwerk von Websites, die von irgendwelchen Leuten betrieben wurden, die halt für die CIA gearbeitet haben. Und das war im Endeffekt ein Netzwerk von also 885 Webseiten hat man bis jetzt gefunden. Man hat die wurden vom iranischen Geheimdienst enttarnt irgendwann. Und dann irgendwann haben sich einfach ein paar Computersicherheitsspezialisten aus Interesse drangesetzt und haben einfach mal geguckt, okay, die Leute, die diese Webseiten und das Backend für die Webseiten entwickelt haben, die haben ja bestimmt auch irgendwelche, ne, da kann man bestimmt irgendwelche Rückschlüsse machen, die haben ja bestimmt, wenn die 800 Webseiten betrieben haben, haben die bestimmte Sachen mehrmals benutzt, ne, und bestimmte gleiche Server benutzt und da haben die einige Sachen herausgefunden und bis jetzt 885 Webseiten halt enttarnt. Seit 2010 sind die nicht mehr aktiv in der Nutzung, aber es ging halt um verschiedene Webseiten wie Star Wars Fan, einfach eine ganz normale Fanseite und es gab auch ein paar deutsche Seiten, die in dem Fokus waren. Ja, das waren jetzt auch keine großen Seiten, das waren einfach irgendwelche Webseiten. Ja, anders kann man sie sagen. Ja. Und was ich noch interessant fand, man musste sich bei den Webseiten nicht anmelden, sondern man hat im Suchfeld von den Webseiten hat man quasi etwas eingegeben und dann ist man darüber auf eine Seite gekommen, wo man dann halt Zugriff auf irgendwelche internen Nachrichtenserver hatte. Ne? Und ein interessanter Einblick. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie die deutschen Seiten hießen. Zumindest sage. So, die eine hieß dedrickonline.com und die andere hieß neighbornews.com. Also, naja, nicht wirklich deutsche Webseiten, aber der Inhalt war halt auf Deutsch. Deswegen geht man davon aus, dass halt irgendwelche Agenten in Deutschland über diese Webseite halt Kontakt aufgenommen haben. So. Und gibt es halt in ganz, ganz vielen verschiedenen Ländern dann auch. Und die Star Wars-Webseite ist natürlich nur ein humoristisches Beispiel, weil ja, Star Wars-Fanseite. Und da haben im Hintergrund irgendwelche Agenten Nachrichten ausgetauscht. Ja, lustig. Ich habe eine Webcam, die ich regelmäßig schaue. Und da tauschen irgendwelche Leute auf Hindi-Sachen aus. Und ich denke mir auch immer, das sieht aus alles wie kodierte Geheimdienstgespräche oder Drogenhändler, die irgendwelche Lieferungen abziehen. Erlebe Gutes und rede darüber, Simon Dedeajibi. Kolumne Diskurs Pogo. Und ich will euch die Hälfte ersparen, mindestens 2/3. Ich kann die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass ein Rassist ein rassistisches Buch geschrieben hat. Oder diese Aufmerksamkeit antirassistischen Texten oder AutorInnen of Color zukommen lassen. Auf dem Platz, auf dem steht, wie männerdominiert das Theater ist, könnte auch die Arbeit besprochen werden von Leuten, die keine Cis-Männer sind. Verlockend, Simon. Heißt das, du hörst jetzt auf, die ganze Zeit immer nur irgendwelche Stereotype in die Landschaft zu hauen und dich an denen abzuarbeiten oder Strohmänner, noch schlimmer. Das Problem ist halt, das liest keiner. Und wenn du jetzt morgen anfangen würdest, deine Kolumnen vollzupacken mit tollen Empfehlungen für marginalisierte Theaterleute oder so, würdest du Leser verlieren, weil die Leser erwarten von dir, diese Bestätigung, dass sie gute Menschen sind. Diese Bestätigung, dass die progressive Richtung die richtige ist. Und das geht nur, wenn man den Gegner abwertet, so wie du das oft tust. Ich weiß nicht, ob du dir klar ist, dass du hier gerade dabei bist, darüber nachzudenken, dir deinen eigenen Ast abzusägen. Mein Eindruck ist, dass einiges an Zeit, die man damit verbringt, sich an rechten Positionen abzuarbeiten, besser genutzt wäre, eigene Themen zu setzen und die eigene Position zu stärken. Nee, die wäre erstmal genutzt, indem du was tust, was dich im Endeffekt erstmal in die Lage versetzt, überhaupt Kritik üben zu dürfen und das dir nicht gemütlich machst. Ja, in deren eigener Welt, da sind sie natürlich diejenigen, die ja die Wahrheit für sich gepachtet haben und die ja sowas ja genau tun, dann sich. Also die wissen ja genau Bescheid. Die anderen sind ja nur die Schlafschafe, die Propaganda-Opfer und die Dummen und so. Gerade online kommt man nicht hinterher, Nazi-Kommentaren und Fake News zu widersprechen. Und wenn man es tut, gibt man dem jeweiligen Ursprungspost noch Reichweite. Ich möchte die Energie hier abziehen und sie mehr in Themen, Aussagen und Menschen stecken, die meine Werte teilen. Du fragst die Menschen aber, bevor du deine Energie in sie reinsteckst, oder? Die Versuche, Gutes zu bewirken und von denen ich etwas lernen kann. Die Versuche, Gutes zu bewirken und von denen ich etwas lernen kann. Also die Menschen, in die sie ihre Werte steckt. Nee, die Energie. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und Leid teilen funktioniert in meinem Umfeld sehr gut. Das hast du schön umschrieben. Das hast du wirklich schön umschrieben. Ich habe deutlich mehr Worte dafür gebraucht. Wir können aber keine doppelte Freude haben, wenn wir unsere Freuden und Erfolge für uns behalten. Oh, das hätte meine Großmutter nicht schöner von ihrem Kalender vorlesen können, Simon. Jetzt bin ich gerührt. Tschüss, Simon. Schräg. Ja, wer erinnert sich noch an Hyperloop, eine der wilden Ideen von Elon Musk? Moment mal, ein Artikel, ja, der Turbulenzen nicht schreiben kann, sondern ihn in einen Luftladekühler reinbaut. Turbulenzen, ja, stimmt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, das ist natürlich falsch. Ja, bitter, ne? Ich weiß nicht genau, ob das stimmt, aber weil eigentlich ist das ja so ein bisschen mit der magnetischen Schwebebahn so, dass sie besonders ruhig liegt, ne? Hier heißt es jetzt, dass dadurch, dass da eine Röhre drum ist, eben diese elektromagnetische Resonanzen verstärkt werden und das eben einen sehr wackeligen Flug ausmachen würde, sozusagen, eine Fahrt eben. Ja, das hätten sie aber nur simuliert bisher eben, das ist, glaube ich, der Faktor dabei. Oh, Sekunde, mach ich mal ein Fenster zu. Ja, soll auf jeden Fall auf der übelkeitserregenden Skala, die Spellinger-Skala oder sowas, soll es über einer 4 legen und da gibt es schon ernsthafte gesundheitliche Bedenken, weil es einfach so stark vibrieren soll. Ich verstehe nicht so ganz, warum, weil es gibt ja so Magnetzüge, ja, die fahren ja auch durch Tunnel durch. Da müssen in den Tunneln müssen ja auch diese Vibrationen dann vorherrschen. Weil so ein anderes Prinzip ist es nicht. Oder ist das Magnetfeld wirklich komplett im Kreis um die herum? Also im Shinkansen merkst du eigentlich den Tunnel nur dadurch, dass es so einen Druckausgleich mehr oder weniger gibt, wenn du reinfährst. So bumm. Aber sonst merkst du den Tunnel eigentlich nicht, der wird genauso ruhig. Naja, ich meine, das Konzept von diesem Hyperloop ist ja eh irgendwie ein bisschen Quatsch scheinbar. Wenn es dann unterirdisch sein soll, das geht ja eigentlich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so richtig gut. Und der Zug, der fährt ja in Luft. Dieser Hyperloop fährt ja zumindest postuliert in einem ziemlich hundertprozentigen Vakuum. Vielleicht ist das da anders. Vielleicht hat das damit was zu tun, das könnte natürlich sein. Dass du halt keine Puffer aus Luft hast, die irgendwie das Ding ein bisschen stabilisieren. Aber ich hätte eh gedacht, dass das praktisch genau in die Röhre passt halt. Also das... keine Ahnung. Wie das genau funktioniert. Ja, vielleicht schreibt man in Österreich, wo das ja hierher ist, schreibt man vielleicht Turbulenzen so. oder Psychodad merkt schon an Turbulenzen und Partner vielleicht. Ja, ist eben ein bisschen ein schräges Konzept, so durch so einen Unterdruck in Röhre dazu drücken. Ja, der hat eine viel bessere Idee gehabt. Ja, der Rumäne, dem sein Auto geklaut wurde im Urlaub in Rumänien und den hat er dann im Ruhrgebiet wieder entdeckt, genau. Und da, ja, da muss wohl ein GPS-Sender eingebaut haben in das Auto vorher, falls ihm der geklaut wird, dass er sich den wiederholen kann. Jetzt hatte der Typ, dem er den Wagen geklaut hat, allerdings den schon gekauft, rechtmäßig, ordentlich und so weiter. Das heißt, wer ist jetzt der Schuldige? Wem gehört das Auto? Das ist hier die Frage. Ich habe irgendwie auch in Erinnerung, dass man an Diebesgut kein Eigentum erwerben kann. Ja, ich meine eigentlich auch, ja. Ja, aber er hätte trotzdem rechtmäßig gekauft, ne? Ja, aber er kann es nicht. Du kannst kein Eigentum an Diebesgut erwerben, weil das Gegenüber nicht die Berechtigung hat, es dir zu verkaufen. Ja, der Kaufvertrag ist dann ja nichtig eigentlich. Das ist ja sowas, was jetzt selbst ein Nicht-Jurist mal irgendwie lernt. Wenn es so um, was steht im BGB, irgendwie geht. Also kann ich mich auch erinnern. Ja, der Käufer ist aber je nach, wie das Auto gekauft hat, ist er halt durch, hat er auch einen gewissen Schutz auf Treue und Glauben. Und ja, da kann man sich halt vor Gericht überschreiten. Das ist richtig, ja, na klar. Also, dass er sein Geld. Der Polizist ist das alles so unklar. Ich glaube, rechtlich ist das eigentlich nicht so unklar. Das ist natürlich richtig, aber. Aber auf Treue und Glauben zu klagen, ist halt schon immer eine komische Sache. Weil der Kaufvertrag ja quasi nie zustande gekommen ist. Aber dass der wirklich ein Anrecht auf den Besitz dieses Autos hat, das halte ich also auch für ein Gerücht. Nee, das nicht. Nee. Das auf keinen Fall. Ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es Präzedenzfälle oder es ist bestimmt irgendwie geregelt. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich meine, ich hätte sowas Ähnliches nochmal gelernt in der Berufsschule, aber ich komme gar nicht drauf und will auch nichts Falsches erzählen. ThyssenKrupp, oh, ein hässliches Overlay auf dem Artikel, ja. Wo sind wir da bei Fokus oder was? Was bleibt übrig, wenn der Stahl weg ist? Der Rost? Ja, so ungefähr. Zwei Reduktionsöfen, beziehungsweise sowas in Wirklichkeit übrig bleibt, ist dann eine Holding, ne? Eine Finanzholding, unter der alle anderen Firmenteile ja selbst zu einer eigenen Firma werden. Also, keine Ahnung, Schiffssparte, was haben sie noch, alles Mögliche. Also Stahl natürlich sowieso. Rüstung, dachte ich, stand hier drin. Rüstung, genau. Geschäftsbereich unter Finanzholding für Selbstständigen und für die Beteiligung Dritter, also eben für Investoren öffnen. Ja, und so wollen sie Geld in die Firma spülen, denke ich mal, um dann wieder ein bisschen handlungsfähig zu sein. Und jetzt, ja, verhökern sie eben auch die ganzen Teile dabei sozusagen. Sie wollen zwar irgendwie Sperrminoritäten behalten oder so, aber es sind ja dann auch nur 20%. Aber der grüne Stahl bleibt bei uns, habe ich gelesen. Das ist, finde ich, richtig und wichtig. Also keine das, was haben, Geld kostet, was keiner braucht, was für ein Arsch war von Anfang an. 2 Milliarden Tonnen Öfen werden gerade eingerichtet, ne, habe ich gehört. Die werden gerade aufgebaut, sozusagen. Die werden dann nur mit der Rage von Leuten wie Nizard und Reichenegg und so betrieben, denke ich. Ja. Neum. Klingt schon scheiße. Wer hat das eingereicht? Wieder keiner. Ich muss auch noch mal darauf hinweisen, dass ich... Oh, ich bin am Labern hier, ich war gemutet, Entschuldigung. Parallel zum Stolzmonat auch immer den Stollmonat ausrufe auf Twitter. Könnt ihr mal im Hashtag vorbeischauen. Das freie Energiemaschinen. Die Geschichte von 1000 einem Fass. Zu viele Milliarden hauen hier auch die Saudis offensichtlich auf den Kopf. Nicht nur bei uns geht das, dann aber denen... ja, es das heißt hier so ein bisschen, dass an vielen Teilen oder vielen Stellen dieser Bau nicht vorankommt, dass Investoren fehlen und dass die Saudis nicht das nötige Geld mehr hätten. Das glaube ich nicht so richtig, dass es irgendwie da Probleme gibt. Aber also ich hatte nur so ein Gemunkel, ne? Ich habe die Tage ein Video geguckt, da hat der Typ gesagt, dass du ungefähr irgendwie die 2- bis 3-fache Jahresproduktion an Stahl dafür brauchst, weltweit. Jo. Und so, ich halte diesen ganzen Unsinn. Es gibt auch so ein geiles Projekt, wie die ganze Welt irgendwie nach Erneuerbare ausrichten. Du musst auch so viel Zeug, muss auch so viel Material verwenden, sozusagen. Eine große Material. Ja, gut, aber stell dir vor, die Saudis wollen das Ding bauen und wir wollen gleichzeitig aber ganz viele von diesen Windspargeln bauen. Was glaubst du? Das geht nicht gut aus mit dem Geld und dem. Aber. Das Ding ist, wer soll denn dahin ziehen? Sie glauben ja, wenn sie das Ding bauen, ziehen da voll hippe, junge Unternehmer, Leute, was weiß ich hin und sagen, guck mal, wir haben schon voll viele Gastarbeiter und es kommen voll viele Leute. Ja, aber diese Leute, die angeblich kommen, sind zur Hälfte Leute, die zur Hadsch kommen, also zur Wallfahrt nach Mekka. Und unter den Leuten, die sich in Saudi-Arabien niederlassen, bilden die Menschen, die sie gerne hätten, Europäer, Amerikaner, Australier, was weiß ich, eine absolut verschwindende Minderheit. Der Großteil sind halt Inder, Sri Lanka, was weiß ich, Bangladesch, Leute, die halt dort ja, Handlangerjobs machen. Ja. Und dabei oftmals, ich meine, wer weiß, wie viel Bauarbeiter dieses Neon fressen wird, bevor die ersten 2 Kilometer, die sie jetzt angeblich bauen wollen, stehen. Also das funktioniert alles nicht. Saudi-Arabien ist, die Leute fahren nicht gerne in steinzeitliche Diktaturen in Urlaub. Ja, es ist auch noch weniger leben die da. Das kann ja sein, dass es ganz nett gemacht ist, aber es ist ja dann mit einer Wüste, so eine Wüstenstadt, so eine, keine Ahnung, mit Oasen aufpeppen, meinetwegen, aber es ist immer. Nein, das soll ja alles innen sein. Diese Stadt ist ja im Endeffekt sind ja riesige, verspiegelte Wände. Ach so. Was weiß ich, wie hoch. Und dazwischen, zwischen diesen verspiegelten Wänden ist die Stadt. Mit Grün, mit allem, mit verschiedenen Stockwerken und Gebäuden drin. Nur halt außen diese spiegelnde Fassade, damit das Sonnenlicht halt abgewiesen wird, wahrscheinlich, oder keine Ahnung. Und die soll am Ende, was weiß ich, wie lang sein. Und das würde, hat der Typ auch in dem Video vorgerechnet, mehrere Trilliarden irgendwie kosten, das Ding zu bauen. Okay. Also völlig irrsinnig. Ja, 170 Kilometer soll es lang werden, auf jeden Fall. Je nachdem, ja, und jetzt bauen sie 2. Sie haben auf 2 zurückgestutzt. Das sagt uns eigentlich alles. Also 2 Kilometer. Genau. Ja, genau. Also sie bauen ungefähr einen Fliegenschiss da, wo die schwarze Linie links anfängt. Ein Fliegenschiss von der Linie, die da geplant ist. Hm. Weil es gibt überhaupt niemanden, der da hinziehen will. Ja, genau. Ja, das Sportvillage ist ja noch. Die hoffen halt vielleicht doch noch irgendwie, dass Europa unbewohnbar wird und da die Leute hinkommen oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich gehe doch nicht aus Europa weg, das aus gewissen Gründen unbewohnbar ist. Ja, ist ja noch heißer da als bei uns. Ne? Und nach Saudi-Arabien spielen. Ja, bist du da nicht gut aufgehoben. Hier mit und die anderen Sachen, die sie bauen, wie das Neom Sports Village, was hier auch zu sehen ist, und der ganze andere Kram irgendwie. Urlaubsdestinationen und so, kauft keiner, will keiner. Diese, erinnert ihr euch noch dran, die haben einen Formel 1 Grand Prix gekauft. Ne? Hier hat auch nichts geholfen. Jetzt haben sie eine ganze fucking Fußballliga aus dem Boden gestampft und jeden Rentner eingeladen, irgendwie für viel Geld, der nicht bei 3 auf den Bäumen war. Ich sage nur Ronaldo. Und es guckt keiner. Es guckt niemand, weder in den Stadien, die sie da hingesetzt haben, noch im internationalen Fernsehen. Es guckt keiner. Die Leute gucken hier Champions League und Bundesliga und Premier League und Eredivisie. Aber sie gucken nicht die saudi-arabische Rentnershow. Eine Weile haben sie es, glaube ich, gezeigt hier auf diesem österreichischen Sender. Aber auch nicht mehr, schon länger nicht. Aber es guckt keiner. Das lohnt sich nicht. Selbst wenn du es geschenkt bekommst, ist die Sendezeit eigentlich verschwendet. Also das ganze Ding wird übel implodieren, glaube ich. Das wird nie. Aber wenn sie es jetzt so klein machen, dann vielleicht auch nicht. Ne? Also, ja. Also die werden diese 2 Kilometer vielleicht bauen und dann halt feststellen, es ist immer noch zu viel, weil da immer noch keiner wohnen will. Was habe ich auch von 2 Kilometern von was weiß ich wie viel? Sind da dann alle Sachen drin, die ich brauche in der Stadt? Oder hört das dann irgendwo, für einen Waschsalon hatten wir leider keinen Platz mehr. Ja. Der hätte jetzt in Kilometer 3 gestanden, sie sind aber leider in Kilometer 2, genau wie die Wasseraufbereitungsanlage. Das tut uns alles sehr leid. Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen mit dem Wasserstoff, man hat ja vorhin auf der Karte auch gesehen, da war so ein Teil, wo ein Wasserstoffterminal gebaut werden soll im Rahmen dieser Stadt. Wer hat auch Geld an dieses Projekt gezahlt, damit da Wasserstoffinfrastruktur für Europa mitgebaut werden kann? Die deutsche Regierung wahrscheinlich. Ja, also wir sind da auch schon investiert über gewisse Förderprogramme. Das ist nicht ein schönes Gefühl. Ich habe die Tage zum ersten Mal einen Wasserstoffzug gesehen, der stand hier bei mir am Bahnhof auf dem Gleis, der sonst nicht benutzt wird, und stand da einfach so. Keine Ahnung, ob der eine Tour macht, weil dem sonst langweilig ist, weil er ja nirgendwo mehr fährt. Oder so. Ich tippe mal, der Tank war leer. Ja, aber der fährt, also hier fährt kein Wasserstoff normalerweise. Also das ist ja irgendwo in, was weiß ich, wo Wiesbaden da unten oder wo hatten sie dieses Pilotprojekt? Frag mich nicht. Dort in Bayern auch, ja, mit den Amprion-Modellen, ne? Ja, hier gab es auch ein Projekt in Kaisersesch, die wollten alles Mögliche machen. Und der Auftragnehmer hat aber es nicht hingekriegt, den Elektrolyseur zu bauen, so wie sie das vorhatten. Hauptsächlich, das ist so das Problem gewesen. Was ist das hier gewesen? Genau, und zwar in Kaisersesch wurde direkt neben der VG-Verwaltung eine komplette Infrastruktur aufgebaut, um die gesamte Wertschöpfungskette zu testen, hieß es. Ja, gefördert wurde das Pilotprojekt mit 5 Millionen Euro. Doch von den großen Plänen wurden letztendlich nur wenig umgesetzt. Das einzige Vorzeigeprojekt kann nicht weitergeführt werden. Was lief schief? Genau. Technische Probleme bei Smart Quad. Genau. ja, richtig. Also der Elektrolyseur konnte nicht gebaut werden. Haben sie nicht hingekriegt, komischerweise. Und dann war im Prinzip auch die ganze Wirtschaftlichkeit hinüber und so weiter bei dem Projekt. Also die technischen Probleme bei Wasserstoff reißen nicht ab. Ne? Das will ich mal in so eine Reihe stellen hier. Diesen Vorfall. Ja, die haben den Wasserstoff gekauft und wem bringt das? Ne? Kaufen wir wieder weiterverkaufen. Das war nicht so zielführend. Ja, könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich mal über dieses Waschmaschinen oder dieses Temperaturproblem mit den Waschmaschinen geredet habe? Das wird doch jetzt neuerdings von Ariel, Persil, keine Ahnung, behauptet, man könnte alles mit 30 Grad waschen. Immer, ist kein Problem. Ja? Und da hatte ich ja damals schon angemerkt, dass das doch dann aber vielleicht nicht ausreicht, wenn man jetzt irgendwie das hygienisch haben will, wenn man irgendwelche Viren, Bakterien, was weiß ich, alles töten will. Und die gehen hier in diesem Artikel an einer Stelle darauf ein. Da wird die Frau von Procter & Gamble gefragt, wie das denn ist mit der Wäsche und den Temperaturen und dem, ob ich das schnell finde. Ja, andere Länder sind dann besser und so heißt es. Naja, auf jeden Fall hat sie im Kern gesagt, wenn ich das dann jetzt hier nicht so finde. Naja, unbegründet, sagt Singens hier, genau, es ist eher die Befürchtung, Unsichtbares nicht gewaschen zu bekommen. Gerüche, Bakterien, Viren und Pilze. Das war ja meine Befürchtung auch. Unbegründet, sagt Gabriele Hessig, die sich bei Procter & Gamble dem Thema Nachhaltigkeit widmet. Alles, was wirklich mit Schmutz in Kontakt kommt, Putzlappen etwa oder vielleicht Bettwäsche, das sollte man in der Tat bei 60 Grad waschen. Auch wenn jemand im Haushalt krank ist, ergeben 60 Grad mal Sinn. Aber alltägliche T-Shirts, Hosen, Pullis, da sei nichts dran. Inwieweit wird denn Bettwäsche dreckig, aber die Klamotten, ja, die ich draußen anhabe, nicht? Kann mir das jemand... Kontakt mit dem Körper so. Direkter Körperkontakt, die Sommer. Ja, das haben die Klamotten, die ich draußen trage, auch. Ich meine, ja, wo genau? Dann unter, ja, da zirkuliert die wahrscheinlich noch mehr die Luft oder so, keine Ahnung. Ja. Aber also das kommt dann immer zu. Man kann definitiv nicht einfach alles, was man hygienisch waschen möchte, bei 30 Grad waschen. Das ist einfach doof. Nee, da müssen schon 40 sein. Das nicht geht, ey. Was ist denn das für ein Artikel? Waschen ja, bei 30, außer natürlich die Sachen, die man nicht bei 30 waschen sollte, ja. Genau, wie Bettwäsche und so, das sagen die auch explizit, weil das ist ja einfach Wahnsinn und dämlich und ja, man muss sie, ist ja fast wie, ich hatte so einen Lehrer, der meinte so, ja, ich kaufe mir nur Leinensachen, weil die muss man gar nicht waschen, die muss man nur einfach draußen aufhängen und dann sind die wieder frisch. Hilfe! Ja, und sowas sagt man unironisch, dann glaubt ich man auch nicht. Ich hätte echt überlegt, ob ich da mal anrufe und frage, ob sie uns verarschen wollen. Das ist doch wirklich in der Werbung, ziehen das so durch und dann dauern irgendwelche Berichte, dass man ja jetzt bei 30 Grad waschen könnte oder so. Nö, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ne? Also. Ja, und vor allem dann auch noch mit so einer Überschrift. So, ihr doofen Deutschen wollt nicht energiesparend waschen, was? So eine Art. Obwohl halt drin steht, nee, könnt ihr auch gar nicht, Entschuldigung. Ja, übertreibst jedenfalls nicht damit. Tja, so ist das. Ja, eine kurze Forschungssache. Ja, es geht um Tod von Zellen und es gibt ja einen natürlichen Zelltod und eine Zellregeneration und es gibt ja, wenn Zellen wirklich absterben und das Material von den Zellen nicht mehr regeneriert werden kann, dann breitet sich das im Körper aus durch die Nekrose und man ist jetzt ein bisschen auf der Spur gekommen, mit welchen Proteinen man, wenn eine Zelle abstirbt, die Zelle dahingehend manipulieren kann, dass sie eher dazu neigt, auf eine Art und Weise zu sterben, dass der Rest vom Körper nicht beeinflusst wird, als in die Nekrose zu gehen. Und das ist schon ein großer Fortschritt. Das finde ich eine sehr interessante Herangehensweise. Da geht es jetzt nicht um ewiges Leben und es geht auch nicht um Zombies. Ne? Das sind ja die zwei Sachen, an die man direkt denken könnte. Aber es ist schon eine interessante Sache, weil es geht jetzt eher darum, gewisse Krankheiten vorbeugen zu können und Sepsis vorbeugen zu können und überall, wo Nekrose ein Problem darstellen kann für den Rest von einem sonst gesunden Körper. Ja. Wenn man die Zellen dahingehend programmieren könnte, dass sie halt einfach absterben, anstatt andere Zellen zu infizieren noch dadurch. Also. Sehr interessant. Positive Nachrichten. Und noch mehr positive Nachrichten. Sehr, sehr Holland-lastig diese Woche, die Sendung. Mhm. Haribo macht Kinder froh. Verdammt nochmal, wer hat diese Haribo hier hingestellt? Ich fühle mich ganz komisch. Ich habe doch nur drei gegessen. Ja, in den Cola Haribo Dingern haben sie irgendwie Cannabis gefunden. Hier sieht man es auch. Aber nicht in Deutschland. Aber ja, wir kriegen halt nie die guten Sachen, ne? Die Holländer kriegen das immer. Verdammt. They say they felt dizziness. After eating the sweets. Ich habe mich so wackelig gefühlt auf einmal. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, ich habe diese Cola-Flaschen gegessen. Ja, das es ist schon interessant. In Holland tauchen diese Tüten auf im Supermarkt und werden verkauft. Produziert wurden sie in Bonn-Kessenich, behauptet zumindest die Bild. Drei Tüten waren allerdings nur davon betroffen, sodass man halt davon ausgehen kann, dass halt irgendwann zwischen, wo das aus der Fabrik gekommen ist, bis es im Laden gelandet hat, irgendwo dazwischen ist irgendwas mit den Tüten passiert oder sie wurden ausgetauscht. Es ist noch nicht so ganz klar, was für Auswirkungen das Ganze haben könnte. Außer Taiwan hatte eine sehr strenge Importregulation und bis jetzt von den offiziellen holländischen Behörden ein Grund angegeben wurde, warum, also da geht es nur um den Behördenakt. Der Fall muss abgeschlossen sein, dann darf Haribo erst wieder nach Taiwan importiert werden anscheinend. Ja gut, also Haribo klappt halt in Taiwan jetzt, weil sich jemand da einen Scherz erlaubt hat mit so ein paar Haribo-Cola-Fläschchen. Ja, oder vielleicht waren die für den Export nach Taiwan bestimmt von irgendjemandem und sind dann durch Zufall irgendwie nicht rausgezogen worden oder so. Wollte ja, es gab schlau sein, das verschicken oder so. Also aber es gab keinen Laden? Fall jemals, wo Sachen wirklich im Laden gelandet sind mit Cannabis. Aber bei Schmuggelware, da war das schon mal. Ja, aber das muss ja dann wahrscheinlich synthetisches irgendwie gewesen sein, was man da drauf sprühen kann oder sowas. Da werden wohl kaum irgendwie Blütenteile drin rumgefallen sein in der Tüte, oder? Keine Ahnung, steht hier aber auch nicht drin, glaube ich. Das ist Tüten gönnen auf eine ganz andere Art, ne? Ja, genau. Lass uns mal eine Tüte aufmachen. Ja. Seid immer vorsichtig mit Edibles. Ja? Also wenn ihr mal Marihuana-Kekse probieren wollt, dann macht das bitte verantwortungsvoll und nicht, weil das nach einer halben Stunde nicht wirkt, die ganze Packung essen. Wisst ihr schon, ne? Das ist hier gerade noch mir reingespült worden. der Alexander Steffen hier, den haben wir auch schon mal gesehen. Das ist jemand von den Julis, der sich da damals mit denen aus Niedersachsen, den Linken, angelegt hat. Und generell ein ganz vernünftiger Typ ist und der will jetzt, wie man hier sieht, auch die Frau Franziska Brandmann beerben als Vorsitzender der Jungen Liberalen. Aber er hat den Kragen rausgucken. Ja. Er sieht nur bedingt liberal aus, aber er nimmt sich die Freiheit, denke ich mal. Er hat noch kein Turtleneck, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall ein vernünftiger Typ. Das ist mal eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass der noch. Weil der könnte auf jeden Fall einen Lindner auch machen, würde ich sagen. Also, der ist auf jeden Fall ein Talent. Ja. Finde ich gut. Ja, toi, toi, toi, wa? Toi, so toi, toi, toi. Das war's für heute. Hauptsache, er verteidigt alles, was die Freiheit dient und zersplittert, was ihr schadet. Ne? Knicklicht, Miete pro Kopf, thatsafespace.net, weltraumaffen.com natürlich. Mammon Magazin. Hat er ein neues. Ja, genau, Mammon Magazin hat ein neues Video. Hat er ein neues Video. Mit schlechtem Titel. Hat ein neues Video tun. Genau. Geht in den Wald. Er ist sehr schön um diese Jahreszeit. Genau. Auch die Dünen, die locken ein. Jetzt, wo es ein bisschen geregnet hat, da geht es natürlich wieder. Vorher fielen doch schon kleine Blätter runter. Ja, wie gesagt, The End of Vogue. Ja. Ein gutes Tipp. Buch. Ihr seid die sechste Generation. Ihr schafft eure eigene Realität. Come on, Vogue. Let your body move to the music. Jetzt auch ein Titel aus noch damals. Sixth Generation. Ja, Republika steht uns vor. Wir öffnen unsere Arme, um sie in Empfang zu nehmen. Wir öffnen unsere Herzen und schließen unsere Gehirne. So ertragen wir das. Ihr meint einen Sonderstream die Woche, ja? Mhm. Wir hatten dieses Mal gleich zweimal die Ingrid. Einmal mit einer Solo vor. Double Pick. Mit einem Solo-Auftritt und einmal mit anderen. Und heute Nacht soll es Polarlichter geben, ne? Wenn ihr freie Sicht habt, bis runter an die Alpen sollen die diesmal kommen. War das nicht am Klimawandel? Sind alle Planeten in einer Reihe irgendwie sowas? Die Sterne stehen richtig. Exulu, da ist eine Springflut dann auch, wenn man sowas hat, alle in einer Reihe und so. Dann kann jedenfalls passieren. Ist gefährlich. Also heute Nacht soll es die Polarlichter geben. Das kann das ich jetzt noch mal bedingen. Okay. Schaut mal, ob ihr welche seht. Ja, dann geht ihr in den Wald und guckt euch die Polarlichter an. Das ist doch wunderbar. Aber auf einer Lichtung, sonst wird es schwierig. Aber, und achtet darauf, dass im Wald natürlich eine Messerverbotszone herrscht, nur für alle Fälle. Weil da sind die Räuber. Ich habe diese geile Reaktion von Asmon Gold gesehen. Hast du die auch gesehen, Price? Wo er das Schild sieht, so Waffenverbotszone. Dings bis, bis 22 Uhr. Ne? Was? Nee, was? Ich eine Bildungslücke, aber was? Merke ich mir noch mal. Und das Ende von dem Video ist dann irgendwie ein Typ, der im Bett liegt und um 10 Uhr klingelt der Wecker und er zieht die Maske über und nimmt die Knifte. Und in irgendeinem Baumarkt haben sie jetzt Macheten verkauft? Mit Widerhaken oder so eine Scheiße? Ja, cool, oder? Das war, ja, glaube ich, noch nicht mal Baumarkt. War das nicht irgendwie so ein Turm? Berliner... Hundenetto. Ich meine, das war so ein Supermarkt gewesen. Ja, Norma. Achso. Supermarkt sein. Norma Hete sozusagen. Ja, der Kleine auf diese alle einprügeln. Erst verkauft der schusssichere Westen und dann Macheten. Oh, oh. Was bereiten die bloß vor? Bald gibt es Generatoren und... Oh. Scheiße, wenn die Bevölkerung nicht Tag vertraut. X. Böse Sachen. Tag X. Böse Prepper-Gruppen. Rechte Verflechtungen. Ja. Ja, haltet Ausschau nach Sonderstreams. Ich hab's hier. Tag, wir wussten die junge Jugend-SA wahrscheinlich aus, die es nicht gibt. Ich habe jetzt zwei Streams geguckt und die beiden waren nicht empfehlenswert. Division. Wer war nicht empfehlenswert? Die beiden Streams, die ich von der Republika gesehen habe bisher. Ja, empfehlenswert ist alles. Bitte, wann gab es denn jemals empfehlenswerte Streams von der Republika? Ein einziges Mal hier mit... Habe ich jemand getriggert, kann das sein? Dem ehemaligen Richter vom Bundesgerichtshof. Ja, das war lange her. Fischer. Der Dück war da auch mal. Genau. Freiheit, ja, Wahrheit, war auch mal da, der war Kommunikation auch gut. Hieß das, glaube ich, irgendwie. Das war gut. Aber ansonsten, das ist eher Kulturmarxismus. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Mal die Natascha Strobel. Ich glaube, die ist irgendwo falsch abgebogen, aber das Herz am rechten Fleck, hatte ich das Gefühl. Herz am rechten Fleck. Aber sie ist in der falschen Abteilung irgendwie gelandet. Und weiß nicht so richtig, dass das eigentlich nicht dahin führt, wo sie eigentlich hin will. Aber die Sachen, die sie so gesagt hat, wären eigentlich richtig, wo ich mir aber so denke, ja, Mädel, bist du aber bei der ganz falschen... bei dem ganz falschen Club, da, um das zu erreichen, was du da vorgibst, erreichen zu wollen. Aber wir werden es erleben. Genau. Im Zweifel, ja. Wir werden zusammen in der Gruppe Memes gestalten.